Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Gamer im Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch willkommen im Namen von Simon und Daniel zum zweiten Teil des großen Stanley Kubrick Podcasts. Im vergangenen Teil haben wir, ja, direkt von den Anfängen von Stanley Kubrick bis hin zum großen Epos 2001 vom Jahr 1968 alles besprochen. Jetzt geht es ohne Umschweife weiter mit den weiteren Projekten Kubricks, die er zum Beispiel nicht verwirklicht hat oder auch denen, die er verwirklicht hat. Aber bevor ich jetzt zu lang anfange zu schwallen, weiter geht's. Wir haben noch nicht mal über Full Metal Jacket gesprochen. Wir haben noch nicht über Clockwork Orange gesprochen. Und das, ja. Was der Film ist, zu dem wir jetzt kommen? Wunderbar. Clockwork Orange. Okay. Eigentlich muss man da ja auch die Napoleon-Geschichte irgendwie okay, Napoleon wäre vorher gewesen. Wenn es nicht Ewigkeiten... Also 2001, natürlich mit Risiko behaftet, ob der Film jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Er ist es geworden, ja. Ein finanzieller Erfolg und vor allem ein kritischer Erfolg, der Kubrick sozusagen weiterhin seinen Möglichkeiten bekräftigt, bestärkt hat. Kubrick natürlich mit seiner Akribie, mit seiner Art Projekte zu machen, hat ein Wunschprojekt, eines von einigen Wunschprojekten, aber eines, was ihn seit langer Zeit begleitet, er wollte einen Film über Napoleon machen und hatte eine sehr, sehr große und extensive Sammlung an Informationen. Das haben wir später in Dokumentation auch gesehen. Der hatte in seinem Haus wurden Kisten später nach seinem Tod gefunden, die voll waren mit Material, wo teilweise Tage akribisch aufgeschrieben waren, was während der Französischen Revolution passiert ist. Es ist auch perfektes Material für ihn, einfach dieses, das ist eine große Geschichte, die wirklich darauf wartet, vom Richtigen verfilmt zu werden und hätte genau in sein Portfolio gepasst. Genau, und Napoleon war schon recht weit fortgeschritten. Die hatten teilweise auch schon Drehorte in Europa rausgesucht und so Zehntausende von Statisten gehabt, die dann mit so Pappuniformen ausgestattet wurden, damit, weil das reicht schon fast, die brauchen keine richtigen Uniformen, damit so dann wirkt. Ne? Und mir fällt jetzt nicht mal ein, warum es gescheitert ist. Ist das die Finanzen eingebrochen? Es gab einen anderen Film mit einem ähnlichen Thema. Der Waterloo hieß. Ja, und der ist baden gegangen an der Kasse. Oh, wie dumm, ey. Hat man sich davon beeinflussen lassen. Ja. Von einem Film, der Waterloo heißt. Ja, muss sagen, also du hast. Ja, wir sind ja auch in Waterloo heimgezogen. Ja, stimmt. Ja, und das war unser Waterloo. Wir hätten es wissen müssen. Wir hätten es wissen müssen. Zu intern. Nein, also dazu, du hast ja oft in der Filmgeschichte, wenn da Projekte parallel angeschoben werden und manchmal muss eins darunter dann wie wir es mit Aryan Papers gesagt haben, dass du dann Schindlers Liste gehabt hast von Steven Spielberg und einfach dort dem das Wasser abgegraben wurde oder Baz Luhrmann sollte da auch in Alexander der große Film drehen und dann kam Oliver Stone und hat kein Geld damit verdient mit seiner Interpretation. Der war aber auch scheiße. Unabhängig davon. Final Impact. Uns sind Filme sozusagen dadurch. Das ist wieder was anderes. Das sind zwei Filme. Deep Impact und Armageddon. Nein, als Beispiel. Es kommt ja oder auch oder Red Planet und Mission to Mars. Vulkanfilme und was? Welche? Red Planet und Mission to Mars. Ja, einfach diese typischen zwei Dinger, die irgendwie. Robin Hood. Wo sich das Team aufgespalten hat, irgendwo hat jeder seinen eigenen Film gemacht. Das ist das andere Beispiel, wo ein Film eben nicht zustande kommt, weil du eben Napoleon-Film hattest, der nichts angespielt hat und du hättest. Selbst mit dem Pull, den Kubrick in Hollywood gehabt hat, er kann einfach nicht Abermillionen von Geld aus der Luft zaubern, wenn es einfach gar kein Backing sozusagen gibt. Und da wollte niemand das Risiko nehmen. Aber er wollte auch nicht mehr wirklich so, er wollte nicht als der Plagiator oder sonst irgendwas gelten. Das war ihm dann schon... das war ihm schon wichtig, ja, du hast absolut recht. Es wäre, wenn er dann noch mit einem Napoleon-Film gekommen wäre oder danach mit Aryan Papers gekommen wäre, nachdem Schindlers Liste schon draußen war, dann, das wäre nicht Kubrick, das würde sich ein bisschen komisch anfühlen. Wäre irgendwie nicht sein typisches Verhalten auch. Der einzige Schindlers Liste, Alter, wie depressiv kann man sein oder werden? Ja, also wer weiß, in welche Richtung der Film gegangen wäre. Ich habe mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt, wie der Film ausgesehen hätte. Ich meine, Kubrick selber ist Jude gewesen, hat aber nie wirklich nach, sagen wir mal, das nach außen hängen lassen. Er hat sich nicht jetzt, also bei ihm wurde zu Hause nicht jetzt aktiv Religion praktiziert. In seinen Filmen gab es auch keine Deutschen, die irgendwie nicht der Gnade fähig sind. Seine Geschichte kann ja jeder so interpretieren, wie er will. Ja. Kann er auf jeden Fall machen, aber das... Ja, aber das stimmt, er hat sich da relativ zurückgehalten, kann man schon sagen. Was aber wirklich nicht auf den nächsten Film nach Napoleon zutrifft, nämlich Clockwork Orange. Nee. Denn das war also nicht nur ein Film, der, kann man vielleicht vorwegnehmen, auch irgendwie eine gewisse politische Message enorm so eingehalten hat, sondern auch eine gesellschaftliche Veränderung vielleicht ein bisschen vorweggenommen hat. Ich habe gerade vor kurzem irgendwo bei einer von diesen, es ist zwar nicht mehr Gewalt geworden, aber die Gewalt ist härter geworden, also in der realen Welt, in unserer Welt leider, kam auch wieder, ey, das ist im Grunde halt so wie Clockwork Orange, es schon lange vorausgemacht hat. Ganz kurz, will ich nur sagen, war ja auch lange Zeit in England halt also verboten. Nee, war nicht verboten. Kubrick hat ihn selber in England aus dem Verkehr gezogen für rund 20 Jahre. Er wird also nicht ausgestrahlt. Nachdem da aber auch ähnliche Szenen sich abgespielt haben, oder? Genau, also Kubrick ist... Ja, aber es sind ja wohl auch Leute so wie in die Helden in dem Spiel rumgerannt und also das praktiziert, was da praktiziert so wird. So typisch nach dem Art imitates life. Ja, du hast natürlich irgendwas... Du kriegst auch Schiss als Regisseur. Du hast einen Film, der basiert auf einem wieder sehr kontroversen Buch, ähnlich wie Lolita es gewesen, dort aber in sozusagen Jugendkriminalität, Jugendgewalt, die als Buch schon hohe Wellen geschlagen hat, und Kubrick war zu der, bevor der Film gemacht wurde und er das akzeptiert hat, den Film zu machen, nach England gezogen. Und natürlich der Film, der wieder, darüber werden wir gleich sprechen, wieder selbst dann dort gewesen ist, hat nicht nur für Filmfans und für allgemeine Leute dann einen großen Impact gehabt, sondern einfach als Jugendlicher, als Hooligan, kriegst du ja quasi fast schon den perfekten Freifahrtschein. Ne? Gute Sprüche. Ja, du ziehst dich an dann wie die Drugs und hast dann deine eigene Kunstsprache, die dann dort gemacht wird. In England wurden da auf Jahre hinaus wurde fast alle Jugendmorde oder irgendwelche Kriminalitätsstrafen in Verbindung gebracht mit Clockwork Orange. Und natürlich, dass es so weit ging, dass Kubrick dann wirklich angefeindet wurde und teilweise sogar Morddrohungen bekommen hat. Das Problem ist, der Film ist nicht so einfach zu greifen. Er bezieht nicht wirklich Stellung, zeigt aber eine äußerst gewalttätige Welt, die von den Protagonisten aber als völlig selbstverständlich auch erklärt wird und dadurch auch leicht verklärt sein kann, als cool oder irgendwie das ist was erstrebenswertes oder ey, so ist man hart oder so ist man vielleicht ein Mann, was man halt sich so denkt, wenn man 16 ist und ein voller Idiot. Genau, es wird zu einem gewissen Punkt glorifiziert, nur natürlich jetzt nicht, also zu einem gewissen Punkt, wenn du sagen wir mal nach 30 Minuten ausschaltest. Also im Ernst, es wird doch eigentlich glorifiziert, bis es ihm schlecht geht, aber auch nur, weil er eben Ärger bekommt. Also ist ja nicht so... Also, Daniel, lass mich einmal Daniel erklären. Daniel hat eine erstaunliche Variation an skeptischen Visagen heute parat. Also die Zahl, der Film dreht sich um eine Jugendbande, angeführt von Malcolm McDowell, die Drugs, eine Mischung zwischen Englisch mit russischen Begriffen, mit Kunstbegriffen zusammengeworfen, dann sprechen Devotschkas und Malchuks und Devotschkas, glaube ich, waren Männer und Frauen und alles. Zieht dich direkt in so ein eigenes Universum, das so ein bisschen einfach schräg ist im Vergleich zu unserem. Ja, man merkt direkt so an der Sprache, dass irgendwas ganz komisch. Und die dort wirklich, eine Jugendgruppe, die dann einen eigenen Stil dort gefunden hat und dort wirklich eher eine Jugendgang ist, eben, die ziehen ihre Bowlerheads dort an, die typisch englischen Runden, wieder tragen große Windeln außen sich, haben Stöcke, tragen weiße... sie tragen die Unterwäsche quasi draußen. Wie Superman, nur es sieht eher aus, als ob sie Andis. Windeln dann anhaben. Es ist eine 1er-Uniform, es sieht einfach wie ein anarchischer Soldat aus, so, wenn die da auch im Team rumlaufen. Einfach. Und was die machen, ist wirklich, sie marodieren durch England hindurch, sie vergewaltigen, sie verprügeln Leute, dargestellt auch wirklich mit sehr viel visueller Kraft. Was ich meine von wegen glorifizieren in der Richtung, Malcolm McDowell, ein sehr junger Malcolm McDowell spielt die Hauptrolle und ich habe selten jemanden gesehen, der den Akt des Gewaltausübens, bei dem sich so viel Freude und Spaß in seinem Gesicht widerspiegelt. Das ist so höchste. Einer, der hat, das ist ein Sadist im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Weil, was über viele Sachen, und ich glaube, diese Freude transportiert sich eben dadurch, dass wenn sich jemand diesen Film anguckt und dann schaut, guck mal, was der da für Spaß hat, ne? Ja, also es, die Anarchie in dem Film, und damit meine ich jetzt nicht wie die Gewalt. Wie fuck the system. Ja, dieses, es bilden sich ja am Anfang auch keine Konsequenzen. Sie sammeln sich zusammen und laufen durch die Stadt und es fängt normal an und dann wird daraus so ein exzessiver Gewalttrip und sie morden. Es eskaliert immer völlig, weiter. Es scheint ein völlig normaler Freitagabend zu sein, so ungefähr. Also es eskaliert völlig Milchbar. So, dass du denkst, Alter, was ist denn jetzt los? Ihr werdet alle gesucht die nächsten Jahre. Und es ist denen halt einfach egal und am nächsten Tag geht's weiter und das zeigt halt auch, wie die Welt aufgebaut ist, dass das den meisten Leuten scheißegal ist, solange es sie nicht selbst betrifft und die Leute deswegen so werden, weil sich die Eltern nicht um die Kinder kümmern, weil alles einfach verroht ist, im Inneren, so verrottet, die Gefühle, die Emotionswelt der Kinder und er kommt ja eigentlich aus einem normalen, guten Hause, gut ist jetzt übertrieben, er kommt jetzt aber auch nicht aus der Alkoholikerfamilie, er ist aber auch nicht jetzt irgendwie so ein reicher Sohn, aber es ist eine ganz normale Mittelstandfamilie, so interpretiere ich die Wohnung, die ich da sehe. Da wohnt dann auch noch irgendwie, glaube ich, ein... Also später, na egal, da greife ich jetzt weit vorweg. Aber es ist eine ganz normale Mittelstandsfamilie. Es ist eigentlich normal und ich meine jemand wie... Ihm geht's nicht schlecht. Jemand wie Alex, der vor allem, wir haben über den Gebrauch von Musik bei 2001 gesprochen. Du findest auch sehr, sehr viel klassische Musik und auch speziell als Plotpunkt oder sowas im Film wieder, dass sich, ich glaube, Alex dann, um abends runterzukommen von dem Ganzen, hört er sich Beethovens Neunte an. Ne? Ja, und da gibt es so eine Szene, wo unglaublich lange viel Vögel mit ja, zwei mit Frauen da, mit, zu der wo, Musik. Genau, und, mit einer abgespielten Version, angespielt, so Benny Hill-Style, wo dann... Auch das kann man eigentlich nur, in jedem anderen Film wäre das ein Moment, wo man sagt, komm, das wird garantiert Quatsch am Ende. Aber nee, das hat seine ganz eigene Magie, diese Szene. Ja. Es ist einfach dieses Exzessive, wie sie vögeln, nochmal vögeln, wieder rumstehen, irgendwas mal nochmal vögeln. Und dazu die Musik ist so unglaublich. Ich meine, der Film geht bis zu einem gewissen Punkt dann dahin, ist der Charakter von Alex ist eigentlich jemand, der so unredeemable, würdest du auf Englisch sagen, der hat so viel Böses zugefügt, der hat so viel Leid oder sowas getan, das wäre eigentlich einer, dessen Schicksal dir egal sein sollte. Ne? Und es kommt er tut dann, alles, dass man ihn nicht mag. Genau, ja. Er tut alles, dass er wirklich dann sozusagen, egal was ihm zustößt, ne? Er hat es verdient. Und er hat es eigentlich auch wirklich verdient mit all den Sachen, die er abgezogen hat. Es kommt der Punkt, aber dann... Wollen wir ganz kurz, bevor wir zu dem Punkt kommen, noch so über das Verhältnis der Gang und alles reden? Ich finde das alles bitte sehr. Nee, ich weiß ja nicht, was so... Du hast zum Beispiel wenig gesagt, was hältst du... Magst du den Film nicht oder was? Ich mag den Film, naja... Bedingt. Zum Beispiel, ihr sagt, es wird glorifiziert. Den aber Punkt, hängst du dich immer noch an dem einen Wort auf? Den Punkt kann ich nicht teilen. Ich kann naja, sie also ohne ich, Konsequenzen. Ich kann auch nicht teilen. Es ist eine schlimme Zukunft. Es ist eine schlimme Welt, egal in welcher Phase wir Alex erleben. Ja, es ist die schlimme Phase, ist genauso vorher, in der möchte ich nicht leben. Es ist genauso die Phase danach, in der möchte ich auch nicht leben. Ich möchte kein Teil dieses Systems sein, so wie es da dargestellt wird. Das stimmt. Und ich spreche aber auch nicht über das System, sondern einfach über den Akt an sich und dort. Also ich fand das schon immer schlimm. Für mich hat der Film die richtige Wirkung gehabt, dass ich das schlimm fand, wie die denn den Penner am Anfang verprügeln, der einfach nur da rumliegt. Es ist auch super schlimm, natürlich. Und nichts macht. Also ich fand auch nicht, dass das glorifiziert wird. Also in meinen Augen nicht. Ich fand, das war halt einfach, ey, da sind junge Menschen, die unter Einfluss gewisser Drogen, Chemiker, sonst irgendwas. Milch. Ja, aber sie trinken ja andere. Ich weiß, dass LSD drin ist oder irgendwas. Die da halt wirklich durchdrehen, ja. Und spätestens, wenn er zu Singing in the Rain irgendwie... ja, das ist dann auf jeden Fall der Punkt... Da ist da das ist, dann. Also das war keine Szene, wo ich denke, das wird glorifiziert. Das war einfach auch da, weil er sich da auch wieder gleichzeitig mit der Hintergrundmusik so zurückhält und nur Malcolm McDowell singen lässt. Auch eine unglaublich starke Szene. Ja, das ist wirklich eine, der hat einen Spaß daran, diese Leute zu foltern, während er das reinkickt. Auch das ist wieder The Reservoir Dogs und ähnliches, so, wo ja auch bei dem Foltern die Musik läuft und das Ohr dann... da geht ein Handy von irgendeinem Idioten, mir, der sein Handy wieder angemacht hat. Geh doch mal kurz hin und wir reden dort weiter. Gut, du hast natürlich absolut recht, Daniel, im Kontext des Films wird es natürlich jetzt nicht die Gewalt dort glorifiziert, aber in der Akt an sich meine ich dort, einfach wie er von den du hast Jugendliche, die dort wirklich, du siehst den enormen Spaß eben, den Malcolm McDowell im Gesicht transportiert, der da sein kann. Und das ist eben das, für mich nie positiv gemacht hat. Das ist das, was du oberflächlich von diesem Film aber mitnehmen kannst. Die Leute, die dann den Film verantwortlich gemacht haben für die Gewalttaten und die Prügeleien und sowas, haben nur das Oberflächliche von dort aus mitgenommen. Ne? Zeig Ausschnitte aus dem Film und zeig hier dort was und du siehst, der fehlt der komplette Kontext dort. Und eigentlich ist es ja das komplette Gegenteil, was bei einem erzeugt wird, wenn man diesen Film, und dass man eben nicht so werden will oder nicht diese Gewalt zufügen will. Aber das ist das, was viele Leute trotzdem da mitgenommen haben. Und ich finde eben, ich kenne keinen anderen Film, in dem, und da, ich habe, glaube ich, Malcolm McDowell auch selten wieder so gut spielen sehen. Also er war, glaube ich, nie besser als nee, also ist gleich mit seiner ersten Rolle, einer seiner ersten Rollen und wirklich, er wurde geboren, um diese Rolle zu spielen. Aber er hat ihm ja auch schwer zu schaffen gemacht dann später, der ganze Film, die ganze Rolle an sich beziehungsweise die Erfahrung mit den Dreharbeiten irgendwie, also er hat mal irgendwie erzählt, dass er sich sehr, sehr gut mit Stanley Kubrick verstanden hat. Und auch wirklich dann nach den Dreharbeiten irgendwie dann überzeugt davon war, er hätte jetzt einen neuen Freund gefunden. Wir sind Kumpel, wir machen jetzt alles zusammen. Wir sind ja so close, wir haben Tischtennis miteinander gespielt. Ja, das war aber halt nicht so. Ja, ja ich weiß nicht, ob es ganz genau sein erster Film war, aber einer seiner ersten richtig großen. Und was er, glaube ich, lernen musste und speziell auch im Umgang mit Kubrick, wenn Kubrick mit Leuten einen Film dreht, so das Filmbusiness ist, viele Leute kommen zusammen für einen gewissen Zeitraum und hocken quasi aufeinander. Ja, sie verbringen sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander und es entwickeln sich kurze freundschaftliche Beziehungen, aber im Kreislauf, wie es auf, weil es geht dann zum nächsten Film, Leute gehen zu anderen Projekten, dann geht das auch schnell auseinander. Ne? Und Kubrick zu dem Zeitpunkt hat er bereits quasi gelernt, selbst wenn er fast schon wie so eine Vater-Sohn-Beziehung oder sowas sich aufgebaut hat in den Kulissen. Malcolm McDowell hat speziell das nochmal angesprochen in der Doku hier, dass er wirklich mit ihm Ping-Pong gespielt hat, während die dann zwischendurch hier die Voice-Over aufgenommen haben. Dass da so eine Sache gab, wo Malcolm McDowell von seinem Agenten Bescheid bekommen hat, hey, Kubrick schuldet dir noch für 2 Wochen Voice-Over-Arbeit Geld. Bring es mal zur Sprache, wenn es dabei ist. Und er, okay, aber ich spreche mit ihm kurz, ne? Nach dem Gespräch oder sowas, das er mit ihm hatte, sagte, ach, da war noch der Punkt, du schuldest mir noch Geld für 2 Wochen für das Voice-Over, hat mein Agent gesagt, also lass uns das einfach mal regeln, damit okay ist. Kubrick holt so einen Scheck raus und sagt, ich bezahle dich für 1 Woche, ja? Die andere Woche war Ping-Pong. Ja? Also, die hatten wirklich ein richtig Vater-Sohn-Verhältnis miteinander und das ist natürlich, nachdem der Film vorbei war, für Kubrick. Kubrick hatte abgeschlossen damit und Kubrick hat auch nie das Telefon gehabt. McDowell hat selber gesagt, ihm ist die Erkenntnis später mit den Jahren gekommen, dass er sich so verletzt gefühlt hat, weil er dachte, wir sind jetzt so miteinander. Alles, was es gebraucht hätte, ist, dass er mal den Telefonhörer abhebt und ihn einmal anruft, aber es war einfach nie gekommen. Tja, so sind sie halt, die eigenbrötlerischen. Ja, und speziell Kubrick. Ja. Ja. Also du wirst nie... Ach, ging es ja gerade um Malcolm McDowell, wie traurig er war, ja, dass er erst verbraucht wurde sozusagen. Ob man sagen Interesse könnte, ob man dann davon jetzt auch so richtig... Ja, ich will es jetzt nicht aus... Naja doch, ich muss es aussprechen. Was denn? Naja, meinst du, man kann Kubrick schon so leicht soziopathische... sag ich mal, Verhaltensweisen. Weiß nicht, ist denn ein Regisseur verpflichtet, also ich meine es jetzt, ich will es auch nicht entschuldigen, aber ist der denn verpflichtet, sich jetzt um einen Schauspieler, nachdem das Projekt abgeschlossen ist, die Energie für den Film, die da war und die auch Malcolm McDowell geholfen hat, verflogen ist, muss man dann wirklich noch sich um den kümmern? Weißt du, so, da ist er halt persönlich ein Arschloch. Vielleicht hat er auch einfach in der Zeit keinen Bock gehabt oder hat ein anderes Projekt. Aber oder du hast einen jungen, aufstrebenden... Du hast völlig recht. Ich find's auch assig, also so, um das zu sagen. Aber man muss auch fragen, ey, der Typ ist schon ein super Filmemacher. Muss der denn jetzt auch noch ein super Mensch sein? Ich erwarte das gar nicht von jemandem. Mir reicht, wenn er entweder ein super Mensch ist oder ein super Filmemacher. Naja, also so, er ist die Person, die er nun mal gewesen ist in der Form. Und die hat so funktioniert, wie sie funktioniert. Also ich als total von aller Menschlichkeit oder sowas so, dann getrennt davon. Ich bin durchaus d'accord damit, wie er gewesen ist. Er hat jetzt keine Leute gefehlt oder er hat keine Straftat oder irgendwas sonst was begangen. Wenn er zwischendurch mal ein bisschen... Soziopathisch will ich es auch nicht unbedingt nennen. Ja, er ist eben kein großer Menschenfreund auf dem Set oder sowas gewesen. Also wenn man später dann Interviews von seiner Familie und so weiter gehört, er war ein Mensch, der sich eher, er hat sich gern mit Menschen abgegeben, aber dann war es wirklich die eigenen Freunde, sein enger Freundeskreis, seine Familie. Er war sehr, sehr gerne unter Menschen. Ja, es muss aber dann nicht heißen, dass er diese Art von Offenheit dann zu seinen Schauspielern sozusagen mitbringt. Und wenn dadurch für mich als Filmfan so viele gute, geile Filme entstanden ist, dann kann ich es durchaus ab, dass er mal gemein zu Shelley Duvall auf dem Set gewesen ist. Aber es sagt ja auch, Malcolm McDowell sagt ja selbst, also hat ja trotzdem enorm viel Respekt vor allem und der Leistung in dem Album. Er kann es, glaube ich, in einem gewissen Teil auch verstehen. Es betrifft ihn, glaube ich, eher persönlich, weil er ja, als junger Mensch natürlich gedacht hat, ey geil, da habe ich jemanden, weißt du, das passt irgendwie und dann wirst du so... Du hast das extrem bekommen, ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich so, wenn du anfängst. Genau, als du draußen warst, haben wir es kurz sagen, diese Kurzzeitbeziehungen. Leute kommen für einen Film zusammen, sind fast schon wie eine Familie dort und müssen sich danach trennen, weil es wieder andere Leute mit anderen Leuten dann zusammenkommen. Ne? Und solche Freundschaften können entstehen, aber viele Leute wissen da einfach im Business zu trennen. Und jemand wie Malcolm McDowell als junger Kerl, der sehr empfänglich ist, und Kubrick, der schon abgehärtet ist, speziell die beiden zusammenkommen, genau. Dann entsteht ja. Malcolm McDowell fühlt sich dann ein bisschen alleingelassen und Kubrick denkt schon an seine nächsten Schauspieler. Ist wie bei dir. Jetzt fang nicht an, nein. Nur für Dreharbeiten. Ich dachte, wir sind bei Kinski. Spielst du mit Modern Warfare oder Gears of War 3? Und schon spielst du Battlefield. Ja, spielst du nur noch Battlefield. Ich habe mich tatsächlich nie wieder gemeldet. Ja, das war. Also kurz der Moment in dem Film, also Alex begeht zusammen mit seinen Drugs eine der härtesten Straftaten dort. Er bringt eine Frau mit einem gigantischen was Penis. Es ist eine falsche Figur, es ist glaube ich wirklich ein Porzellanpenis. Ja, es gibt ja sogar auch diese Szene, auch wieder ikonische Szene, wo er halt dann so ausholt und diesen riesigen Penis rein. Aus Porzellan, also, so ein Kunstding, die gehen ja in dieses Haus von so recht gut situierten Leuten, die Upper Class, und räumen die mal richtig auf und da haben die halt solche Sachen rumstehen. Das Bild ist einfach fantastisch. Ja. Aber es ist eine ganz schlimme Szene eigentlich. Aber es ist gar keine blutige, brutale Szene. Man sieht da eigentlich, aber sie wirkt einfach. Aber diese Bereitwilligkeit zur Abartigkeit. Genau, die Sache ist es dann eben dort. Also im Vorfeld, Alex ist einfach nur sehr viel auf Gewalt ausgewiesen. Seine Drugs, seine eigentlich Untertanen, fast so, weil er war der Anführer der Gang, haben wir aber dann mehr dann solche High-Profile-Verbrechen oder sowas gesucht, wie das Ausrauben eines Hauses. Im letzten Endes ist das dazu geführt, Alex bringt diese Frau um und wird danach von den Drugs sozusagen betrogen. Ja? Wird verprügelt, wird zusammengeschlagen und landet sozusagen vom Haftrichter und wird ins Gefängnis geworfen. Ne? Sozusagen ja, der Beginn der Resozialisierung. Oh, schwieriges Wort. aber im Grunde ist es jetzt, was ich immer interessant war an dem Teil, weil auch hier ändert sich der Film wieder in der Dynamik total. Ne? Was ich immer sehr interessant fand, viele Filme, wenn sie auf so ein klassisches Ding gehen wollen, so ein Wechsel, so ein Wille, sich zu resozialisieren, entsteht oft aus den Charakteren selber hinaus. Wenn du sagen willst, oh, der hat selber gemerkt, das ist jetzt so und so und sowas. Ne? Im Grunde ist es aber jetzt, er geht in die Resozialisierung und ist aber was ihm forciert wurde. Und in der Zeit im Gefängnis, mit dem Psychiater, mit allem drum und dran zusammen, siehst du einen Alex, der noch genau der gleiche Alex ist wie vorher. Ja? Also ihm wird die Bibel gegeben, damit er sie lesen kann, ja, und dann, oh, der entwickelt sich aber gut weiter, er liest die Bibel, ja, und alles, was er liest, oh, ist das geilste Buch ever, Mord und Totschlag und Ficken und alles drum und dran, du merkst einfach, das ist ein Mensch, der hat es eigentlich gar nicht verdient, diese Möglichkeit auf eine Richtung, eine zweite Chance zu bekommen. Er ist einfach ein von Grund auf versauter Charakter, der wahrscheinlich schon immer so war, einfach. Oder vielleicht so gemacht wurde in seiner Jugend, aber ich glaube fast, er ist wirklich ein Exemplar von jemandem, der niemals seine Chancen nutzen würde in dem Sinne. Also er einfach genetisch Probleme hat. Es die Person einfach, es ist keiner, der jetzt einfach herumgepolt werden kann. Ja, manche, der ist Gefängnis, halt so, der ist so, das ist sein Ding, das findet er geil und das wird sich auch nie ändern. Du kannst es halt, wie sie ja dann zeigen, aus ihm rausprügeln auf die eine oder andere Art, aber das war's dann auch. Und dann hast du trotzdem jemanden, der eigentlich nur drauf wartet und schlummert. Ja. Da geht theatralisch eine Fehlzündung. Krieg der Welt. Was wolltest du sagen, Daniel? Ich hab's vergessen. Ja. Habe ich zu viel? Entschuldigung. Du kannst mich ruhig unterbrechen. Du meinst irgendwie, dass er. Was hattest du? Du hast eben, sag ich mal, eher. Keine Ahnung. Diffamierendes Wort genannt. Dass er wirklich dumm ist und dieses Tier. Nein, nicht dumm. Nein, er ist ja ein sehr intelligenter Kerl, offensichtlich. Nein. Nur er ist. Ja, wie kann ich das anders formulieren? Sein Charakter ist einfach von vornherein ausgelegt. Schlecht? Schlecht natürlich, aber wenn jemand 6 ist so, dann ist es ja noch kein ausgebildeter Charakter, aber ich glaube, dass er schon mit 6 gerne Tiere gequält hat. Grundcharakter. Genau, sein Moralzentrum funktioniert nicht wie bei anderen Menschen. Chemische Störungen hat sich nie ausgebildet. Aber kann es nicht einfach sein, dass sein Moralzentrum nie richtig konditioniert worden ist? Ja, wenn du mit 12 schon Milch Ja, aber jetzt zäumst du das Pferd ein bisschen von hinten auf in der Form. Ich zäum's jetzt, beziehungsweise ich stelle die Frage jetzt im Punkto auf jetzt bezogen auf das Ende. Weil, was jetzt passiert... Sind wir denn schon so weit? Er kommt, er hat die Straftat, also er wurde von seinen Kumpels verraten, er kommt vor den Richter, er wird verurteilt und versucht sich quasi jetzt rauszuschlawinieren, indem er an einem Projekt teilnimmt der Resozialisierung. Ich bin der Einzige, der dumm ist. Manamana, Resozialisierung. Manamana. So, jetzt. Streichholz. Ja. Ja. Und da in Richtung wieder ikonischer Szenen. Also, da kommt die Szene, die für mich am meisten hängen geblieben ist. Die schlimmste Szene im ganzen Film finde und die sich für mich ewig eingebaut. Genau, wo du eigentlich jemanden wie Alex, der wirklich keinen Ansatz dazu gezeigt hast, dass du dich, dass du Mitleid mit ihm fühlen kannst, wo ich wirklich mit dem Charakter, mit Alex, der dieser Behandlung, die damit auseinandergesetzt worden war, er bekommt die Augenlider aufgerissen, indem man ihm Streichhölzer in die nicht so plump, sondern es sind diese chirurgischen Klammern. Ich denke nicht so Cartoon. Ich denke an den Street Fighter Film wahrscheinlich. Ja. Da haben sie es mit Blanka auch gemacht. Nee, die haben das gemacht. Ja auch in echt gemacht. Ich habe auch Mitleid mit dem Schauspieler in dem Moment, weil das ja wirklich auch eine ganz unangenehme Situation ist, wenn du da hängst. Und es wurden ihm die Augen aufgerissen sozusagen. Also das, was du meintest vorhin, dass er noch nie konditioniert wurde, sein Moralzentrum zu benutzen, das wird dort auf die Schnellform dort gemacht. Ihm werden die schlimmsten Bilder sozusagen gezeigt von Tod, Verderben, von allem drum und dran, die man sich vorstellt. Und über einem, wie viel, 2 Wochen Zeitraum oder irgendwie sowas, wird er fast Tag und Nacht dieser Behandlung ausgeliefert. Und das Schlimmste daran ist ja, dass sie es kombinieren mit Beethoven. Das ist ja für ihn das Schlimmste. Was eigentlich die Musik war, richtig zugrunde erst. Ja, der Pavlovsche Reflex, der vorher vorhanden war, Beethoven, ich fühle mich gut, ist alles jetzt super und so weiter. Beethoven, ich muss kurz. Beethoven, boah, mir wird schlecht. So, ja. Es wird ja die Probe danach aufs Exempel gemacht, wenn er diese Behandlung dann durchgezogen hat, dass er jemanden dann so, hier, kannst du dem schlagen? Ne? Und ja, er wird, auch selbst wenn er, genau, auch selbst wenn er es wolle, dass er sich wehrt oder sowas, ihm wird physisch schlecht. Ja, und danach kommt ja die noch viel schlimmere Versuchung mit einer 1A-Kamera, also der die beste Kameraarbeit, die ein Kubrick Lichter gearbeitet hat. Man sieht wirklich von unten aus seiner Perspektive, wie er auf dieser Bühne präsentiert wird vor den ganzen Regierungsleuten, die quasi entscheiden, ob das weitergeführt wird, ob das eine gute Idee ist. Und dann kommt diese bildschöne mit massiven Brüsten. Milch-Eutern. Das sind keine Brüste mehr. Und man sieht so, wie er so hochguckt von unten und sie wirkt wirklich in dem Moment so wie, also sie hat komplett die Macht über ihn. Ja, du merkst halt, er ist ein Tier, der einfach nur von dieser nackten Frau angezogen wird und er will da hingreifen und will das gute alte Rein-Raus-Spiel spielen und ihm wird dabei schlecht. Und das finde ich eigentlich das Perverseste. Also, dass ihm bei Gewalt schlecht wird, finde ich ja noch ertragenswert. Aber wenn dir bei Anblick einer nackten Frau schlecht wird, Für ihm stand es aber auf einer Stufe. Womit wir wieder bei seltsam und Sex werden. Ja. Nein, aber das impliziert ja alles nur, dass er quasi auch dadurch, dass er, wenn er mit Sex konfrontiert wird, auch wirklich dieses Gefühl hat, dass ihn fast die gleiche Art von Befriedigung, von Gewalt ausüben und auch von Sex dann dort bekommen hat, ihm beides verleidet wurde. Sie nehmen ihm ja aber wirklich alles, was diese Person ausmacht. Sie nehmen ihm Beethoven, sie nehmen ihm Gewalt und seine Persönlichkeit, ihm Sex. So flach sie gewesen ist, sie ist verschwunden dann. Das Geile ist ja, er ist ja gar nicht so flach, sondern er sinniert ja darüber, er kostet diese Gewalt, die er erlebt, ja so richtig aus und diese ganzen Monologe sind ja auch und diese Kunstwörter, wirkt ja alles sehr eloquent und smart und wie jemand, der weiß, was er macht, der nur das total geil findet, was er macht, und sich gar nicht satt denken kann an dem, was er alles jeden Abend macht. Und, und wenn man das aber alles wegnimmt, die ganzen Gelüste, dann bleibt da wirklich noch so eine leere Hülle. Eine wirklich leere Hülle. Die bedauert, was sie da ist eigentlich. Ich meine, man sieht ja auch den Ausweg, den Alex dann selber wählt. Ne? Er sieht, ey, es geht nicht mehr. Er wählt den Weg des Selbstmords eigentlich. Ja, er stürzt sich aus dem Fenster. Ne? Wo er dann wartet, ich kann nicht mehr. Das ist vorbei. Ne? Springt aus dem Fenster. Film nicht dort vorbei, weil er überlebt. Ja, ganz schön scheiße gelaufen. Ja, und so mit einer wirklich auch sehr, sehr, doch sehr, sehr schönen Endszene, fand ich dann wieder Film zu Ende, dass er total einbandagiert, dann im Krankenhaus dann dort liegt und sozusagen dann das Projekt wurde als gescheitert dann erklärt, ne, dieses Resozialisierungsprojekt, diese Methode mit der Ludovic-Methode, ne, oder wie hieß sie? Glaube ich. Auf jeden Fall mit der Methode mit den Bildern zeigen und allem dran würde für gescheitert erklärt und dass er sozusagen Reparationszahlungen oder sowas bekommt. Ja, der Staat will sich entschuldigen, da kommt ein hier, was ein Mitarbeiter des Krankenhauses oder der Staat ist ja jedenfalls, es tut uns ja furchtbar leid, wir wollen dann alles tun, ja, sie dürfen nur dann uns nicht verklagen. Irgendwie so war das, ne? Ja, sie wollen halt trotzdem zeigen, dass sie doch die guten Menschen sind, die einsehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und ihm dann so schlechten Blumenstrauß überreichen und das Kamerateam ist da. Und er denkt eigentlich nur an die geile Krankenschwester. Wie kommt er denn jetzt eigentlich, wie entprogrammiert er sich denn durch den Selbstmord quasi? Vielleicht ist das der Selbstmord gewesen, dass es dadurch passiert ist oder irgendwas hat, vielleicht hält die Methode auch nicht lange an, das kann es ja auch sein, ne? Dass sie diese Methode, das ist nur so ein kurzzeitigen Effekt, aber wir wissen es ja nicht, das ist auch im Endeffekt nicht so wichtig. Im Grunde merkt er dann, während zu dieser, alle feiern und das Kamerateam kommen rein und so weiter und wir schütteln uns die Hand, dass da Beethovens 9. gespielt wird und er sieht sich selbst, wie er dann die geile Alte dann ordentlich durchnimmt und er merkt, ich bin geheilt. Er merkt halt, ich kann Beethoven hören, also ist alles andere auch wieder am Start ich und sofort. War weißt all du right, oder was? Ja, ja, was, yeah, I was, cured, all right. Bam. Ja. Ah, ist einfach super, wie sie damals mit also sagt irgendwie Kubrick oder irgendwer sagt es, glaube ich, oder vielleicht auch Malcolm in einer der Dokus über Kubrick, dass sie halt auch erst diese Monologe aufgenommen haben, so auf so einem Bandgerät und Kubrick total begeistert war und so und das voll gut fand. Und ich finde auch der Anfangsmonolog und all das, wo man merkt, das ist vorher vielleicht schon aufgenommen und dann nur danach gedreht worden oder so, das ist so superb. Und auch einfach auf so viele Arten geil. Wie viele Ikonennummern da jetzt schon wieder drin verbraten worden sind. Du hast das Outfit von Alex, was überall irgendwo mal gecovert worden ist. Ja, ich habe das bei mir du so. Du hast es bei dir im Haus hängen. Im Comic-Style, so die vier Drukes halt da rumstehen. Ja. Also rumhängen. Es ist, braucht da nicht viel. Also so, oder, um die halt, zu oder halt am Anfang in der Milchbar, der Schwenk zurück von seinem Gesicht durch den ganzen Raum. Super, super gut. Oh, auch 1:1 bei Conker's Bad Fur Day übernommen. Was ich da so geil finde, allein durch seine Sprache, wie er dann im Moment redet, und nur dieser Schwenk da raus, dass du dann diese komische Bar hast, in der irgendwelche nackten Leute drauf Tische sind. Und sich nicht einen Deut bewegen. Nicht einen Deut bewegen, ja. Das ist, finde ich halt, in dieser einen Fahrt erklärt er dieses ganze Universum, ja. Also da wird dieses Setting schon so direkt auf Anhieb. Ja, wir sind nicht in der realen Welt sozusagen. Ja? Und ohne, dass du es irgendwie Problem hast, das zu akzeptieren oder sonst irgendwie. Also fand ich echt super geil. Und dann hast du halt noch diese spärlichen, sag ich mal, eher auch tristen Aufnahmen von London, glaube ich, ist es, wo sie da rummachen. Ja, dazu diese Carpenter-mäßige Synthi-Mucke, auch da finde ich, oder ist es so Synthi-Mucke? Nein, wahrscheinlich ist es. Aber es gibt diese, weißt du, was ich meine, Carpenter benutzt, weil du gerade meintest, er hat hier nur bekannte Lieder genommen echtes Lieder. Auch klassische Musik, die er da nachvertonen lassen hat. Ach, okay. Per Synthesizer. Also okay, weil dann macht es Sinn, aber das klingt total geil. Mit einem Moog-Synthesizer, von der Synthesizer-Ikone schlechthin. Bob Moog. Du hast einen DJ, was machst du denn da? Ja, er nimmt nicht nur Kameras und zaubert da Bilder, wo selbst ein Kameramann nicht gewusst hat, dass das so geht. Und macht dasselbe mit Ton scheinbar auch so. Ich finde sogar, in dem Film gibt es ja so eine Szene, wo, glaube ich, Alex in den Plattenladen geht. Das die finde ich... Ah ja, und dort im Plattenladen 2001. Genau, dort die 2001. Ah, ja, genau. Die Platte so, wo jetzt hat Kubrick angefangen, sich selbst zu zitieren. Also so mit dem, jetzt, ich meine nicht jetzt im negativen Sinne, sondern Kubrick muss sich ab dem Punkt nicht mehr inspirieren lassen von anderer Leute Werke, sondern Kubrick kann selber schaffen, kann selber machen. Ne? Und wenn wir davon gesprochen haben, kurz vorhin, dass Popkultur sich quasi dadurch basiert, dass andere Leute irgendwas geschaffen haben und man selbst das neu interpretiert. Ich glaube, Kubrick hatte die Stufe dann geschaffen, wo er quasi von sich selbst aus machen konnte. Er musste sich nicht mehr nur darauf beschränken, Zeug zu nehmen, und da ist, glaube ich, 2001 mit dem Poster ein gutes Beispiel für. Ne? Aber jetzt mal so gesehen, im Gesamtkontext, wie ordnet ihr den Film bei euch ein? So? Also ich habe ihn als Kind, ich habe ihn nie komplett geschaut als Kind. Ja? Zwischendurch mal bei den Dritten oder sowas dort mitbekommen, ich habe ihn erst vor ein paar Jahren gesehen und ich würde ihn doch ziemlich hoch einordnen, vielleicht, also nach 2001 und The Shining fast schon auf Platz 3 von meinen Filmen aus. Also ist einer meiner, ich weiß wie gesagt nicht, ob ich Dr. Strangelove oder den am besten finde jetzt, von meiner Sicht, dass ich weiß nur, dass der einfach bei mir, von der Musik bis zur Beleuchtung von mir aus und bis zu den Charakteren und allem, ich liebe ja auch Malcolm McDowell, ich finde ihn echt, ist ein super Schauspieler und in dem Film ist eigentlich seine Paraderolle irgendwie, meiner Ansicht nach, ich weiß nicht genau, ob mir was einfällt, was er später so gut gemacht hat. Nee, gut nicht, er hat Kirk umgebracht, Schwein. Ja, und natürlich in den Rücken geschossen auf einer Brücke. Ja, auch ganz schäbig. Lass uns über den Film nicht reden. Ja, nee. Naja. Ja, ich wollte aber sagen, also das ist einer meiner absoluten Highlight-Filme. Super gemacht einfach. Mhm. Auch wenn ein krasses Thema ist, wo man jetzt eigentlich sagt, so, das ist jetzt vielleicht, ich bin nicht Fan des Gewaltthemas, aber wie der Film damit umgeht und wie er einfach trotzdem unterhält, obwohl der auch ein massiver Schinken ist, der, glaube ich, auch recht lange geht. Der geht recht lang. Da finde ich den geil. Ich mag halt leider die zweite Hälfte. Besser als Barry Lyndon. Ich mag, ja gut. Na, meiner Ansicht nach, wahrscheinlich gibt es jemanden, der sagt, du hast ja gar keine Ahnung. Ich mag leider die zweite Hälfte nicht so wirklich sehr. Also mir gefällt die erste Hälfte, weil ich die visuell stark finde und halt auch wirklich von dem Gezeigten halt so hart und abstoßend, dass mich das halt wieder fasziniert. Ich kann es ja nicht anders sagen, als Freund des Horrorkinos. Aber ich mag die zweite Hälfte eigentlich fast gar nicht. Ja. Also echt? Beziehungsweise die Szene, wo er halt umgepolt wird mit der ganzen Apparatur, klar. Es ist fucking unangenehm zu schauen. Aber natürlich. Also alles, was danach folgt, ja, finde ich jetzt ein bisschen zu dröge, ein bisschen zu zäh und verläuft sich auch irgendwann. Ich habe auch nicht gerafft damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, warum stürzt er sich jetzt aus dem Fenster? Ja. Und dann noch dieses komische, und das ist jetzt das Ding, das Ende. Das Ende verwirrt mich, glaube ich, heutzutage immer noch, weil wir sehen, es ist ein wilder Mensch, ungezügelt, ungebremst in seinen Taten, der irgendwann mal einen Schritt zu weit geht und dafür dann jetzt bestraft wird. Und wir sehen ein System, das kein Stück besser ist, das ja fast, er schafft es ja dazu, dass wir mit diesem Monster von Mensch irgendwie quasi Mitleid empfinden, weil der Staat noch härter mit ihm umgeht oder auf ähnlich abartige Weise mit ihm umgeht. Und man wird ja am Ende quasi, baut man ja Sympathie mit ihm auf. Der arme Kerl kann nicht mehr vögeln, er kann irgendwie keinerlei Spaß mehr empfinden, wenn dieser Spaß auch nur aus Brutalität entstanden ist. Und stürzt sich, also wird so weit getrieben, dass er sich aus dem Fenster stürzt. Und dann ist er aber auf einmal wieder okay. Und der Staat entschuldigt sich und es ist so ein bisschen Schwärze da, Bissigkeit, dass der Staat ja doch irgendwie, ja, was für eine verlogene Institution das doch alles ist und so weiter. Wird jetzt relativiert, dass Alex Taten vielleicht nie so böse waren, wie sie eigentlich jetzt vielleicht am Anfang hast. Nein. Das Ding ist, Alex, trotz seiner bösen Taten, dass der Staat mit ihm gemacht hat, das war trotzdem böse, aber das relativiert ja nicht, was genau, vorhin es wirft ja das andere nicht irgendwie komplett um, nur weil jemand Böses tut, wird das nicht automatisch gut. Okay, einmal relativieren, okay, wäre vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber birgt es da nicht irgendwie ein bisschen mehr Verständnis für Alex, der vielleicht einfach nie diese Schranken erfahren hat, sicherlich, um quasi zu diesem wilden Typ. Ich meine, ey, jetzt mal ehrlich, es gibt heutzutage auch die ganzen Jungs, die zur Frustbewältigung irgendwie ins Stadion gehen irgendwie und da auf Leute einprügeln oder beziehungsweise mit irgendwelchen anderen Fangruppierungen prügeln. Es gibt Leute, die irgendwie, um Dampf abzulassen, eher einen Kilometer oder was weiß ich, 5 Kilometer schwimmen. Es gibt Leute, die irgendwie auf eine Driving Range gehen und da einfach ein paar Bälle kloppen. Es gibt Leute, die Paintball schießen und sich da ihr Ventil suchen oder ihr Ventil finden, ja. Und es gibt natürlich auch die, was weiß ich, die Happy Stepper oder sonst Stepper, die irgendwie Leute abstechen und das auf Handyvideos aufnehmen und damit irgendwie rumprahlen und was weiß ich. Ja, ich will nicht sagen, es ist ja dieses, der Mensch ist von Grund auf Schlechtding so, ja. Aber kriegst du deine, sag ich mal, Schranken, kannst du dich auch irgendwo in der Gesellschaft bewegen, ohne irgendwo als wildes Tier zu agieren? Mhm. Es ist sicherlich ein legitimer Punkt. Ich glaube einfach, ähnlich wie bei vielen anderen Filmen, für mich war es nicht direkt diese Message, die ich, oder sozusagen das, was ich in Richtung des Films dann dort gedacht habe, also quasi, dass es ein Versäumnis oder eine Folge der Gesellschaft gewesen ist, dass jemand wie Alex, dadurch, dass er die Grenzen nie aufgezogen bekam, sein Ventil einfach sich zu dem entwickelt hat, dass er einfach mit Gewalt ausgeht. Für mich war es mehr eine Sache einfach der menschliche Wille bei aller Sozialisierung und allem Willen, wie man so eine Gesellschaft aufbauen kann, dass er nicht zu bremsen oder nicht zu zügeln ist. Alex ist eine Person, wie sie ist, ob es durch die Gesellschaft geschaffen ist, ob er es kann viele Gründe geben. Er kann von Natur aus so sein, es kann durch ein schlechtes Elternhaus, schau dir sowas wie den neuen Halloween-Film an. Oh, der ist zum Massenmörder geworden, weil er wurde geschlagen als Kind. Ne? Es muss nicht unbedingt dann so sein. Ich würde es eher als die gesamte Kälte der Gesellschaft, du merkst es ja auch, es ist dieses typische, vielleicht 50er-Jahre-Ding, wo man so gesagt hat, jeder, der sich irgendwie auffällig verhält von den Jungen, gehört korrigiert, der macht offensichtlich was falsch, man hat immer einen Schuldigen gesucht, Rockmusik, Videospiele, war ja immer alles möglich. Ja, oder ja. Kubrick-Filme Kubrick-Filme, genau, ja. Wobei ich sagen muss, da kann man natürlich auch viel falsch machen, wenn man das jemandem zeigt, der einfach... Ja. Also das ist wirklich ein Film, wo man sagen muss, wenn jemand nicht zu doof dumm ist, sein. Ja, aber das kannst du natürlich so weder sagen, noch schreiben, noch kannst du jemanden ins Kino schreiben. Vor allem jemand, der sich gerne prügelt. Was passiert dann? Das ist ja ist gut, aber du merkst aber, je nachdem, wie die Reaktion auf den Film ist, wer wirklich zu dumm dafür ist. Ja, also ich meine, was heißt so dumm? Ich habe eine gewisse Romantik. Einfach der die falschen Messages sozusagen aus dem Film mitnimmt. Ich wusste halt auch beim ersten Mal nicht, wie soll ich diesen... Ich muss den Film vielleicht auch nochmal komplett in seiner Gänze gucken. Ich habe irgendwann letztens Leave auf Arte oder irgendwo auf Dreisat und da habe ich nur die zweite Hälfte gesehen, die ich da gar nicht so uninteressant fand, wie mir dann irgendwann aufgefallen ist. Aber auch nur, weil ich halt nur so das Ende halt irgendwie gesehen hatte. Mhm. Und da mich der geht ein Ticken zu lang, könnte man vielleicht sagen. Wobei das ja auch immer so ein... Es ist, ja, er ist schon sehr lang. Also ich habe ihn auch gerne, ich gucke ihn sehr Kubrick oft lange sogar. Aber der ist wirklich lang. Und ich wusste halt am Ende wirklich nicht, wo, auf welcher Position soll ich jetzt stehen? Was soll ich jetzt denken? Start ist scheiße, aber Alex Verhalten ist auch scheiße. Ja, ja. Aber vielleicht ist es nicht auch gut, dass du nicht weißt, wo du genau stehst am Ende, weil du brauchst ja auch nicht, jedes Erlebnis muss ja nicht zu einem Abschluss bei einem Film für dich kommen. Wenn du dann... bei 2001 hat es dir doch auch gereicht. Ich wusste, dass es jetzt kommt. Ja. Nee, aber ich finde es interessant einfach. Ist klar, dass man bei unterschiedlichen Positionen stehen kann. Und ich finde es. Was soll ich denn machen? Ich trinke halt viel mehr als ihr. Das ist doch gar nicht muss wahr. Ich denn ständig auf meinen Urinstand angesprochen werden? Nee, es ist einfach interessant zu sehen. Ich meine, Kubrick ist der Meister drin gewesen, einfach so viele Interpretationsmöglichkeiten offen zu lassen, dass man, je nachdem, was für ein Bild, was für eine Information, was für eine Message man aus dem Gezeigten dann mitnehmen will, kann man dadurch den Film als gut, als langweilig, als spannend, als fehlgeleitet, als wie auch immer interpretieren. Schließt auch nicht aus, aber wir diskutieren trotzdem wie Blöde drumherum. Ja, das ist okay. Ich muss Simon da jetzt auch recht geben. Also wir haben ja bei 2001 wahrscheinlich dasselbe. Wie gesagt, absolut. Also auch totaler Respekt vor Sachen wie Dr. Seltsam oder auch Full Metal Jacket, worüber wir darauf zu sprechen kommen. Aber ich sehe trotzdem für mich persönlich dann Clockwork Orange ein bisschen drüber einfach für das. Ey. Das soll man ja auch keinem auch ankreiden. Ich hätte ihn jetzt vielleicht an vierter Stelle oder so. Also, aber nichtsdestotrotz ist es. Ja, auf Platz 1 Barry Lyndon auf Platz. Nach wie vor erkenne ich ja die Größe dieses Films an, also oder beziehungsweise die Cleverness. Ja, lass uns mal zum nächsten. Ja. Über den werden wir aber auch nicht allzu lange sprechen, weil es glaube ich. Den hat Simon sowieso nicht gesehen. Ja, und ich. Ich glaube, auch ähnlich wie bei Clockwork Orange als Kind gesehen, in Auszügen gesehen, aber nie wirklich die Lust gehabt, den nachzuholen, weil es nicht unbedingt mein Genre ist. 1975 rausgekommen, Barry Lyndon, ein Historienfilm von Stanley Kubrick, 18. Jahrhundert. Ich fand es interessant, da nochmal in Richtung der Doku zu sehen. Wir haben vorhin über den Napoleon-Film gesprochen, für den er sehr viel Material und Informationen und so weiter gesammelt hat. Und Barry Lyndon, 18. Jahrhundert spielt der Film und worum war es denn jetzt ein Adliger? Nee, was war Barry Lyndon? Ein irischer Landadliger, der in ein Duell verwickelt wird und dabei seinen Gegner erschießt. Mhm. Er glaubt zumindest, er hat seinen Gegner erschossen, was aber sich als Falle, als Trick herausstellt oder Gemeinheit oder Finte. Intrige, Entschuldigung. Als Intrige. Intrige, das war das Wort, was ich gesagt habe. Landadel, Intrige. Und woraufhin er flieht. Und dadurch gerät er zwischen die Fronten des Siebenjährigen Krieges. Erst auf die eine Seite der Engländer, glaube ich, oder Franzosen. Und später, als er versucht, dem Krieg zu entfliehen, wird er von den Deutschen geschasst und muss dann für die Deutschen quasi als Agent arbeiten. Natürlich. Lernt dabei einen, sag ich mal, Agenten für die Franzosen oder für die Belgier kennen. Glaube ich, für die Belgier waren es. Mhm. Und beschließt dann daraufhin, Doppelagent zu werden. Flieht dann halt irgendwie auch vor diesem Krieg und streicht dann mit diesem Agenten durch die Lande als Trickbetrüger. Trickbetrüger. Ja. Okay. Als Fallspieler. Also, es ist ein professioneller Fallspieler. Und irgendwie gelingt es ihm halt im Laufe der Zeit, eine reiche, wohlhabende Witwe kennenzulernen und diese dann zu heiraten, woraufhin er sich, Adelstand, Reichtum und ein langes Leben unbeschwert und ohne Sorgen irgendwie erhofft. Mhm. Problem ist bei der ganzen Geschichte, die Witwe hat noch einen Sohn aus erster Ehe, der natürlich halt auch Titel, Ländereien und Schloss und Geld und so weiter für sich beansprucht, wodurch dann quasi, was wiederum die zweite Hälfte des Films ist, der Verfall von Barry Lyndon geschildert wird, der halt dann sich eine sehr lang andauernde Fehde mit diesem Sohn oder mit diesem Stiefsohn halt quasi liefert, die dann dazu führt, dass er als persona non grata vom Adelshof irgendwie ausgestempelt wird. Dame Barry. Und dann sogar bei einem Duell gegen den Stiefsohn. Nee, für mich nicht. Bein verliert. Ich wollte nur kurz sagen, ist okay, wenn ich mich kurz abmache, weil Barry Lyndon, da habe ich nicht den geringsten Bezug zu. Nee, kannst du. Ich habe dieselbe Doku gesehen wie du, deswegen kann ich dieselben Sachen sagen wie du, das bringt nichts. Ich kann nur da sitzen. Nee. Stellt euch einfach vor, ich sitze da und nicke. In der Zusammenfassung von Daniel hört es sich auf jeden Fall interessanter an, als er den Eindruck gemacht hat. Ja, der ist auch sehr lang und machen wir es kurz. Der Film besticht durch zwei Sachen. Einmal durch den Soundtrack von den er, also durch die Musik, die er gewählt hat, das ist dieses Sarah Bond oder wie das heißt. Wer es kennt oder wer es hört, der weiß sofort, ich denke mal, Gregor wird den gescheiten Clip irgendwie einspielen. Natürlich wird er das. Oh, das wird zwar aufwendig. Kurz, reicht ja so 30 Sekunden. Das macht den Film aus, beziehungsweise das hat den Film so, also das ist so untrennbar mit diesem Film verbunden und auch hat ihn wirklich so noch den richtigen, ja, vielleicht dann noch dramatischen Touch verliehen. Mhm. Und das andere ist halt die wirklich brillante Ausstattung und die Liebe zum Detail, die Kubrick bei der Rekreation von den damaligen Verhältnissen irgendwie an den Tag legt. Ja, genau, wo Barry Lyndon heute noch eben dann sehr, sehr viel im Gespräch eben ist primär einfach für den Umstand, für den er auch ausgezeichnet wurde, hat 4 Oscars für die Kostüme, für das Design, für alles drum und dran bekommen. Was Kubrick gemacht hat, ist, da auch wieder aus der Doku kurz zu zitieren, hat sich Linsen von der NASA geholt. Zeiss-Linsen von der NASA geholt, die eigentlich dafür gedacht sind, dass du im Weltraum dann dort Space-Fotografien machst, weil die schnellsten Linsen, die erhältlich sind, und hat die im Spezialverfahren dann ganz super teure Kameras nageln lassen, um dort Filmaufnahmen zu machen, die fast keine Tiefenunschärfe dort haben. Ne, typisch mit einer Linse hast du natürlich den Bereich, wo du dich fokussierst, und was er dann damit gemacht hat, hat eben diesen Aufwand auf sich genommen, um dort Bilder aufzunehmen, die den Eindruck entstehen lassen, als ob du solche 18. Jahrhunderts Gemälde ein bisschen hättest. Ne, wenn du eine Szene gefilmt hast und dort keine Tiefenunschärfe vorhanden ist, so wie das die Ausstattung des Filmes ist und wie die Kostüme gemacht waren und wie die Sets gemacht waren, pack das mit den, ja? Plus die Tatsache, dass er keine künstlichen Lichtquellen für einige Szenen verwendet hat. Stimmt, sondern diese ganz bekannte Szene, wo x-fach Kerzen überall nur gemacht wurden. Und das war ja auch durch diese Zeiss-Linsen war das erst möglich gewesen, dass man diese Szene quasi so filmen konnte. Dass du da ohne Kunstlicht dann dort ran musst, weil wenn wir wissen, wenn du irgendetwas filmen willst, selbst wenn du irgendwo eine normale Lampe in einem Raum aufgestellt hast, du musst eigentlich Scheinwerfer dazu packen, du musst Leute vernünftig ausleuchten und so, und speziell im Film, wo jede Szene, wo du extra Leute hast, die sich nur mit dem Licht beschäftigen, mit normalen Kameras würdest du einige Sachen einfach nicht aufnehmen. Wenn du denkst, okay, in der Szene ist nur eine Kerze an, normal als Filmtrick, da wird nicht nur eine Kerze sein, weil du wirst gar nichts erkennen. Da würde eine Kerze als Alibi dort stehen und es würden 1000 Lampen drumherum aufgebaut sein, um Kerzen nicht zu simulieren. Vielleicht ein bisschen gedimmt, aber ja. Und wenn Kubrick es tatsächlich durch diese Art geschafft hat, also diese wirklich kreativen Umgang mit der Kamera, eine Szene zu nehmen, die wirklich nur von Kerzen beleuchtet ist und teilweise der Film eben ohne solche Quellen auskommt. Ich finde, das, was ich von Barry Lyndon gesehen habe, er hat nicht nur durch die Ausstattung, durch die Art, wie das gezeigt wird, einfach, es fühlt sich anders an, ne? Es fühlt sich anders an, dadurch, dass kein Kunstlicht oder dort benutzt wurde. Der Film fühlt sich echt anders an. Das ist auch sowas, was auch die Pythons zum Beispiel verstanden haben bei Ritter der Kokosnuss. Mhm. Da gibt es ja auch diese tolle Doku für dieses Almost Famous, wo Gilliam, glaube ich, erklärt, dass die sich da so von Pasolini irgendwie inspiriert fühlten oder beziehungsweise, dass das deren Inspirationsquelle waren, dass sie diesen wirklich dreckigen und natürlichen, also das ist dieses Muddy irgendwie und schleimig, einfach, dass es wirklich unhygienisch beziehungsweise halt authentisch rüberkommt, ja. Und das, glaube ich, hat Kubrick dann auch mit seiner Vision versucht rüberzubringen, dass dieser Film halt einfach echt wirkt und wie aus dieser Zeit, ja. Und ich finde, das ist ihm eigentlich super gelungen. Also auch wenn ich jetzt diesen Film nicht so viel abgewinnen kann. Also, das ist nicht mein Ding so. Es ist ein Film eben... Obwohl ich die Musik mag. Ich mag die Musik. die vorhin auch nochmal kurz eingespielt wurde. Genau. Da hat ja Daniel dafür gesorgt. Sarah Bond. Nee, das war auch eine Sache. Barry Lyndon eben zu dem Zeitpunkt, wo er gekommen ist, 1975, ist es einer der Filme gewesen, ich fast schon der erste, der eher nicht wirklich gut bei Publikum und den Kritikern angekommen ist. Weil einfach durch die Länge, durch die fast schon, sagen wir, Langatmigkeit des Films, einfach 75, du warst kurz an der Grenze zum Popcorn-Kino gewesen, ne? Ich glaube, 76 war dann Der Weiße Hai, oder? Jaws war 76 gewesen. 76, 77 kam Star Wars. 77 kam Star Wars und so weiter. Vorher hattest du, glaube ich, ja, ich meine... American Graffiti, was weiß ich. Duell hattest du, glaube ich, Duell, auch schon. Duell war ja aber auch nur ein Fernsehfilm von Spielberg. Also jetzt, um Spielberg exemplarisch da dort mal zu nennen, einfach, aber... Die Mentalität, wie Filme oder was dort gerade echt an der Kasse populär ist und wie die Kritiker mit irgendwas umgehen wollen, da war Barry Lyndon ein Historienfilm, der sehr, sehr, sehr, sehr lang ist, der wunderhübsch ausschaut, der dementsprechend auch gewählt war, aber nicht das, worauf die Öffentlichkeit stand. Und ich glaube, Kubrick war in dem Sinne, der natürlich auch jemand ist, der wirklich, wie viele Leute, die Kunst schaffen, sind, um öffentliche Anerkennung ringt. Ja? Wenn jemand kommt, du kannst etwas schaffen, was 100.000 Leute gut finden. Es muss nur einer kommen und sagen, ich finde das ziemlich scheiße, weil da und da. Und das reicht fast schon, dass du dich damit total beschissen fühlst. Ne? Ja, ich glaube, das ist bei egal, wie viele ab einer gewissen Grenze ist, glaube ich, egal wie viele das toll finden, du guckst nur noch, wer was. Du guckst nur noch, wer was, und du sagst, die hassen das doch alle, das kann doch nicht angehen. Ich glaube, Kubrick war eben tief verletzt für jemand, der sehr, sehr viel gewagt hat in der Vergangenheit mit seinen Filmen, dafür aber in jedem Fall auch immer honoriert wurde mit dem Einspielergebnis, mit der Kritiker, mit dem Kritikerlob überhäuft wurde, dass sowas wie Barry Lyndon dann quasi, ja, es ist jetzt so ein Kubrick-Streifen. Ne, und das, gut, es ist die Zeit ist abgelaufen, Kubrick ist nicht das. Ne? Das Problem ist natürlich aber auch, wenn du halt ein Mann wie er bist, ja, und hast halt echt vier Bretter in Folge abgeliefert. Ja. Du hast ein Skandalbuch über Pädophilie auf die Leinwand gebracht, was ein Erfolg war und schauspielerisch noch richtige Glanzleistungen hervorgebracht hat. Du hast eine Anti-Atom-Satire irgendwie. Anti-Atom-Satire und das sind, ja, egal, das mal nacheinander das aufgezählt. Genre. Platz 1, Dr. Seltsam, Platz 2, die halt auch bis heute ungeschlagen ist irgendwie. Und dann hast du den Meilenstein des Science-Fiction-Films abgelegt. Genre-definierende Filme, Meilensteine für sich. Und niemand, dann kommt noch dieses Gewaltspektakel dazu, was halt noch gleichzeitig einen Skandal mitgebracht hat, trotz, also auch aufgrund seiner Genialität. Ja und dann kommt halt Barry Lyndon. Platz zum Durchatmen, einfach mal Anlauf nehmen und ja, so. Mal 10 Jahre, wo nichts ist. Er war da, glaube ich, er war da echt getroffen. Also wenn ich mich noch an die Doku richtig erinnere. Das ist traurig, gell? Ja, natürlich. Er ist vor allem war ja auch so viel Akribie. All den Filmen kannst du doch sagen, ey, ich bin ein Genie, habe ich halt mal Scheiße gebaut. Na, nächsten Film. Er hat aber eigentlich keine Scheiße für sich gebaut. Es kam eine Vorbereitung für Napoleon und so. Genau, in seinen Augen eben dieser ganze Aufwand, den er gemacht hat. Also heute sprechen dann eben Filmfans und Historiker, nicht zuletzt wegen der Doku eben, wo du kurz weg warst, Simon, unterhalten haben, der ganze Aufwand, der mit den Linsen reingegangen ist, dass alles aussieht wie Gemälde und das so weiter. Das ist super. Die Story mit den Kameras, die er sich gesichert hat. Wie lange das genau? Von NASA sind die Linsen gewesen. Die Kameras, auf die er die drauf montiert hat, das sind eigentlich unschätzbare Originale gewesen, die er durch einen Trick irgendwie aus dem Lager hat holen lassen. Er hat halt irgendwie geschafft, bei Warner, glaube ich, irgendwie anzurufen und zu sagen, hier, braucht ihr die noch? Und die brauchten die zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, weil die waren halt einfach nicht mehr irgendwie dafür. Genau, die waren eigentlich schon veraltet, waren aber auch dadurch, dass sie nicht nachgebaut werden können, unschätzbar teuer. Aber das hat zu dem Zeitpunkt keiner gerafft. Ja, die hat gesagt, klar, hier nimm dir doch. Außer Kubrick. Die waren ihm noch einen Gefallen schuldig. Irgendwo sowas war das, glaube ich. In der Richtung. Und dann hat er gesagt, gib mir die Kameras und keine Ahnung. Und dann irgendwann mal einer, ey, sag mal, haben wir noch die Kamera? Nee, die hat alles Stanley. Oh nein, das ist doch verrückt. Ja, und Stanley, und eben damit diese Linsen, diese Zeiss-Linsen auf diese Kameras drauf gemacht werden können, mussten diese Kameras quasi effektiv zerstört werden in der Richtung. Sie mussten so gemacht werden, dass nur diese Linsen noch drauf passen. Sie wurden angesägt und fertig gemacht. Also diese Linsen wurden drauf getan. Kubrick hat bewusst dieses Risiko eingegangen und es hat sich für ihn dann auch ausgezahlt, für den Look, wie der Film dann gekommen ist, was sich eben aber nicht im Kritikerlob und im Zuschauerzuspruch dann ausgezahlt hat. Nicht dass ich ja, jetzt... Auf sowas muss man ja auch mal, war also sehr ambitioniert, darauf achtet doch keiner. Selbst wenn wir jetzt sagen, also okay, ist es vielleicht normaler. Jetzt nicht der stärkste Kubrick-Film, nichtsdestotrotz hat er sich auf jeden Fall in die Geschichte gebrannt und war dann auch für Leute wie jetzt hier Spielbergs Haus- und Hofkameramann Kaminski, war der auch auf jeden Fall... maßgebliche Quelle, ja. Er hat einfach mal andere Leute inspiriert, in dem Fall. Ja. Also so statt Drehbuchautoren oder Regisseur hat er jetzt halt einen Kameramann inspiriert. Genau, ich meine für so einen Fall, dieser Vier-Filme-Run, den du gehabt hast, dieser Vier-Filme-Run, den du gehabt hast, nicht auf die gleiche Stufe zu stellen. Wir haben im Schwarzenegger-Cast drüber geredet. Er hat natürlich eine Reihe von 80er-Jahre-Actionfilmen gehabt, die dieses Genre, wo du gesagt hast, ey, da kam Predator hintereinander, dann gab's Running Man, dann gab's den. Kubrick hat vier Meilensteine der Filmgeschichte hintereinander geschaffen. Und natürlich, wenn du es jetzt mit sowas hier drauf vergleichst, so ein Run hat wirklich kaum jemand gehabt, also eigentlich gar keiner. Vor allem, wenn Barry Lyndon wenn man das rausnehmen würde aus der gleichen, dann wird das nur noch unbegreiflicher. Genau. Deswegen ist es ganz gut, dass auch mal drin ist, was vielleicht so ein Bump ist für manche. Es zeigt fast schon ein bisschen, dass er selbst in Sachen Filme machen ein bisschen menschlicher. Es dann macht ist ihn zum Menschen, nicht zum Roboter. Genau, er ist keine geniale Filmmachmaschine, ne, die alles so zusammenfangen kann, dass jeder wirklich damit zufriedengestellt wird. Bei anderen Regisseuren würdest du anfangen und sagen, also nicht, dass jetzt Barry Lyndon das Ghost of Mars von ihm gewesen ist, manche haben sich durch Taylor dann auch desillusionieren lassen. Ne? Jemand wie Carpenter ist gestolpert irgendwann mal und hat sehr, sehr lange Zeit gebraucht, um sich wieder aufzurecken oder überhaupt wieder aufzurecken. Kubrick auch, wie gesagt, jetzt, Jahre genau, gedauert wenn, danach. Wenn du Barry Lyndon jetzt dort ausschließt, 5 Jahre später, 1980, kam ein Film, wo er ja? Ich müsste nämlich auch nochmal. Ja, gut, dann machen wir jetzt eine Pause. Dann machen wir jetzt eine Pause. Denn noch? Was ist denn der Ausblick noch? Oder wollen wir da nicht drüber reden? Drei Filme. Wir sind relativ fix jetzt doch. Und, die drei Filme kommen noch. Und die drei Filme, wir sind noch nicht mal in dem angelangt, in dem Jahr, wo ich geboren wurde. Ja, also in der Form, alles, was wir bisher besprochen haben. Es gibt nur noch drei Kubrick-Filme in. Du hast recht, jetzt kommen wir wirklich in den Film, der in dem Jahr oder in dem Jahrzehnt, wo wir auf jeden Fall alle aufgewachsen sind, überhaupt erstmal gedreht wurde. Genau. Wir sind da sind wir gleich wieder da. Dazu ist mir auf Anhieb eingefallen, ohne Fernsehen und ohne Bier ist Homer irgendwie, wie war das noch? Muss Homer durchdrehen. Sei mir nicht böse, aber es ist so. Jetzt kannst du was erleben. Wir sind wieder zurück nach der kurzen Pause und begeben uns gleich ohne Umwege in die 80er. Dem Film, dem drittletzten Film, der von Kubrick jemals in die Kinos gebracht wurde, im Jahr 1980. Diesmal, wie so oft, eine Buchadaption. Er hat ja sehr, sehr viel von Buchadaptionen, die als Grundlage genommen, aber reinterpretiert, neu gemacht. Hier nicht viel anders. Diesmal ein neues Genre, wo er sich wieder ausgetobt hat, dem Horrorgenre, basierend auf einer Kurzgeschichte, glaube ich, war es eigentlich. Ne? Es war kein vollwertiges Buch, oder? Also hier steht Shining. War es ein richtiges Buch? Ich habe eine Kurzgeschichte. Okay, der Name war kurz. Ich habe als der Kind einige Stephen King Sachen gelesen, in letzter Zeit eher weniger, weil wenn ich mehr lese, dann lese ich mittlerweile Biografien. Ich habe gerade mir Wolfsmond gekauft. Wollen wir das Thema jetzt hier an? Also ich bin ja eh für einen Roland-Podcast irgendwann mal, aber. Du hast mir ja jetzt ich habe dich ein bisschen. Nein, das war nicht ich, sondern das war. Doch, es war was, ich. Der Stephen King Podcast? Oder aber habe ich. Oder das der Literaturpodcast? Ja, eine Sache nur, das war, glaube ich, im Kontext gespoilert, weil irgendjemand dann Nils oder irgendjemand meinte so, ah ja, bla bla bla, und dann war es in dem Kontext gespoilert. Das tut mir leid, aber. Ja, ich habe es mir jetzt gekauft, ich werde es jetzt zu Ende bringen. Weil, wie gesagt, damals, als ich das gelesen habe, gab es noch keinen Wolfsmond. Ey. Alle da draußen, der dunkle Turm. Hast du es, Gregson, schon gelesen? Nein. Ey, ich weiß. Scheiße auf Shining, scheiße auf alles, was Stephen King je gemacht hat. Gerade die letzten Sachen, die aktuellsten, die letzten Jahre. Was, scheiße auch auf Langoliers? Nein. Ey, Langoliers als Buch ist echt nicht und okay. Auf The Dome und. Nee, also nein, ich weiß nicht. The Dark Tower gilt ja als ein Magnum Opus. Ja, aber ich sag das ja mehr den Leuten da nochmal, um es ihnen ins Gehirn reinzuhämmern. Ihr müsst. Wenn ihr irgendwas mit Stephen King anfangen könnt oder mit den Filmen, die guten Filme, die auf seinen Büchern basieren, dann müsst ihr euch das holen, einfach weil das ist wirklich das Rückgrat von seinem ganzen Schaffen. Wenn der morgen zum zweiten Mal vom Bus überrollt wird, nein, ich meine es gar nicht so, selbst das ist Teil dieser Geschichte und das ist das Faszinierende. Das ist alles absoluter Wahnsinn. Stephen King hat sich damit in mein Herz geschrieben, auch wenn ich die letzten Bücher von ihm nicht gut finde und er macht halt auch ein bisschen diesen Schund. Also so gehobenen Schund. Aber ja. Ich mag ihn trotzdem. Das heißt, Lies es weiter, geil. Wir holen irgendwann mal zu einer Art dieser Runden, holen wir Wolf dazu und dann machen wir den Literaturcast. Der ist dann aber, der Literaturcast klingt so, ja. Und dann und ich, ging. Ja, ich moderiere dann nur einfach, genau, ich moderiere dann einfach nur an, weil ich lese nur noch Wrestler-Biografien, also. Ja, aber, und dann nahm ich ihn in den Schwitzkasten. Es und, war, schlug und dann machte ich einen Deck Suplex. Ey. Was ist denn da gerade eine Biografie? Also, Leute, oh, jetzt holt er Around the World in Spandex raus. Ja, er kommt gleich wieder. Von Chris Jericho, den wir zusammen, Gregor und ich, mal in Madrid interviewt haben. Das war lustig. Meine einzige Wrestling-Erinnerung ist WrestleMania 10. Und ich weiß, ich bin im Auto mit jemandem gefahren. War das die, wo der Undertaker mit dem Papagei auf dem, mit dem Geier auf dem Arm eingelaufen ist? Nee, Papagei weiß ich nicht. Der Undertaker hat einen Geier. Geier. Wahrscheinlich war es ein Geier. Nee, es war ein Papagei, Coco Beware. Nein, natürlich der Nachfolger, Chris Jericho Undisputed, Buch Nummer 2. Vor allem Undisputed, und Alter. Das Bret Hart Buch. Oh. Ja. Ist er tot? Nein. Ohne ist tot. Bruder, aber nein, auch schon eine Weile. Ich meine nur in der Richtung, ich lese relativ wenig Fiktion, sondern mehr nicht nur jetzt Wrestling-Sachen und so weiter. Aber wenn, dann lese ich gerne Biografien oder Zeitzeugengeschichten und solche Sachen, und weil ich von Fiktion schon mehr als ausgelastet bin durch Filme und Spiele. Aber mit zwei Wrestler-Biografien hast du, glaube ich, dann auch genug gelesen. Da habe ich genug zu lesen für 4 Jahre. Nee, aber dann hast du auch aus dem Genre erstmal genug Fiktion. Obwohl ich glaube, das meiste, was ich gelesen habe, waren echt Wrestler-Bücher in den letzten Jahren. Unabhängig davon, Bücher können wir gerne mal ein anderes Mal angehen. Wollte ich gerade sagen, deswegen wird der Literatur-Podcast nie stattfinden. Ja. Aber ist es dann ein Literatur-Podcast oder ein Stephen King-Podcast? Den hatten wir schon. Stephen King-Podcast hatten wir nicht. Was? Wie? Wir hatten keinen Stephen King-Podcast. Wir haben doch über Der Nebel geredet zum Beispiel. Ja, das war der Horrorfilm-Podcast Nummer 2. Und da haben wir gesagt, wir sollten über den Stephen King-Podcast mal nachdenken. Ja, genau. Wenn der irgendwann mal ein Jahr später nach dem Horror-Podcast 2... Ich bin die Früh-Ära Stephen King. Dann warten wir aber noch, bis du durchgelesen hast. Aber sonst spoilern wir dich, oder du musst dann aus dem Raum gehen. Dann holen wir Wolf dazu und dann gibt's den Stephen King-Cast. Von mir aus gerne. Aber gut. Also Stephen King war gerade ja, ohne ein einziges Wort zum Film verloren zu haben, The Shining, ein Buch von Stephen King, umgesetzt von Stanley Kubrick, und ohne da vorgreifen zu wollen, wie er was gemacht hat, können wir gerne gleich ins Detail drüber gehen. Ich glaube, Stephen King selbst war mit der Verfilmung nicht so besonders zufrieden, oder? Nein. Wie kann das sein? Aber mit so vielen anderen war er zufrieden. Also wirklich. Ja, also es ist ja. Reguliers, The Stand. Nee. Wobei The Stand ging jetzt nicht. Also wenn ich schon sehe, was er selbst gedreht hat, dann als Film. Die Aussage, dass die. In einer kleinen Stadt war das gut. Nee. Den war einfach gut. Needful Things. Ja, aber welchen war. Needful Things. Den meine ich auch nicht. Nein, ich meinte den. Maximum Overdrive. War das Maximum Overdrive? Mit den Maschinen, die später geworden sind. Okay. Ja. Okay. Der war wieder ich fand trashig den cool. Gut. Ich fand den cool. Ja. Nein, aber unabhängig davon, wie wir gesagt haben, Kubrick basiert seine Filme natürlich gerne oft auf Literatur, baut sie aber dementsprechend und reinterpretiert sie und macht was anderes und vielleicht in vielen Fällen auch mehr daraus, als es die Vorlage hergegeben hat. Und du warst gerade da ausführen, Daniel, Stephen King war eben nicht zufrieden damit, weil Kubrick doch das in eine andere Richtung gelenkt hat, als er sich diese Geschichte oder die Aussage gedacht hat. Ja, Stephen King hatte damals, glaube ich, ich sage nochmal dazu, die Aussage, die hat er getätigt zu einem Zeitpunkt, da ging es an Stephen King-Verfilmungen, glaube ich, gerade mal bis Friedhof der Kuscheltiere und ein, zwei Bücher, also Filme darüber hinaus. Mhm. Green Mile und sowas war zum Beispiel. Das war noch weit weg, ja. Dementsprechend muss man das sagen. Und was Stephen King halt damals bemängelt hat, war halt irgendwie gerade, naja, was ich eigentlich finde, was er wirklich gut gemacht hat, war halt die Darstellung von Jack Nicholson, also beziehungsweise die Entwicklung von Jack Nicholson irgendwie, weil das Buch legt wirklich einen riesengroßen Schwerpunkt auf die Entwicklung von Jack. Heißt du Jack? Ja, Jack auch weiter. Jack Torrance. Ja. Hier ist Johnny. Und das war irgendwie King nicht im Film nicht genug irgendwie ausgearbeitet. So. Ach, ich meine, der also die Bar-Szenen mit seinen imaginären Besuchern und alles. Ja, ich meine, man merkt schon, alle haben ihre Erfahrungen. Also alle Figuren im Film machen ihre Erfahrungen mit dem Haus und der komischen Stimmung. Mhm. Aber er macht schon die eindringlichsten. Er hat schon das am meisten das Eindringlichste. Ich finde, es wird schon ein bisschen, oder? Ja, gut, ist ja lass uns doch mal kurz zusammenfassen. Simon, warum machst du dieses nicht einmal? Ja. Was ist die Geschichte des Films in der Kurzfassung? Ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich möchte keine Geschichte zusammenfassen. Genau, aber einmal kannst du. Wenn ich dann immer alles vergesse, dann fängt doch jemand anders an, weiterzuerzählen. Es ist zu deprimierend. Also ja, da ist halt hier Jack. Und der zieht mit seiner Frau und einem Kind, also ist ein Schriftsteller, der nicht wirklich einen Erfolg hatte in dem Sinne. Oder er muss sich inspirieren lassen. Genau, ja. Es ist wirklich eine typische Stephen King-Geschichte, weil oder auch generell nehmen ja Schriftsteller gerne Schriftsteller, als weil man nimmt das, ja, was man kennt und so. Man kennt das, wie man dann auf der Suche nach Gedanken rumirrt und was ist da hinter der Tür. Also wenn dir nichts einfällt, machst du dann das zum Thema deines nächsten Buches, die Gedankenlosigkeit. Ja, aber man kennt dann eben auch, wenn einem nichts eingefallen ist, mal als Schriftsteller, weiß man auch, wie man das zu schreiben hat, weil man weiß, okay, dann irrt mal rum, dann guckt man sich alles an und so. Jetzt aber zurück, da ist Jack und mit seiner Familie zieht halt in dieses Hotel, dieses Overlook Hotel, was quasi so ein saisonales Ding ist, sodass eben nicht im Sommer da Leute sind wahrscheinlich und im Winter nicht. Oder habe ich das richtig? Genau. Ja. Und er ist halt der Betreuer, im Grunde der Hausmeister, ein besser bezahlter Hausmeister, der die Zeit wunderbar nutzt, um halt das übliche, mehr Zeit in der Familie das verbringen, Angenehme mit dem nützlichen Verbringen. So die Sachen, die man halt so macht, wenn man zu viel Zeit hat. Ja. Die ganzen Wände vollschreiben, red rum. Ja. Und der einen denselben Satz schreiben. Der wird einfach irre. Spoiler so. Ach nee, jetzt habe ich schon zu viel. Nee, du hast, wer hat gespoilert? Nee, wir haben alle gespoilert hier und da mal kurz. Nee, genau, absolut. Soll ich schon weitermachen oder wollt ihr... Wir haben ansetzen. Shining im Horror-Podcast ja auch schon echt großartig auseinandergenommen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, wir spoilern. Nein, ich will auch nicht spoilern. Ich meine, wir haben schon genug zusammengefasst vielleicht. Was soll man da noch sagen? Ja, im Grunde, wir haben es im Cast ausgeführt, aber ich glaube, wir würden dem ein bisschen Unrecht tun, wenn wir das jetzt einfach so sagen, ja, hört euch den Horror-Podcast an. Ja, nee, klar. Also das Hotel hat eine Geschichte. Also das ist ja schon mal... Erzähl die doch mal. Ja. Ein Indianerfriedhof. Das wäre Stephen King. Genau so würde er denken. Ja. Muss man auch mal sagen. Das Hotel hat deine Geschichte. Aber ich krieg die Geschichte jetzt auch nicht mehr wirklich zusammen. Ich weiß, dass da schon mal irgendwie ein Hausmeister dann ausgerastet ist und da irgendwie... Ja. Ja, und es gab, glaube ich, mal einen Riesenbrand, bei dem irgendwie eine ganze... Ja, das stimmt. Feiergesellschaft irgendwie draufgegangen ist und so weiter. Also da sind schon einige Leute in diesem Hotel, haben das Zeitliche gesegnet, glaube ich. Und es geht natürlich halt auch um seinen kleinen Sohn, der irgendwie... Genau. Paramental irgendwie veranlagt ist. Also du was siehst ich immer ein komisches Element fand, was ich nicht nötig. Ich finde, das ist nicht notwendig. Ja. Das ist wird nur, komme ich später darauf zurück, wird nur am Ende relevant, dass das Kind diese Fähigkeit hat, weil verrückt wird nicht das Kind, sondern eben der Vater. Ja, es ist eben ein Element, was zusätzlich noch mit dabei ist und irgendwie mit reinspielt. Ich glaube, vielleicht war es auch fast schon, ja, wir müssen ja irgendwelche Kinder mit paranormalen Kräften dabei haben. Er hat ja auch Firestarter und alles drum und dran. Wenn keiner Paranormal sagt im Film, ist es quasi dann nicht korrekt. Ja. Oder nein, die Sache ist, was ich sehr faszinierend fand, eben, dass es zwei grundverschiedene Versionen des Films gibt. Eine längere Version in den USA und eine um 20, 25 Minuten kürzer in Europa. Wo diese ganze paranormale Nummer mit etlichen Szenen in der US-Version ausgekleidet ist, wo die dann Szenen haben, wo der Vater mit dem Kind dann beim Doktor ist und die erklären das und das und das und das und das. Kubrick hat später mal in einem Interview gesagt, die europäische Fassung ist wesentlich kürzer, weil die Menschen dort, ja, im Endeffekt sind sie klug genug, dass sie es nicht brauchen. Ne? Er hat es, glaube ich, nicht so direkt ausgesprochen, aber quasi für die Amis musste es nochmal ganz genau geschrieben werden, was genau gemeint ist. Und dementsprechend gab es wirklich 20, 25 Minuten mehr Szenen oder mehr Sachen mit dabei, wo einfach die Umstände nochmal erklärt wurden und es einfach klipp und klar gezeigt wurde, dass der Junge paranormale Fähigkeiten hat oder sowas. Und während das für europäische Kinogänger dort, die sind schlau genug, die brauchen auch nicht so viel. Und hat er recht. Recht hat er, auf jeden Fall in der Richtung. Und ich würde dir zustimmen, Simon, das ist jetzt ein Element, was jetzt nicht unbedingt, also, weil ich glaube, die Grundgeschichte, dass jemand, ob es jetzt durch das Hotel ist oder ob es der eigene Wahnsinn als Autor, der dort zum Tragen kommt, in dem Wahnsinn abgleitet und am Ende seine Familie mit einer Axt verfolgt und auch wieder tausende surreale Szenen, ikonische Szenen, die in der realen Welt ablaufen. Also ich sehe vor mir, wir haben gerade das Bild dort gesehen, in der Zusammenfassung, wo die Fahrt mit dem Dreirad des Jungen durch das Hotel ist, mit den beiden Mädels, die er dann dort sieht. Natürlich das Blut, was das Slow-Motion-Blut, was durch den Gang durchkommt. Aus dem Auszug rauskommt. Auch alles hier, wie er mit der Axt dann die Tür durchschlägt und dann, hier ist Johnny. Ja, es hat also allein wirklich drei, vier Sachen, die schon jetzt Bam sind, wo man einfach in einem Film, das muss man einfach auch mal sacken lassen. Merkt ihr den Bruch? Also irgendwie von Barry Lyndon hat keiner so ein ikonisches Ding parat. Also, nee. Also selbst wenn man mal halt irgendwie sich dafür interessiert hat, auch wenn man den Film nicht gesehen hat, müsste man ja eigentlich, stimmt, jeder kennt von 2001, weiß wenn der Knochen hochfliegt, das ist 2001, so, auch wenn man den Film vielleicht nie gesehen hat, kennt man diese Szene. Also vielleicht ja von allen Dr. Seltsam auf der Bombe sitzen. Genau, also Clockwork Orange. Das Outfit, jeder Film hat diese Momente. Das hat diese ikonischen Momente oder Eigenheiten. Vielleicht hat Barry Lyndon diese ja auch, nur dadurch, dass es niemand so im Gedächtnis ist, kannst du nicht sagen, ja, die Szene, wo Barry Lyndon einmal nach links guckt aus dem Bild, die war ganz ikonisch. Ja, ich glaube, dass er sich sehr limitiert hat, selbst durch diese Lichtgeschichte, dass er eben meinte, natürliche Beleuchtung. Da reduzierst du dich einfach auch auf. Sowas wie die Steadicam hier, in Shining geht dann halt natürlich auch ja, nicht. Ja gut, aber hier gibt's das Blut, was in Slow-Mo aus dem Aufzug rauskommt. Ja, das hier hätte ja in Barry Lyndon jetzt auch nicht reingepasst. Ja, das wäre aber, geil gewesen, wenn Barry Lyndon im Aufzug war und kommt Blut raus. Super gut. Ja, hier gibt's die beiden Zwillinge. Hier gibt's einfach nur Jack Nicholson, der mit einer Axt auf eine Tür einhaut und durch den Spalt da irgendwie reinglotzt. Und dieses Bild kennt jeder. Ja. Auch jeder, der den Film nicht gesehen hat. Man kennt es, weil es überall als Poster auch verwendet wird. Und genau, so. Man all muss work and no kennen. Play, Max. Ich kann Max gar nicht Jack sagen, wie viele Platten ich habe, auf denen dieses Darling, Light of My Life, wie oft das da gesampelt worden ist und was weiß ich, wie das vorkommt. Oder Here's Johnny. Ich meine, es gibt riesen Hits, die Here's Johnny irgendwie das Sample genommen haben. Ja. Und also, die Sache ist, es durch die Grundthematik als ein Horrorfilm und klassisch, also was schon klassisch Horror hatte Kubrick natürlich nicht gemacht vorher in seinen Filmen, er hat Elemente und Versatzstücke hier vielleicht mal dort gehabt, dass er sich in dem Genre austoben kann, und Horror ist ein sehr dankbares Genre, was visuelle Sachen, was solche Dinge angeht, also du kannst es dir besonders in dem Umfeld, wenn es dann tief in die menschliche Psyche geht und in den Wahnsinn und in den Abgrund, kannst du mit Bildern so spielen. Was hat, gibt's da nicht die eine Szene, wo jemand mit dem Hasenanzug einen Blowjob bekommt und was auch immer, ne? Wie war das? War es ein Hasenanzug? Also ein Hasenanzug kann ich nicht erinnern. Nee, was war es? Der Butler und der... Also auf jeden Fall, es gibt diese Szene auch auf dem Klo natürlich, glaube ich, oder? Das ist doch das Bad oder ja, so. Ja, du kannst auf jeden Fall kann er komplett, wo er was umbringen soll. Oder? Genau, wo das gesagt wird, sie wissen doch, bla, sie, ja. Das ist der Barkeeper aber, glaube ich, oder? Das gibt ja auch den Barkeeper zum Beispiel, mit dem man redet. Von dem man nicht weiß, sind es reale Personen oder sind es welche, die sich ausdenken? Die Frage ist eher, halluziniert es das Haus für ihn oder halluziniert er sich das einfach selbst zusammen? Mhm. Also, oder ist das, projiziert das das Haus, weil das Haus eben, es ist ja wirklich auf einem Indianerfriedhof. Das war vorhin kein Witz, habe ich gemerkt. Ich dachte, du machst einen Witz. Naja, gut. Er könnte es. Aber ey, damals war es auch noch nicht so richtig ein Klischee. Ich meine, die Indianerfriedhöfe von Poltergeist, also Poltergeist ist das klassischste Beispiel, aber das kam auch dann 6-7 Jahre später. Ne? Es war damals halt super scary. Die Leute hatten echte Probleme, wenn sie ein Haus kaufen, ist es vielleicht auf einem alten indianischen Friedhof gebaut, weil die hatten Angst. Bei King ist es jetzt auch nicht das erste Mal oder das einzige Mal, dass es vorkommt. Ja, nee, also, ich würde auch nicht nach Maine ziehen, einfach zur Sicherheit. Ja. Ist doch bestimmt hier Friedhof der Kuscheltiere, war das doch bestimmt genau, auch früher. Ja, natürlich. Ohne, dass ich es jetzt genau gewusst habe, kann man sich also erraten. Also King hat natürlich seine Steckenpferde, wo er dorthin geht, ob es jetzt so Autos Trademark oder sowas ist. Er hat damals aber auch viel gesoffen. Muss man dazu sagen, sagt er selbst. Das kommt jetzt nicht von mir. Musst du ja, um kreativ zu sein. Nee, ja, genau. Er hatte ja wirklich eine schlimme Alkoholphase und hat viele gute Sachen tatsächlich in seiner schlimmen Alkoholphase geschrieben. Mhm. Aber geht auch, finde ich, jetzt. Also so die aktuelleren. Egal, wir kommen wieder bei Stephen King. Im Endeffekt, The Shining, so wie er aufgeführt gehört, für viele auch mit dem ganzen Abstand, mit dem ganzen betrachtet, wie er zusammenkommt zu einem der Top-Horror-Filme, die mittlerweile gemacht wurde. Muss ich echt sagen, nach diesem Stephen King-Zitat, was ich damals gelesen hatte, da hatte ich den noch nicht gesehen. Und da hat er mich ein bisschen abgeschreckt, weil Stephen King sich natürlich... Wenn Stephen King das schon sagt... Weil Stephen King natürlich halt zu anderen Filmen irgendwie geäußert hatte, die ich schon kannte, die mir dann auch zugesagt haben, ey, ich fand Rea eben geil als kleiner Junge, Ich meine, Maschinen, die irgendwie Amok laufen, und du hast den geilen Truck und du hast da den Kohleautomaten, der dir eine schöne Dose in die Eier fetzt, und du hast dieses MG-Auto, was da die ganze Tankstelle zusammenschießt. Ja, aber du hast ja auch diesen Automaten, der den beleidigt. Arschloch. Was übrigens Stephen King selbst war, ne? Der Typ, der beleidigt wird. Ja, genau. Super gut. Und ich hatte dann auch hier Werwolf von Tucker Mills, irgendwie hatte ich gesehen. Mhm. Den möchte ich heute nicht nochmal gucken. Ich glaube, der ist schäbig. Ich glaube, der ist heute echt schäbig, Aber ich fand damals geil halt, fand ich auch. Und Shining wirkt auch immer so clean und irgendwie so hell irgendwie. Das war für mich nicht. nicht so der Horror halt irgendwie. Ja, gut, der findet auf einer anderen Ebene statt. So. Aber ja, er spielt nicht so extrem eben mit dem, guck mal, hier ist es dunkel und böse, hab an. Der ist kein Jumpscare genau. Oder irgendwas so. Genau. Und die wahre Klasse habe ich auch erst viel später erkannt. Und dann halt spätestens bei der Szene, wo die alte nackte Frau verschimmelt aus der Wanne steigt und Jack mit Jack Nicholson rumleckt. Das ist für mich immer noch eine der... Knallhart, ne? Super hart. Szenen überhaupt, die ist so großartig. Die ist so ekelhaft. Ja. Ah, da zieht es mir echt wirklich den kompletten Rücken runter. Und großartig gemacht. Wie aus dem Nichts raus. Ja, wie er ganz den Druck immer stetiger aufbaut. Genau, immer noch so wie so eine ganz langsam ansteigende klassische Melodie. Und dann auf so einmal hast du diesen Abfuck, dass da dieses verschimmelte, fette, qualige etwas. Ja, führst du nicht so aus. Mindestens irgendein Prozentsatz der Zuhörerschaft dann, red weiter. Ja, rede weiter. Ja. Gut, vielleicht wollen sie auch sich auch in den Film angucken, wenn sie noch nicht gesehen haben. Für die kann man ja auch Pause machen. Ja. Also, Das war eine Szene, die hat mich echt beeindruckt, weil da hatte ich zu dem Zeitpunkt schon auch wieder echt einiges gesehen und hat mir gedacht, ja, wie hart kann der Film sein? Aber er kommt einfach, die Bildgewalt ist einfach so großartig bei Shining. Und halt auch die Steadicams, es ist großartig. Ja, das ist ja ein großer Teil, warum das so bildgewaltig ist. So, die muss man auch dazu sagen, da hat Kubrick auch Glück gehabt, dass die genau zu dem Zeitpunkt erfunden wurden. Beziehungsweise er hätte sie erfinden müssen. Ja. Wahrscheinlich hätte er sie erfunden. Er hätte sie wahrscheinlich erfunden, wirklich, ja. Ich glaube wirklich fest daran, er hätte sie erfunden, wenn sie nicht schon erfunden worden wären, weil das passt ja perfekt, wie das kleine Mädchen durch das Hotel fährt. Die Flure, die Perspektive, die dadurch einfach erzeugt wird. Ist aber ein Junge. Kleiner Junge, habe ich Mädchen gesagt? Ja. Nein, die kleinen Mädchen kommen danach. Die kommen danach. Ja. Und auch das ist ein geiler, das ist kein Jumpscare, aber das ist schon eine bedrohliche Perspektive. Ja, klar. Plötzlich sind dann da dann diese Kinder. Stehen die da, wie geil. Wie geil. Ja, genau. Am Anfang hast du nur dieses, klar, jeder von uns war schon in Hotels gewesen, auch vor allem als kleines Kind. Und die waren ja schon, Hotels sind ja schon immer faszinierend. Weißt ja, aber man merkt gar nicht, wie bedrohlich die auch aussehen können. Genau. Und das hat ja Kubrick geschafft, so aus der Perspektive des Jungen irgendwie, diese ewig weiten Korridore. Und plötzlich steht einer, ich hätte mir in die Hose gekackt, glaube ich. In einem verlassenen Hotel, weißt du, plötzlich. Vor allem, die Charaktere sind ein bisschen komisch, finde ich, weil das Kind erzählt doch nie davon, oder? Ich fand die Frau schrecklich. Sie ist halt einfach... Es ist Olivia Öl, es ist Shelley Duvall. Ja. Olive Oil, ja? Ja, die große Popeye-Verfilmung, Robin Williams. Das Robert ist sie wirklich, Altman. Oder? Ja, sie würde, ja, sie, auf ja. Malta gedreht. Oh, auf Mann. Malta gedreht. Ja, sie sind, und, hast du den und, nicht gesehen? Und, ja, natürlich. Wer war Pluto? Natürlich. Es war der falsche Bud Spencer. Ja, kannst du dich noch erinnern? Es gab mal Fake Bud Spencer und Terence Hill, Fake Duo. Ja. Und das war der falsche Bud Spencer, war Pluto dort. Wenn der richtige Bud Spencer Pluto gewesen wäre, es der beste Film aller Zeiten. Das wäre so toll. Hau drauf und alles drum. Aber total unabhängig davon, Shining, auch mit den Jahren, hat die Anerkennung bekommen, die er bekommen und zählt zu mit sowas wie Psycho oder Der Exorzist einfach zu den wegweisenden und ikonischen Horrorfilmen, die man kennt. Also wer sich Horrorfilm-Fan schimpft, sollte den auf jeden Fall mal gesehen haben. Ja. Ne? Und selbst wenn er ihn langweilig findet, was man ja auch wirklich nachvollziehen kann. Ja, natürlich, aber man sollte sich seine Meinung bilden. Muss man einfach die technische Finesse, mit der Kubrick arbeitet, irgendwie, muss man einfach anerkennen. Ja. Das ist, die Macher, das ist super. Das ist wirklich, also allein wie er das angegangen ist, das ganze Thema und versucht hat, auch die Ausmaße. Es gibt zum Beispiel, das ist so, ich meine, es ist ein Haunted House Horror, eigentlich. Eigentlich das Klassischste vom Klassischen. Ja, und wenn man jetzt mal bedenkt, was macht so ein Haus irgendwie wirklich dann halt in dem Sinne bedrohlich, ja? Bei Effie Briest, es gibt so eine Effie Briest-Verfilmung, da ist das zum Beispiel ganz gut, weil da soll ja dieses Haus, in dem sie da quasi am Strand eingesperrt ist, blablabla, soll ja auch immer so eine gewisse Bedrohlichkeit ausstrahlen. Und der Regisseur damals ist hingegangen und hat dieses Haus nicht einmal in der Totalen gezeigt. Ja? Also und dadurch hat dieses Haus diese Beklemmung und diese Beengung quasi wirklich gut visualisiert. Ja. Und Kubrick zum Beispiel, er zeigt das Haus in der Totalen, aber er durchläuft es ja auch quasi fast einmal komplett von vorne bis hinten. Weißt? Er macht so die Ausmaße irgendwie dieses Hauses dann doch auf eine andere Spur erlebbar. Ja. Es zeigt ja einfach, dass man weiß irgendwie, dass in dem Haus, man kann nie alles sehen. Man weiß immer, dass in verschiedenen anderen Räumen jetzt gerade irgendwas Abstruses passieren könnte. Und natürlich tut es das nicht, weil es wäre Schwachsinn, das guckt ja keiner zu. Dafür ist es ja dann da. Aber ich meine allein die Architektur des Hauses, des Hotels mit den eigentlich weiten Räumen, großen Räumlichkeiten, die es dort gibt. Die eine Szene, wo Jack Nicholson mit dem Tischtennisball dort herumwirft und der dann symmetrisch zu seinem Jungen dann hinläuft in diesen Mustern auf den Teppich. Das, auch wenn es einfach nur eine visuelle Sache gewesen ist, das trägt zu der Stimmung, zu dem Ganzen dort bei, wie es gemacht wird. Und eigentlich hätte ich in der großen Halle nicht irgendwas wie Bedrohlichkeit oder Angst gespielt, aber dort funktioniert es so. Der Hall, ja, auch der Ton, man kann die Größe des Raumes wirklich hören. Kann sich spüren, ne? Ja, einfach spüren. Auch wie der Nicholson, mit welcher Wucht er das Ding durch den Raum pfeffert. Ne? Dass Jack Nicholson einfach einen wütenden Menschen unglaublich gut darstellen kann. Ja. Und einfach einen schlimmen, schlimmen Menschen, dem man allen Wahnsinn zutraut. Das weiß er, glaube ich, auch selbst. Ja. Ist ihm mal aufgefallen. Möchtest du noch was zu Shining sagen? Ja, sonst ich würde auf den Horror-Podcast verweisen. Ja, genau. Horror-Podcast hört man so mehr. Eine kleine Sache, die kannst du gerne wieder anfügen, weil du es schon mal erwähnt hast. Eine Szene oder ein Outtake aus Shining wurde in einem anderen Film benutzt, um dort das Ende einmal auszukleiden. Erzähl mal, welche es ist. Das ist die Fahrt am Anfang durch die Berge von Maine oder keine Ahnung. Das Material, was davon nicht genommen worden ist, wurde später bei dem Nicht-Director's Cut von Blade Runner eingesetzt. Die Version, die man im Fernsehen eben sieht. Ne? Ja, oder die auch als zuerst im Kino war, die von Ridley Scott nie so wirklich abgesegnet war. Wo du dann am Ende siehst, dass hier Decker zusammen mit Sean Young, quasi mit dir flieht und das ist das klassische Happy End dann. Das sieht auch genauso aus wie der Rest des Fluges, ja. Aber das ist halt genau das Restmaterial von Shining, was sie nicht verwendet haben. Diese Hunde. Und aber auch da, diese Anfangsfahrt, ja, also wie von oben gezeigt, wie sie sich durch die Serpentinen irgendwie schlängeln und dann diese geile. Da haben wir gerade ein Bild davon. Eins meiner Desktop-Wallpaper. Und dann halt diese geile Musik. Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber dieser geile Classic-Score auch wieder dieses. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Aber das kommt so gut. Das macht einfach schon von Anfang an klar, ey, hier möchtest du nicht sein. Ja, also, eigentlich rationell wirst du sagen, hey, das ist nur ein Haus, das ist das, aber es wird dir alles suggeriert und vermittelt eigentlich, ey, nee, ich gehe, glaube ich, lieber. Ja. Ja, ich hätte mal vorstellen können, wenn das von der... wenn es gegangen wäre, hätte Kubrick sicher auch einfach einen One-Shot gemacht von der Autofahrt, so von oben mit, weißt du, verschiedenen, sich langsam hin und her wechselnden Perspektiven zu einem Musiktrack, der immer mehr ansteigt und dann landest du endlich beim Haus. So hätte er es, glaube ich, am liebsten gemacht. Und der Film hat auch eine der besten Simpsons Treehouse of Horror-Folgen überhaupt hervorgebracht. Super gut. Also, allein deswegen ist dieser Film schon wieder großartig. Ich sehe mich jetzt schon Zitate aus dieser Folge raussuchen, genau an dieser Stelle reinschneiden. Genau das. Was kam jetzt? Ich nehme an, es kam ohne Dings und wir haben Essen, ohne Bier, Essen und Bier mit Huber. Wir haben Red Run vergessen. Wir haben sie vom Kabelfernseher getrennt und ihnen die Bierreserven weggenommen. Ja, ohne Fernsehen und Bier mit Huber, wo das dann über deine Wand steht. Und dann meint so, ja, meinen Sie nicht, das könnte der Grund sein, weswegen die letzten Jahre immer ausgerastet sind? Ja, gut, wenn wir wiederkommen und Sie haben recht, wie ich die Cola. Super gutes Zeug. Okay, wer mehr darüber hören will, hört sich den Horror-Podcast an, der nochmal verlinkt ist in den Shownotes. Oder schaut die Simpsons. Ja. 1980 ist, wie gesagt, The Shining gewesen. Für seinen nächsten Film ist Stanley Kubrick eigentlich wieder in ein ihm vertrautes Genre zurückgekehrt, aber eigentlich auch nicht so direkt. Er hat gesagt, mit Wege zum Ruhm, das war sein Antikriegsfilm. Was er dann aber nochmal drehen wollte und was er auch dann gemacht hat im Jahr 87 mit Full Metal Jacket, war einen Kriegsfilm zu drehen. Und zwar kein Kriegsfilm, der dann irgendwie, um wieder dieses Wort glorifizieren in den Mund zu nehmen, das wollte er nicht dort mitmachen, aber er wollte Krieg zeigen, wie Krieg sein kann, wie es dort umgeht. Und Full Metal Jacket, ich glaube, da wird sich gleich eher ein großer Redelschwall über uns allen dann ergießen. Ich muss so lange kämpfen, um meine Entscheidung von vorhin irgendwie preiszugeben. Also, ich bin ist der stärkste Titelverteidiger, also, beziehungsweise der stärkste Contender zu Dr. Strangelove. Full Metal Jacket ist wirklich super. Ja. Ich mag den Film auch sehr, aber ich will mich da auch jetzt nicht in die Wege drängen, weil ich bin einer dieser wirklich der bösen Menschen, die den Film nach der ersten Hälfte gern mal ausmacht. Kein Kriegsfilm. Ich weiß. Naja, also wenn ich die Reihenfolge noch richtig erinnere, dann geht es ja mit der Ausbildung los. Ja, das stimmt. Ja. Aber es geht ja. Er wollte ja einen richtigen Kriegsfilm drehen. Also die Sache ist auch wieder nur wegen der Zweigeteilung. Ich würde euch da aber gerne das Feld überlassen, weil warum? Ich Nein, das Feld überlassen in der Richtung, weil ich kann über die zweite Hälfte nicht wirklich viel was sagen. Ich also du einmal, hast die zweite Hälfte noch nie gesehen? Doch, oder? Ich hab den einmal komplett geschaut, aber die erste Hälfte habe ich ungefähr 6-7 Mal geschaut. Es ist komisch, weil als Kind, ja gut, okay, ich verstehe, dass man, wobei eigentlich die erste Hälfte ist genauso hart für das Alter wie die zweite Hälfte, wenn man jung ist. Aber einfach, ich durfte die zweite auf jeden Fall, hätte ich nicht sehen dürfen, deswegen vielleicht war es bei dir auch so oder was? Oder hast du war es nicht. Ich habe eigentlich geguckt, worauf ich Bock hatte. Meine Eltern haben sogar den Anfang von Goonies überspielt. Ich kann es auch nicht rationell erklären. Für mich war vielleicht der Film schon zu seinem Höhepunkt gekommen, auch wenn es nicht der richtige gewesen ist. Aber einfach mit der Szene, die wir dann auch noch dementsprechend besprechen werden, die auch ikonisch ist, die, glaube ich, Vincent D'Onofrio geprägt hat. Ich verbinde immer diese Szene mit ihm, egal wo er dort auftaucht, egal bei welchem CSI Criminal Intent oder was auch immer dort ist oder bei Man in Black auftaucht. Denke ich immer an diese Szene auf der Toilette mit dem Drill Instructor. Ja, das ist das Ende von einer langen Reihe von guten Szenen, die unter die Haut gehen. Aber ich meine, für mich, vielleicht ist es dort, das hat mir irgendwie, warum auch immer, eine Art Finalität gegeben, ne? Dass ich brauchte danach nicht mehr wirklich viel. Ja, für ihn wie gesagt, ich sage nicht, dass es an dem Film oder irgendwie sonst was dort liegt. Vielleicht ist es eine Art von Folge, die passieren oder irgendwas, was eintreten kann. Es gibt bestimmt, ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis, es gibt einige Leute, die erste Hälfte auf jeden Fall sehr gut kennen, aber darüber hinaus dann wirklich den Rest nicht wirklich in Betracht haben. Der Film lädt ein bisschen dazu ein, muss aber nicht heißen, dass es eben die richtige Art ist, den Film zu gucken und dass die zweite Hälfte scheiße ist. Das ist ja Schwachsinn. Nein, das hat auch keiner so verstanden. Das ist nur trotzdem interessant. Ja, weil, ich bin einfach nur ein Arsch. Ja. Nein, bei mir war die erste Hälfte halt immer so das Vorspiel. Es ist ja auch so, da finde ich die Zweiteilung, die du ja schon erwähnt hast, Daniel, perfekt umgesetzt, weil da bietet sich's ja auch echt an. Natürlich hast du vor dem Krieg die Ausbildung und gleichzeitig ist auch, dass sich die eine Hälfte auf die Ausbildung der Soldaten und die zweite Hälfte auf den Einsatz in so einem völlig sinnlosen, wirklich nicht mehr nachzuvollziehenden Krieg irgendwie aufteilt, kriegt man halt die Sinnlosigkeit oder beziehungsweise auch diese Wertfreiheit, die der Film hat. So, also er ist im Grunde kein richtiger Antikriegsfilm, weil er nicht irgendwie dir mit dem Dampfer mal irgendwas erzählt, sondern er einfach nur zeigt, so war die Ausbildung, so war der Krieg. Ja, und du dir einfach aufgrund dessen, weil du normal denkender Mensch bist, dir denkst, ja, das ist doch Quatsch. Warum verheizt du die Leute schon im Training, um sie dann im Krieg noch mehr sinnlos zu verheizen? Also so, es ergibt alles keinen Sinn. Die Sache ist, wenn du Antikriegsfilm... Es ist trotzdem ein Actionfilm oder ein Kriegsfilm. Aber absolut. Wenn das Wort Antikriegsfilm impliziert, dass da wirklich eine Message dahinter steckt. Ne? Also er gilt ja als ein Antikriegsfilm, aber im Grunde... Genau. Also im Zusammenhang hier in der Zusammenfassung von Metal Jacket, ein anderer Film, den ich sehr gern gemacht habe, zu der Zeit rausgekommen, Heartbreak Ridge mit Clint Eastwood. Aber der war ja deutlich... Der war natürlich, der stinkt ab gegen Full Metal Jacket. Nein, aber er war ja auch deutlich, ja, sag ich mal, schon patriotischer. Ja, aber es ich war gab... ein Platoon, also das ist ja der andere Vergleichsfilm, also aber damals, den habe ich nicht im Kopf. Wenn ich jetzt mal einsteigen darf, für mich gab es damals... da steht zwar auch noch Hamburger Hill, aber damals die beiden großen Kriegsfilme, über die jeder gesprochen hat. Platoon, das waren Platoon und Full Metal Jacket. Das Problem war ja nur, beziehungsweise was irgendwie Platoon mehr in die Aufmerksamkeit gerückt hat, war natürlich der Oscar-Gewinn. Mhm, Platoon hatte ja irgendwie für Drehbuch oder für Regie Oscar gewonnen. Ja, und dann alle haben von Platoon geredet. Platoon. Ich habe mich ein bisschen gegen Platoon gesperrt. Ich weiß nicht warum. Ich kannte Nam, Dienst in Vietnam, die Serie. Die habe ich sehr gerne geguckt. Nam fand ich super. Dann Painted Black. Ja, zu Beginn. Ey, der Anfang so mit Painted Black. Oh, ich hab's geliebt. Wer Modern Warfare, Call of Duty Black Ops irgendwie begreifen will, der muss eigentlich einmal eine Folge Nam, zumindest den Vorspann gesehen haben. Ja, das war super. Ah, ich liebe großartig. Es. Ich hab's im Kopf gerade wieder. Und ja, deswegen Platoon, ich wusste es nicht so, hab den dann irgendwann gesehen und konnte auch nicht so die Begeisterung wirklich teilen. Weil... Dann habe ich Full Metal Jacket gesehen. Ein Film, von dem ich, den wusste ich nicht einzuordnen. Ich stand in der Videothek, ich sehe diesen Soldatenhelm, Born to Kill, ja, auf der Hülle. Und denke mir so, ja komm, alle reden von Platoon. Ja, nee, ich gucke mir jetzt mal den an. Ich nehme den mal mit. Da habe ich schon jetzt auch, den habe ich auch jetzt so oft gelesen. Vielleicht muss man den erstmal zuerst gesehen haben, bevor man sich mit Platoon beschäftigt oder irgendwie sowas. Und hab den Film gesehen und dachte mir, ey, wieso redet denn alle Welt über Platoon? Dieser Film ist doch 10.000 Mal geiler. Ich finde, auf der am Ende redet man jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, sie sind sich ebenbürtig, aber ich glaube, man redet doch lieber über Full Metal Jacket als über Platoon. Bietet natürlich auch Full Metal Jacket trägt Platoon, einfach länger. Platoon bietet original eine ikonische Szene. Das ist das Cover. Dafoe, ja. Die Arme gern Himmel schreckt und von hinten abgeknallt wird. Das Cover. Ja. Und also ich weiß nicht genau, wie das Originalcover aussah, aber das ist das Cover, was ich kenne. Ich sag mal, auch geil, ein Spoiler direkt auf dem Cover. Ja, ich sehe vor mir die Szene aus, was war es, Nackte Kanone 1, wo dann Leslie Nielsen und Priscilla Presley dort auslösen, sich kaputt lachen aus Platoon. Das hat den Film für mich immer ein bisschen gekillt. Und ich muss auch sagen, ich kann verstehen, warum Leute nach der ersten Hälfte ausmachen, beziehungsweise du hattest den schon mal gesehen, bevor du den ausgemacht hast? Ich hatte den schon mal komplett gesehen. Dann hast du erst nur den Anfang geguckt. Also es verschwimmt ein bisschen gerade in meiner Erinnerung, aber ich weiß, dass ich ihn komplett gesehen habe, auf jeden Fall nicht kürzlich, sondern damals komplett gesehen habe. Aber danach, du kennst ja aus der Videothek eben ausgeliehen und du setzt dich mit ein paar Kumpels hin, die machen das Ding an und eigentlich theoretisch hätte auch danach der Abspann kommen können, auch zum wenn da nicht Abfeiern, wirklich was erklärt. Zum Abfeiern ist auf jeden Fall die erste Hälfte besser geeignet. Ja, ne? Und ey, du sprichst von zu der Zeit, wo er rausgekommen ist, ich habe ihn, glaube ich, nicht direkt zum Release oder sowas dort gesehen, also 87, aber ich war da 10, 12, 11. Ne? Ja, gut, ich habe ihn auch ein bisschen später gesehen. Ja? Nicht ne? Also, wenn also so früh habe ich den nicht gesehen. Ich habe die Musik, habe ich euch vorhin schon mal, als wir nicht aufhören konnten, schon im Vorfeld drüber zu reden, als ob wir nicht noch genug drüber reden würden, habe ich schon gemeint, dass ich halt die Musik komischerweise als erstes hatte, nämlich auf so einer Langspielplatte, wo ich dieses Bird is the Word, ich weiß nicht, wie der Surfing Titel Bird. Ist. Wie? Surfing Bird. Surfing Bird. Bird is the Word. Alles, was ich weiß, ist Bird is the Word. Da sind wir wieder bei Family Guy. Bird is the Word. Wir machen das jetzt nicht in Echtzeit, das haben schon andere gemacht. Die Musik hat mich total angefixt, so. Ich weiß auch nicht, warum, das war so mein Ding. Ich weiß noch, ich habe es meinem Vater gezeigt, der fand es scheiße. Ein weiterer fehlgeschlagener Versuch zu connecten mit meinem Elternhaus. Ein fehlgeschlagener Versuch einmal wieder mit der Familie. Ja, und sie haben auch Al Bundy nie verstanden. Echt? Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich Al Bundy gesehen habe, war ich fasziniert. Ich war sehr jung und ich fand's geil. Es ist so toll. Und meine Eltern machen den Scheiß, was willst du wieder den Scheiß gucken? Und so ging es jeden Tag, es war voll traurig. Ja. Also Al Bundy, Moment mal, ich dachte, du hast nur drei Sender gehabt am Anfang. Ja, das war lustigerweise, und jetzt kommt's, das war im Urlaub. In Garmisch. Eine Woche Urlaub, alles, was ich gemacht habe, Fernsehen gucken. Ich habe mir mit Sascha mit irgendwie TV-Spielfilm oder wie die damals, was es damals und gab. Und da schon geplant. Saß ich dann, wie? Geplant, wie der Tag, weil ich aufstehen muss, weil ich gucken muss. Das war mein Urlaub. Ohne Scheiß. Schüssel. Geil. Das war wirklich so, true story, wirklich. Lustig, dass du mich sogar der versucht hast. Der schönste Urlaub aller Zeiten. Weißt du, schön, naja, habe ich die perfekte Ausrede. Ist wie ein Terminator. Gut, wie viele Folgen El Bundy du in einer Woche gesehen hast? Nein, aber da war ich angefixt. Ich habe zum ersten Mal da gesehen, ich habe zum ersten Mal Schüsselfernsehen gesehen damals. Ich wollte ja eigentlich nur mal sicher gehen, beziehungsweise nochmal nachfragen. Nee, ich sage mal, ich bin perfekt. Das erste Mal das Programm einer Satellitenschüssel zu sehen, faszinierend, wo die ganzen Sender sich die Eröffnung alles gucken. Das könnt ihr jungen Kiddies von heute nicht mal annähernd nachvollziehen, dass es heißt, von drei Kanälen, wovon es eigentlich nur zwei sind, wobei ARD und ZDF eigentlich auch nur einer ist. Also du hast effektiv einen Kanal und wechselst zu 30 damals. Und damals war das noch irgendwie anders. Da war das alles auch scheiße, aber neu. Naja, andere Themen. Also Full Metal Jacket. Giovanni, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dort hingekommen sind. Man kann das nicht mehr nachvollziehen, gell? Nee. Von Platoon irgendwie. Ja. Wie gesagt, und ich kann, was ich sagen wollte, ich kann halt wirklich verstehen, die erste Hälfte, für mich war die erste Hälfte am Anfang auch interessanter, weil, aber auch wirklich aus dem Punkt, aus diesem Grund, dass Kubrick den Krieg anders angegangen ist. Also, dass wirklich diese Ausbildung gezeigt wird. Ich fand das so geil, dass diese Jungs, dass das gezeigt wird, wie diese Jungs systematisch mürbe im Kopf gemacht werden, willenlos gemacht werden zu dem Kampfinstrument oder zu diesem Schach, zu diesem Bauer, der sie dann eigentlich sind, irgendwie geformt werden. Und dass das halt nicht irgendwo auf Kriegsgebiet geschieht, nicht irgendwo da, wo sie schon mitten in der Scheiße stecken, sondern einfach zu Hause, im eigenen Land. Ja, das fand ich halt das damals wirklich erstaunlich an diesem Film, weil Platoon hat ja schon alles... Ja klar, das danach ist im Grunde irrelevant. Es wird aber stärker mit dem davor. Ja klar. Wenn du halt einfach auch die Ausbildung siehst, das macht ihn ja auch so geil, dass du halt nicht nur... Der Film beginnt, sie fangen mit dem Heli an irgendwie, sie werden abgesetzt und kämpfen. Dann wäre das nicht der Film, der es ist. Ja, nee, wäre es nicht. Weiter, Entschuldigung. Ja genau, und das ist ja das Ding, weil Platoon war halt schon... In Vietnam, wie zig andere Kriegsfilme ihre Einsatzgebiete schon von direkt an etabliert haben, so, ja. Und Kubrick hat es halt nicht gemacht. Und da muss ich sagen, da war die erste Hälfte halt für mich auch als junge, angehende Filmfan oder beziehungsweise schon leidenschaftliche Allesgucker, war das halt schon die einprägsamere Hälfte. Ja. Es eindeutig, es hinterlässt einfach einen immensen Eindruck, der wird ja reingeschrien in den Kopf. Ja, diese ganze Drill-Instructor-Scheiße ist ja, also dieses Klischee basiert meiner Ansicht nach wirklich darauf, was wiederum aber auch auf der Realität der damaligen Zeit basiert. Ja, und das ist so, das darf man heute eigentlich nicht mehr, das könnte man nicht mehr nochmal filmen, weil jeder sagen würde, hat es schon gemacht worden. Es ist natürlich Klischee mittlerweile in der Form. Ich glaube, Lee Ermey, der den Drill-Instructor gespielt hat, ist ein richtiger Drill-Instructor gewesen, der quasi sich nochmal ordentlich aufgedreht hat mit dem, was er gemacht hat. Und er hat alle anderen Kandidaten, die für diese Rolle vorgesprochen haben, niedergemacht. Er hat gemeint, ey, tut mir leid, Stanley, aber davon ist kein einziger geeignet. Oh, krass. Eben. Super. Und damit hat er auf jeden Fall einen Punkt bewiesen, weil er ist verdammt furchteinflößend. Ja, wirklich. Also er kam leider auch nur noch einmal vor danach irgendwo in der Filmgeschichte. Ja, Frighteners. Frighteners als quasi in fast wieder der gleichen Rolle. Ja. Ne? Der wieder das ist echt und dann, schade. Und aber dann gut, Michael J. Fox wieder macht. Ja. Ja, ich glaube aber, der hat doch bestimmt noch ein paar andere Auftritte gehabt. Jetzt nicht als irgendwo mal. Aber schon die Rolle seines Lebens auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also er ist untrennbar mit dieser Rolle verbunden und auch wieder ikonische Szenen, die ein Film haben kann, ikonische Figuren. Es kann nur ein Kubrick-Film sein, der so eine Figur dort hat. Und so, die so halt nah an der Wirklichkeit, dass es halt wehtut irgendwie so, aber trotzdem auch nicht ohne Humor. Man kann das auch mit einem gewissen Humor gucken sogar. Gut, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, ihr beide wart ja nicht beim Bund gewesen. Jetzt kommen die Bundgeschichten. Ja, danke. Es kommen die Bundgeschichten. Okay, Die Bundgeschichten. Saufen. Du sagst nah an der Realität. Das ist die Realität, was dieser Film gezeigt hat. Ich habe einen Freund von mir, war bei der US Army. Der hat hier in Deutschland irgendwann mal zeitweise studiert, mit dem hatte ich dann irgendwas zu tun. Der war halt, der kam aus St. Louis und der war bei der Army. Und in Amerika ist es ja so, die Army übernimmt ja wirklich vieles, was du halt hier in Deutschland als selbstverständlich ansiehst, wie jetzt Krankenversicherung und all das, Vorsorge, Familienabsicherung und so weiter. Und du brauchst dich um nichts mehr kümmern erstmal. Du brauchst dich um echt nichts mehr kümmern und deswegen gehen ja auch echt sau viele Menschen zur Army. Und bei ihm, er hatte mir das erzählt, ey, da ist es halt so, du nimmst den Spaten und musst irgendwelche Sachen ausheben und bei jedem Spatenstich schreist du Kill. Ja, das hast du in der Ausbildung. Kill, Kill, Kill. Und wodurch wächst das Gras? Blut, Blut, Blut. Es ist wirklich 1:1 übertragen. Den Leuten wird, denen wird so die Birne weich gemacht und die werden so auf Obrigkeiten irgendwie gedrillt halt, ja. Ich war in Mitteldeutschland auf dem Stützpunkt gewesen, wir waren an irgendeiner Raketenbasis gewesen und da lag dann halt irgendwie, fing's an zu schneien, ja, und wir haben halt irgendwelche Leute begleitet, die halt irgendwie Sachen verladen haben und so weiter. Irgendwann, es war schweinekalt, es ist wie gesagt mitten irgendwie Hunsrück und all die ganze Gegend da, kennst du ja auch. Ja, ja. Limburg und drüber hinaus die Ecke und Koblenz Richtung so hoch. Und da sind halt so richtig viele alte Bunkerbasen. Ja, irgendwie. Ich kenne das direkt bei mir im nächsten Kaff war auch so ein riesiger. Genau. Büding war das, ne? Nee, bei mir war es Hanau. Und Gelnhausen war auch eine Dings und so. Ja. Also die haben sich da überall eingenistet. Und klar, das ist Bergregion, da ist halt viel, da sind nicht mehr viel Wald, es ist halt wirklich kalt, der Wind pfeift und alles. Und wir hatten halt die Wetterverhältnisse, dass halt irgendwann der Boden gefroren ist. Und die Jungs dementsprechend nicht mehr mit ihren Gabelstaplern irgendwelche Kisten oder sonst irgendwas verladen konnten. Zeitgleich waren halt Amis mit auf diesem Stützpunkt, die genau das gleiche gemacht haben, ja, weil es ist halt ein ehemaliges von Amerika, also von der US-Army genutztes Gelände. Es hing an, halt irgendwie Boden zu frösteln und so was ich, und die Karren sind halt alle weggerutscht, weil es halt so kalt war. Gut, was macht der deutsche Soldat? Er geht hin, zieht Schneeketten auf und fährt weiter. Die Amis sind so lange ohne Schneeketten durch das Ding über den Beton gerutscht, bis einer von den Sergeants, ein Obriger, ankam, gesehen hat, dass wir die Schneeketten drauf haben und seinen Leuten befohlen hat, hier, mach mal auch die Schneeketten drauf. Ey, und du denkst hier, okay. Es ist eins von vielen. Kann man jetzt noch irgendwie nachvollziehen. Jetzt kommt's aber. Woche später waren wir wieder da. War alles schon wieder mittlerweile wieder befahrbar ohne Schneeketten. Nein, sag jetzt nicht, die sind immer noch mit Schneeketten rumgefahren. Die Amis sind immer noch mit Schneeketten rumgefahren. Weil es keiner befohlen hat. Weil keiner gesagt hat, dass er die abziehen sollen. Boah, das ist beängstigend. Das ist einfach nur noch beängstigend. Und ich meine, ich würde gerne sagen, das ist irgendwie so eine Fun-Geschichte oder so, aber ich habe es halt mit eigenen Augen gesehen. So, ja. Ja, aber ich meine, das ist das, was man auch wollte. Man wollte ja einen Soldaten, oder man will immer noch einen, der möglichst wenig denkt, sondern nur mal die Befehle. Wenn man einen Soldaten, die Definition von einem Soldaten zusammen auseinandernimmt, ist ja auch dann soll der das auch genau machen. Der soll einen Befehl ausführen, solange bis er tot ist. Fertig. Ja, aber das zum Beispiel, also als ich beim Bund war, da wurde uns schon gesagt, ja, aber, mit, da gab es 7 Grundsätze, nach denen wir irgendwie einen Befehl in Frage stellen dürfen. Also ja, nur denk unsere Geschichte und wo die Amis herkommen, das ist so ein bisschen was anderes. Du musst auch sagen, die Amis waren ja erfolgreich mit denen. Die müssen ja was richtig gemacht haben. Irgendwas ihr Deutschen, das war ein bisschen anders. Ja. Alle noch in Erinnerung. Ja, gut, wie gesagt, es ist halt eine Erfahrung, die ich gemacht habe und deswegen ich diesen Film auch so wunderbar nachvollziehen kann, ja, weswegen diese erste Hälfte auch so wirklich stark ist, ja. Und ich weiß nicht, habt ihr Jarhead gesehen? Ja, gesehen, aber so, ja, fand ich... Ich finde, es gibt nur eine gute Szene in Jarhead, das ist die, wo sie irgendwie von, ja, von den Vorgesetzten quasi Apocalypse Now den Hubschrauberangriff auf das zum Valkyrenritt irgendwie gezeigt bekommen, um sich für den Krieg aufzukleiden, genau. Da denkt man noch so, ja, Hollywood vielleicht, ne, oder was, eine zynische Szene, das machen die. Ey, Full Metal Jacket hat zumindest bei der deutschen Bundeswehr nichts anderes bewirkt. Ja, es gibt, glaube ich, keine Kaserne in unserer wunderschönen Republik, in denen du nicht mindestens die erste Hälfte von Full Metal Jacket mitsprechen kannst. Ich hatte bei mir zwei, die muss ich jetzt hier dissen, weil es waren eh Penner. Ich hatte zwei. Sag nur nicht die Namen. Nee, sag ich auch nicht. Unteroffiziere, Stabsunteroffiziere. Meine so gesehen direkten, also etwas höheren Vorgesetzten. Also mein direkter Vorgesetzter war ein Feldwebel, Oberfeldwebel. Aber die beiden waren halt so die, ey Jungs, ihr macht mal jetzt die Scheiße. Und die beiden, die waren so bekloppt. Das waren so Deppen, so Volldeppen, wie sie irgendwie nur vorstellen kannst, wie sie beim Bund sein können. Die hatten für eine Übung Full Metal Jacket, die erste Hälfte, einfach mal Videorekorder Play gedrückt plus Kassettenrekorder Aufnahme gedrückt und das laufen lassen und haben einfach nur die erste Hälfte auf Hörspielkassette sich aufgenommen und sich die gegenseitig abends zum Einschlafen oder beziehungsweise in ihrem Zelt beim Zusaufen irgendwie reingezogen. Ja, es ist, wenn man so gar nicht rafft, was es eigentlich alles bewirken soll, dann ist es aber auch nutzlos. Ein anderer Feldwebel ist die ganze Zeit mit pfeifend von der Melodie, dieses da da da da da da da da da. Das hat er den ganzen Tag gepfiffen, wenn er durchs Kasernengebäude gelatscht ist. Immer, konsequent. Ja, aber da kann ja natürlich keiner was für, so, aber das ist wie auch mit Clockwork Orange, dass du halt nicht verhindern kannst, dass Leute den Film einfach, ich sag nicht falsch wahrnehmen, sondern anders wahrnehmen, als man selbst vielleicht, oder als die Intention war. Aber es wundert mich eigentlich nicht, dass gerade beim Bund oder bei der Army Leute sind, die das total geil finden, weil die natürlich sich das raussuchen, was, weißt du, wie womit ich natürlich nicht sagen will, dass die deutsche Bundeswehr generell scheiße oder nur von Idioten unterwandert ist. Nein, das ist ja, also, ja. Typen, gesagt, die du da kennengelernt hast, waren Idioten. Nein, ich habe auch sehr viele nette Menschen kennengelernt und es war für mich auch eine wirklich geile Zeit. Also, aber halt keine Berufssoldaten. ich glaube, da sind auch viele nette drunter. So, glaube ich auch. Nur ich zum Beispiel habe Zivi gemacht und war damit sehr happy und habe diese Welt einfach nie kennengelernt. Ja. Du wirst die Netten auch nicht wirklich jetzt hier raus, sondern einfach, weil das sind zu viele, um darüber die zu erzählen. Ja, genau. aber das, ich meine ehrlich, und geschickt. Was man sich da wirklich an, ey, du hast hier alle, dein Arsch gehört auf meiner Liste, ja, sie sind so hässlich, sie könnten glatt modernes Kunstwerk sein. Ja, die Sprüche sind der Hammer. Ja, und du hast es permanent nur gehört, ja. Und das ist ja, da kriegt Dieter Bohlen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Ja, auch die, ja, die Dieter Bohlen ist eine Pussy dagegen, da kriegt Dieter Bohlen seine Sprüche, oder er gesagt, hätte er gerne solche Sprüche. Ja, aber auch diese, ich habe diesen Singsang, wenn sie trainieren, auch so ein bisschen im Kopf und das ist schon, der hat auch... Ich weiß nicht, man sagt es halt. Es gewohnt, es ist in kalt. Weißt du, musst du das piepen? Da... Nein. Okay. Nein. Man hat's eh nicht verstanden. Fotzen. Ich sehe es kommen. Ich werde nachher, wenn ich mir den Podcast anhören, ob das durchgezogen ist. Das wird bestimmt rausgepiept. Natürlich nicht, wird es rausgepiept. Das ist doch nicht indiziert. Aber, oh, okay. Aber jetzt, ich auch so im Nachhinein, muss ich sagen, auch die zweite Hälfte ist einfach nur geil. Ja. Weil, nochmal kurz, bevor ihr auf die zweite Hälfte zu sprechen kommt, einmal, wir haben über den Film geredet, aber nicht konkret, worum es eben dort geht. Entschuldige. Hauptdarsteller oder der eigentliche Hauptdarsteller per se ist Matthew Modine, der die Ausbildung zum US-Soldaten durchläuft und du im ersten Halbjahr, wie gesagt, dort das Training siehst, dass er, welcher Krieg ist dort gewesen, welchen Krieg ist er gezogen, Vietnamkrieg? Vietnamkrieg ist es gewesen. Dass er dort zum Soldaten ausgebildet und man in der ersten Hälfte des Films zeigt, wie es dort passiert auf dem Camp mit Arlie Ermey als den Drill Instructor, der eben wirklich die Leute durch geschrieene, wirklich auf dem Punkt gesprochene Beleidigung oder sowas. Aber sowas so von richtig fiese auch. Ja. Also du hast absolut super fies und ey, geflügelte Worte, ja, ich reiß dir den Hals ab und ich reiß dir den Kopf und scheiß dir in den Hals. Ne, das kann, selbst wenn du das nur ein paar Mal gesehen hast, selbst wenn du nicht mit Bundeswehr dann dran zu tun hast, viele Leute können es einfach mitsprechen, weil es einfach so, wow. Ja, also ich meine, ne? Gut, als ich das gesehen hatte, war ich auch noch nicht beim Bund gewesen, ja. Aber ja. Ich hatte. Aber ja. Du kommst, und sobald du angekommen bist, kannst, das kommt mir doch bekannt vor, ne, was die da singen oder, ja. Oder dort mitsprechen. Also als ich dann beim Bund war, naja, also da hätte ich auch jeden ausgelacht, wenn er irgendwie einen der Sprüche über mir angebracht hätte. Ja, natürlich. Und zuerst gedacht, ey, bist du blöd oder was? Ja, ich meine, ey, toll, Alter, den Film habe ich auch gesehen, ja. Ja, die Sache ist, es innerhalb des Films natürlich, Matthew Modine wird quasi als Normale dargestellt. Er ist, glaube ich, später... naja, er ist schon der ein bisschen intellektuellere. Ja, gut, er ist, sagen wir mal, er geht jetzt nicht zur Army dort, weil er nichts Besseres finden kann. In der Form, sondern er wäre klug genug und sagen wir irgendwo anders unterzukommen. Aber es ist Vietnamkrieg, jeder geht dorthin. du hast es auch gehört, oder? Jeder geht dorthin. Und natürlich du hast dort einen Mix gehabt. Aber richtig, ey. Nicht das erste Mal heute. Wir haben ihn quasi durch die Badezimmertür gehört, die geschlossen ist und sich ungefähr 5 Meter weiter weg befindet. Ja. Dass du dort durch den Vietnamkrieg, wo hier quasi gezwungen war, dementsprechend, dass die Jugend der Nation dorthin geht. Und richtig geil drauf ist, das war ja das Erschütternde. Ja, natürlich. Durch die Propaganda wurde es natürlich, ich meine, die USA, es ist zwar da schon 20, 30 plus Jahre her gewesen, Zweiter Weltkrieg, aber die USA sind erfolgreich. Selbst der Koreakrieg, der immer noch nicht direkt beendet ist. Aber USA war es gewohnt, Erfolg im Krieg zu sein. Sie waren sie gut und sie würden gewinnen im Ende. Und die USA hatten per se eigentlich noch keinen Krieg verloren. Und es war nicht abzusehen, dass der Vietnamkrieg so werden wird, wie er wird. Ne, die wirklich große Niederlage, Katastrophe für die USA, dass jeder dementsprechend, wir sind USA, ja, wir kämpfen für unser Land, so wird es sein. Und in der Ausbildung Matthew Modine, dass er eben nicht nur er als Intellektueller dort gewesen, der erstmal zurechtkommen muss mit diesem ganzen Umfeld, das durch Brechen des Willens funktioniert, sondern auch du an seiner Seite den Paula hat er ihn genannt. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, wie er im... Lawrence hieß er. Lawrence. Was war? Ah, egal. Ja. Er sagt auch so einen richtig schönen, fiesen Spruch über Lawrence. Auf jeden Fall hat ihn der Drill Instructor dann nur Private Paula genannt. Ne? Leicht übergewichtig, ein bisschen zurückgeblieben. Also, Tump ist, glaube ich, das gute Wort im Gegensatz, also nicht, dass er jetzt irgendwie eine geistige Behinderung oder sowas hat, aber einfach, er ist nicht ganz der Intellektuelle, der Matthew Modine gewesen ist, sondern er ist schon ein bisschen Landei oder sowas, ein bisschen, und wird damit konfrontiert auf einmal, dass jemand ihn konsequent niedermacht und auch wirklich du für einen großen Teil des Films, wo du einfach siehst, er macht noch keine Fortschritte, ne, sondern einfach nur, er bekommt drauf und drauf und drauf und drauf. Und es hört einfach nicht auf und er, ja. Und es wird ja dann noch seine eigenen Kameraden, auf die er ja eigentlich, wenn man beim Militär ist, ja auch bauen eigentlich muss, schon, selbst ja. Die, weißt du, werden instrumentalisiert, um ihn zu demütigen weiter und das ist alles so hart zu gucken. Klar, auch. Naja, gut, aber er wird ja auch insofern instrumentalisiert. Ne? Ja, natürlich. Also, er wird missbraucht, ja, von mir aus. Auf jeden Fall. Eben quasi die anderen zusammenzuschweißen und sich vielleicht sogar also gegen ihn zu beschwören. Ja, okay, stimmt. Ja, alle gegenseitig. Das ist aber eine ganz andere Perspektive. Das ist aber echt die, ja, aber die Perspektive, ich mein, dass... Der Hartman hätte mal irgendwann aufhören können, beziehungsweise, klar, er baut halt noch viel Scheiße so, aber er hört ja auch nicht auf. Ja, also, ja. Ich meine, als seine Mit Auszubildenden, die natürlich die Chance sehen, wenn wir Ausbilder, der Drill Instructor ist ja schon dazu, der macht ihn komplett nieder, wir machen ihn auch komplett nieder, dann stehen wir in einem guten Licht und das passiert automatisch. Ja, es ist ja dieser Moment, wo sie einfach nachts entschließen, das ist ja auch ein typischer ikonischer Moment schon wieder, entschließen, wir müssen ihn jetzt einfach klar machen, ab hier Schluss und sie ihn dann mit der Seife, in dem Bett lagen oder was, das Handtücher. Ist einfach jeder einmal und das Schlimmste ist, glaube ich, der letzte Moment, wenn dann sein vermeintlich bester Freund Joker halt auch noch so davor steht, ein bisschen länger wartet manchmal als andere und dann noch durchzieht und glaube ich nochmal durchzieht oder glaube ich sogar mehr als einmal oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Er haut dreimal oder viermal drauf, ja. Es ist schon auch so, merkst du richtig, wie du da kaputt gemacht wirst. Weißt du, ein Cowboy sagt, tu es! Ja, ja, genau. Und ich meine, diese ganze Konditionierung anscheinend, bis zu einem gewissen Punkt scheint es auf einmal, dass es gefruchtet hat, denn aus es funktioniert, Private Paula, ja, wird auf einmal ein Soldat, er baut ein Gewehr wesentlich schneller zusammen und auseinander als alle anderen. Er wirkt auf einmal, als ob er wirklich langsam in Richtung Mustersoldat geht, bis es auf einmal zu dem Punkt kommt, wo alles aus ihm raus explodiert. Ja, er spricht mit seiner Waffe und wird halt, also ich finde, man merkt ziemlich schnell, dass er offensichtlich am Abdrehen ist, und mich wundert eigentlich eher, dass die nicht mehr Erfahrung damit haben und merken, Alter, der Typ, den darfst du keine Waffe mehr geben. Also nur Augen schon, der ganze Blick, so, du merkst es einfach. Man hat das Gefühl, sein eigentliches Wesen oder sowas ist hinfort. Ne? Es wurde gebrochen, ihm rausgeprügelt, es wurde ihm gebrochen. Vor allem, ich glaube, er war nicht unbedingt tump oder so, er war einfach nur so weich, emotional. Verhätschelt wüsste ich jetzt nicht. Er kommt einfach nicht klar mit dieser, er ist halt netter Kerl. Ja, ich glaube, dieses Grinsen am Anfang, er fand das auch noch lustig. Ich meine, ich habe natürlich lacht man da am Anfang, ja. Ja, also er hat auch gelacht. Ich habe auch gelacht, als er den einen nach dem anderen irgendwie, ich meine, die Sprüche sind ja auch witzig irgendwo auf ihre gewisse Weise, ja, obwohl sie so hart sind, ja. Ja. Nur, aber ehrlich, seine Mutter. Nee, aber du siehst einfach, es ist auf dem Niveau, eigentlich ist es was, wo es ist so absurd. Du darfst absurd, nicht dass, lachen, ja. Ja, aber ja, das ist auch eine Willensprobe. Ey, ich reiße den Kopf vom Scheiße in den Hals, versuch mal da nicht zu lassen. Ja, zu lachen. Das ist schon. Es ist schwierig. Nee, aber wirklich, also du merkst, da hat ein Wandel stattgefunden, der durch die Situation, durch alles drumherum dann, und du denkst, okay, das hat jetzt irgendwie gefurcht, und dann fängt der Wahnsinn an, oder die Zeichen zeigen sich, ne, und kulminieren dann eben in dieser Szene auf der Toilette nachts. Nachts, wenn eigentlich keiner mehr rumlaufen darf, und eigentlich das schon alleine richtig viel Ärger bringt, wenn eben du dann noch draußen gesehen wirst. Und er sitzt mit seiner Waffe auf der Toilette, der Drill Instructor. Erst trifft ihn ja natürlich, es ist Joker. Gell? Der quasi einfach fragt, was ist los, und es ist schon, die Musik deutet an, ganz fürchterlich wird es gleich. Ja, und dann kommt der Drill Instructor. Genau, Private Paula hält sich auch eben nicht mit seinen, also diese Gesichtsausdrücke, die wirklich extrem verzogen, grotesk. Grotesk, dieses fast evil-mäßige Lachen schon. Ja, eigentlich, wo du denken würdest, so guckt jemand, der denkt, so sollte ich gucken, wenn ich evil bin, ne? So. Aber nach all dem, was er durchgemacht hat, glaube ich wirklich, dass das eine realistische, wie jemand gucken würde in dem Moment, einfach. Derweil in deinem Kopf ist das alles schon gelaufen, Auch exemplarisch, der Typ hat seine Maschinenpistole dort in der Hand. Der Drill Instructor, der ihn dann quasi wieder runterreden will, der bleibt der Drill Instructor. Ja? Er sagt jetzt, okay, jetzt mal Spaß beiseite, so oder so oder so, sondern er schreit konsequent weiter. Er beleidigt ihn konsequent weiter. Das ist das Krasseste, oder? Für einen Schaltfehler. Ja, ja. Was ist, what's your major malfunction? Ist es, glaube ich, auf Englisch. Und Private Paula schießt ihm in die Brust, tötet den Drill Instructor. Ne? Richtet die Waffe noch kurz dann auf Joker da drauf, wo du denkst, oh, jetzt geht's ab. Und was er dann macht, setzt sich hin, dann richtig mit militärischen Bewegungen die Kanone, die Maschinenpistole vor sich, und schießt sich das Hirn raus. Ja, sehr professionelles sich das Hirn rausschießen, was der junge Mann da zeigt. Genau, das Hirn rausschießen, aber wirklich mit militärisch korrekten Moves, ne? Tuck, tuck. Exakt so. Er ist ja dann auch dann schon die Maschine und kann das aus dem FF so. Wenn es dafür Orden geben würde, den 6, Orden. 2, Full Metal Jacket. Ja, Full Metal Jacket übrigens, Ummantelung der Stahlgeschosse, der Patronen. Und 7.62 ist das Kaliber. Ja, ne? Da kommt der Name dementsprechend her. Aber ich muss kurz nochmal sagen, ich finde das sagt ja irgendwas aus, entweder über den Drill Instructor oder über das System oder über alle, dass der nicht aufhört, diese Position, weißt du, also er fällt überhaupt nicht aus der Rolle, obwohl es da offensichtlich auch um sein Leben geht. Oder ist er so selbstbewusst, dass er denkt, der schießt mich eh nicht. Weißt du, so was auch immer. Er hält Paula ja für einen Waschlappen. Also ja, genau. Aber ich meine, also. Ja, wer weiß, es könnten viele Sachen sein. Vielleicht kann er auch nicht anders umgehen. Als Zuschauer merkt man es, oder? Ja. Als Zuschauer denkt man halt Maul, Alter, du redest hier gerade dein Grab. Ja, der Durian-Stalker hat ja nicht diese vielen Momente mitbekommen, wo hier der mit seiner Waffe spricht und so weiter. Der weiß eben. Er sieht nur abends jemanden mal wieder Private Paula. Genau, und er kennt Private Paula schon eben seit langer Zeit, und dort hat. Vor allem das Geschrei hat ja gefruchtet, aus ihm ist ja ein besserer Soldat geworden in diesem Punkt. Also wird er jetzt wieder kaputt geschrieben? What's your major malfunction here, idiot? Aber es wird ihm vorher gesagt, hier, es ist irgendwie die Pflicht des Officers, sie zu erinnern, dass er Private Paula eine geladene Waffe in der Hand hat. Das ist ja das ist ja Militärsprache für Alter, halt's Maul, er hat eine Knarre. Also hat ihn nicht interessiert. Also ich glaube, er ist da schon einfach völlig selbstbewusst in die Gefahr, weil er einfach gedacht hat, wie du sagst, er kann nichts. Aber ich finde, man hätte es merken sollen. Mir tat es fast ein bisschen leid, weil ich mir gedacht habe, Alter, du Depp, wenn ich die Szene sehe. Der Drill Instructor, ja. Ich meine, echt, ja. Das tat dir leid? Nein, weil... Ich hätte auch abgedrückt. Ja, aber er ist ja am Ende auch tot. Am Ende sind ja beide tot und keiner hat gewonnen. Hätte man deeskalieren können, finde ich. Ja. Da wäre durchaus Rahmen für den. Private Paula sagt vorher, er lebt in einer Welt aus Scheiße. Das heißt, er hat sowieso keinen anderen Ausweg mehr gesehen als... Ja. Und wenn, dann nimmt er halt noch wenigstens den mit, der ihn da reingebracht hat. Warum hat ihm Joker nicht die Waffe abgenommen? Weil Joker Angst hatte, abgeknallt zu werden. Weil Joker ein Windhund ist. Was hat Joker gemacht? Joker hat auch nichts gemacht. Er hat niemanden davon abgehalten, ihn mit der Seife zu verprügeln. Ne? Ja, er hat versucht, ihm zu helfen, indem er ihm beibringt, wie er sich die Schuhe zubindet, wie er das Bett macht, wie er die Waffe zusammenlegt. Aber letzten Endes hat er sich dem System gefügt. Ja. Aber hat dann auch der Gruppendynamik nachgegeben. Ja. So. Hat nicht hingesagt, hier, ey, nee, ich mach da nicht mit oder sowas. Ja, weil Joker halt auch nur... der Mitläufer ist. Ich meine, es fängt ja auch schon da an. Joker stellt sich dann, wie sich halt nach der Szene in der Toilette mit dem Tod, die mit Tod von beiden endet, wechselt der Film ja nach Vietnam, stellt sich heraus. Genau, Full Metal Jacket 2 beginnt. Ja. Ja, hätte auch so, also Tarantino, er hätte es so gemacht. Stimmt, the Grindhouse Double Feature. Ja. Dass Joker hier den Intellektuellen wieder raushängen lässt und als Kriegsberichterstatter nach Vietnam geht. Ja, der schießt doch auch nie wirklich richtig, oder? Der tötet ja nicht bis zum Ende. Also jetzt nicht, als ob er tötet. Er tötet am Ende, aber zögert es sich nicht sehr lange raus? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht es zögert sich sehr lange raus, okay, weil das sie sich alle am Anfang damit gegenseitig aufziehen, genau, dass noch keiner von ihnen wirklich in der Scheiße war. Ja, genau. Ja, und noch gar nichts von Vietnam gesehen hat und so weiter und seine Waffe auch noch nicht abgefeuert hat und keine Ahnung. Was in der Welt natürlich dann auch lame ist, also du bist dann halt der absolute das Frischfleisch. Also wie in anderen Kriegsfilmen, Serien hier, Band of Brothers, du bist halt erstmal nichts wert, weil du hast original noch keine Ahnung. Kofferträger, also warte mal, ob der das erste Gefecht überhaupt überlebt, bevor ich mich mit dem überhaupt auf den Kaffee treffe. Genau, ist es wert, da mich emotional zu investieren oder nicht? Ja. Ist ja auch so. Ich meine, das ist auch eine harte Welt. Es ist legitim, so. Also, es ist fucking legitim bei sowas. Kann man irgendwie schon verstehen. Ja. Weiter, er kommt dahin und lässt dann halt so den Intellektuellen halt irgendwie raushängen und was weiß ich, ja. Aber zu welch fragwürdigen Motiven, was? Also ich meine, er hat sich ja dazu entschlossen, $5 Teil von diesem Ganzen, von dieser Maschinerie zu sein, von dieser Kriegsmaschinerie und halt sich auch unterzuordnen, nur um dann später so den, ich bin so halbwegs Rebell also irgendwie raushängen zu lassen. Er so, wirkt ja auch so ein bisschen jetzt, weiß nicht, arrogant ist vielleicht das falsche Wort. Er wirkt doch, aber so, doch hast er recht. Er setzt sich gerne in Pose und wird so ein bisschen, also was ich schon ganz geil finde. Ich bin ein bisschen zu gut für das Ganze hier. Allein dieses, genau, so dieses ich bin John abseits Wayne der oder Dummen. Bin ich das? Ja, also ich meine, das ist schon dieses... Aber das finde ich gut. Das ist nicht er ist kein Held. Eigentlich ist ja auch keiner. Nee, er ist kein Held. Es gibt keine Helden. Nein, oder? Genau, er ist der Protagonist. Er ist nicht der Held per se. Animal Mother ist ein Held. Wer ist das nochmal? Der mit dem fetten MG. Der da zu den Leichen meint, besser ihr als ich. Ja, auch gut. Auch ein guter Satz, ey. Ach ja. Alles, also, was ich noch weiß, ist Tuboku. Ja, Soul Brother Tuboku. Endlich konnte ich sagen. Ich wollte es sagen. Ich habe mich seit 5 Stunden freue ich mich drauf. Ja. Tuboku, weißt du, Tuboku. Weißt du, welcher Song das ist? Nee. Oh, so horny. Echt so horny. Das passt, es passt natürlich sehr gut. Misaki-saki, Luki-luki, $5 Genau. Ja, ich habe in meinem Kopf eher die Deutsche immer so, ich mache Liebe la. Ich mache Liebe la. Ja, so ganz schlecht. Ich muss immer an Booty denken, wenn ich... Der wird sich freuen. Er hat letztens eine E-Mail an alle irgendwie mit so einem Zitat, glaube ich, beendet. Also ich glaube, der ist darüber hinweg. Okay. Mach irgendwas lang, mach Konzepte lang oder so. Ja. Super gut. Ist echt auch das eine wahre Geschichte. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nichts Bestimmtes erzählen. Also, aber hier gerade, ich meine, auch das, guck mal, Marke Liebe Lagen, ja, auch wenn der Film jetzt vielleicht deiner Meinung nach da zu Ende ist. Hey, ich habe nochmal gesagt, ich meine nicht, dass der Film schlechter ist jetzt mit der zweiten Hälfte, aber wir haben gesehen, dass er trotzdem einen Storybogen gespannt hat, der auch funktionieren kann, wenn du dort aussteigst. Auf jeden Fall, das wäre schon das Ende, was irgendwie auch wieder cool wäre, wenn ich es mir nochmal recht überlege, weil dann erwartest du einen Kriegsfilm und du hast quasi dieses, okay, jetzt geht der Krieg bald los, die werden ausgebildet, bla, sie lernen es, okay, und dann ist er zu Ende. Also wäre auch interessant gewesen, es so zu promoten, weißt du, so. Dann hätte der Film ein bisschen länger gehen müssen. Ja, klar. Ich sage ja, ich finde es ja auch nicht gut so. Ich sag nur, es wäre auch. Ja, und ich muss sagen, wenn die später halt in diese vietnamesische Stadt Ruinen da einlaufen und sich dann so die ersten Feuergefechte liefern, das fand ich auch ungeheuer geil. Weil, wie Kubrick es das schafft, die Perspektive irgendwie rauszuholen, dass du siehst zwar, wie die irgendwie aus der, also ich sage mal Third Person irgendwie. Ja, es ist diese Embedded Journalist Perspektive. Ja. Also mit einem Journalisten, der sich nicht wegduckt. Oder genau. So, und dann aber auch die Einschläge da auf den Dinger, das ist super gut. Frage ich mich eigentlich auch. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich einfach klar kleine Dinger und ein bisschen Sprengmesser und so und dann Timing. Aber das funktioniert ziemlich gut. Das sieht alles echt aus, als ob die mit echter Munition schießen. Und auch und diese, meine Effekte gab es damals ja in dem Sinn nicht. Nee. Also. Und ich meine, das ist ja auch, wo ist das entstanden? England auch komplett, ne? Also das hat er ja auf irgendeinem so Abriss-Industriegelände. Genau, genau, ein Industriegelände, was komplett verschafft. Hat er einfach mal Vietnam nachgestellt. Ja, er hat einfach ein paar, so den Dampf entstehen lassen, ein paar Feuer entfacht, ein bisschen. Aber du nimmst es ihm ab. Du nimmst es ab, dass du in Vietnam bist. Ab. Ja. Ja, es geht ja auch ziemlich, er holt ja viel raus aus den Kulissen. Er hat ja diese eine Stadt mit der Sniper-Szene und so, die belagern sie erst, dann rücken sie vor, dann, weißt du, sind sie drin und dann können sie wieder raus. Das geht aber ja fast eine halbe Stunde so. Ja, aber ich finde gerade die Sniper-Szene, die ist so 100% pur irgendwie cool rübergebracht und auch so wirklich glaubwürdig, weil es ist so. Die knallen nicht an, warten darauf, dass irgendjemand kommt, bam. Ja, und oh, wie ist auch fies, ja, wie sie dann durch das, sie ist ja, glaube ich, eine sie, ja, oder? Sie, ja. Durch das eine Loch, wo ich mir immer denke, das denke ich mir übrigens bei allen Filmen, Entschuldigung, merk dir den Gedanken, dass die immer so nicht checken, dass man quasi auch, weißt du, um so Ecken schießen könnte, die sitzen dann immer mit ihrem Telefon und reden und um sie herum wird geballert und ich denke mir immer, geh doch mehr in Deckung, geh doch noch einen Ticken mehr, weißt du, an dieser, also sie stehen ja an dieser Ecke. Ey, wenn da mein Leben dran hängt, dann gucke ich doch kurz nach rechts, ich stehe hier an der Wand, kann man vielleicht da durchgucken? Oh, da ist ja ein Loch, da kann ja jeder mich sehen. Weißt du, da würde ich dran denken. Aber ich glaube, da schießt sie auch durch. Da schießt sie, das meine ich ja. Ja, genau. Und genau, da sollte man aber als Soldat, meiner Ansicht nach, dran denken. Ja, aber das ist die Sache natürlich im Eifer des Gefechts und das ist wirklich ein ganz kleiner Spalt gewesen. Eben, also in Battlefield 3, wenn ich auch nur Pew höre, lieg ich auf dem Boden und zwar in der Sekunde und dann mache ich erstmal nichts. Ja. Dein Wille wurde aber nicht gebrochen, glaube ich, im Militär. Vielleicht würdest du da einfach stehen und deine Mission machen. Ich will doch nur überleben. Den Anruf tätigen. Ich will doch einfach nur überleben. Aber gut. Sie machen es ja eigentlich auch. Ja? Also klar, sie konnten A, nicht wirklich wissen, wo der Scharfschütze hockt und B, weißt du auch nicht. Das stimmt. Aber sie wussten um die Ecke irgendwie. Ja, und du weißt aber auch nicht, welchen, sag ich mal, Spielraum, welchen Radius er abgedeckt hat. Ja. Also er kann ja wirklich diese eine Ecke sehen und dann aber nur den Rest rechts davon anstatt alles links und nicht dieses Loch, wo er dann später den Cowboy Ja, ich habe die Szene noch im Kopf, wo ich mir beim Gucken immer dachte, so, geh doch weg, ey. Und es dauert ja wirklich ewig lang, wie du gesagt hast. Und in der Zeit wird sie sich ja wahrscheinlich auch gedacht haben, okay, ich wage mich jetzt mal einen Schritt vor und gucke, sie wissen ja eh nicht, wo ich sitze. Ja, es ist ja auch keine wirkliche, es ist ja keine Kritik oder so, ich sag halt nur, dass es... Was mich da schon viel mehr aufregt, sind halt immer die Zielfernrohre, die halt immer noch beim Schuss irgendwie den Treffer zeigen, weißt du? Wenn du diese... Ja, natürlich, es gibt keinerlei Rückstoß. Es gibt keinerlei Rückstoß. Ja, aber das muss ja, in dem Fall muss das halt so sein, dass alles andere wäre unbefriedigend. Es einfach, gab mal einen Film mit Benicio del Toro, Way of the Gun, da haben sie es wirklich so gemacht, das war cool. Fand ich echt cool. Okay, also du siehst quasi der Schuss, dann geht's nach dann oben geht's oder links, rechts. Und dann guckt er es wieder runter. Und dann siehst du quasi, okay, er ist getroffen, liegt am Boden. Ja, okay, das kann man eigentlich, wenn es Kubrick gemacht hätte, würden wir jetzt hier sitzen und sagen, oh geil, wie er das extra so gemacht hat. Aber das okay, wäre halt auch ein Mini-Mini-Part. Jetzt sagst du, geil, wie er es so gemacht hat, dass er extra das nicht gemacht hat. Ja, er kann nur sagen. Er bekommt viel Freifahrtschein, natürlich auch. Ja nicht so. Ich finde beides gut. Ja. Ich finde es bei Ego-Shootern auch besser, wenn sich das Ding nicht bewegt, wenn ich schieße. Ja, das macht mehr Spaß. Also mir macht es ja mehr Spaß, ja. So. Okay, wir waren bei der Sniper-Szene. Wie geht es denn da noch weiter? Wir kommen ja langsam fast zum Ende, gell? Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Kann man Full Metal Jacket spoilern? Nein, ach komm, jetzt Retro, es ist Evo, stell vorletzte Film. Der Joker muss halt das Scharfschutzmädchen am Ende abknallen und dann laufen sie nur noch übers Feld, singen dieses Mickey-Maus-Lied. Mickey-Maus, bla bla bla. Und dann ist der Film zu Ende. Ja, aber er hat noch diesen etwas sinnlosen Monolog am Ende, der aber eben das Ganze irgendwie so versucht zusammenzufassen aus Jokers Sicht. Also er redet, es ist noch, er knallt sie ab, hat seinen ersten Kill, ist das sogar vielleicht der? Ich glaube, sein erster Kill, ja. Ja, und der ganze Film hat darauf hingebaut. Freut sich natürlich auch alle. Ja, es ist also, naja, nicht direkt, dass es foreshadowed wird oder sowas, aber selbst jemand wie Joker konnte sich nicht dem ersten Kill erwehren. Naja, aber gut. Und ja, und das ist auch irgendwie, er sieht es zwar zynisch, aber er sieht es trotzdem auch irgendwie mit Stolz. Heartbreak Ridge und Platoon steuern auch zu einer riesen Endschlacht hin. So. Ja, also, ist es eine Endschlacht? Ein Sniper? Nee, deswegen, es ist einfach ein Einsatz. Ja, und die haben halt ein Problem, das sie lösen müssen und das lösen sie. Und das ist halt für Joker das erste Mal, dass sowas gelöst wird. Also, Es ist ja wirklich nur eine Patrouille. Stimmt, das ist ja sein erster Einsatz und zum ersten Mal checkt er, wie es läuft. Ja, und es ist ja nicht so wie bei Platoon, wo du ja noch wirklich diesen Kampf zwischen zwei Sergeants hast und den Intriganten dann noch dazwischen mit Dr. Cox und so weiter. stimmt. Und ja, also da ist ja nicht, das ist ja, und das ist, finde ich, auch klar, das ist vielleicht so die Krux von der zweiten Hälfte in Full Metal Jacket. Sie ist nicht mehr wirklich reißerisch oder so unterhaltsam wie noch der Anfang, aber da liegt ja gerade die Kunst drin, genau, dass du diesen Krieg ja nicht irgendwie als Entertainment irgendwie inszenierst, sondern einfach als das, was er ist. Die Jungs haben, die sehen halt diesen Kreideberg Leichen oder den Leichenberg mit Kreide eingedeckt. Die sehen halt den Hubschrauberpiloten, der wahllos auf irgendwelche Leute knallt. Und sich mega drüber freut. Und sie laufen halt in einen Hinterhalt rein, irgendwie, wo ein Scharfschütze die halbe Mannschaft von ihnen auseinander nimmt. Ja. Das ist ähnlich wie bei Apocalypse Now. Das zentrale Ding ist die Fahrt auf dem Fluss. Der Albtraum, der sich während der ganzen Reise da irgendwie ihnen offenbart und nicht das Ende irgendwie, ich muss Kurz fertig machen und tick dabei selbst noch ab. Mhm. Das ist ja genauso. Da denke ich Weg mal, ist das Ziel, ja. Der Weg ist das Ziel und beziehungsweise es ist halt, ja, der Alltag, der halt Horror genug oder Albtraum genug ist irgendwie. Und das finde ich halt bei Full Metal Jacket deutlich stärker einfach, weil es so nüchtern ist, als gegenüber jetzt Platoon zum Beispiel. Das ist interessant, weil er tatsächlich den Part, von dem man erwarten würde, dass normaler Regisseur das meiste rausholt, den dämpft er, nämlich den Action-Part am Ende mit dem Krieg. Ja. Und das davor, wo man normalerweise sagen würde, reichen 10 Minuten, das baut er aus und macht es aber stärker dadurch und mehr gravierender und alles. Ja, es ist ein Berg von einem Mann und er hat einen Bart. Neben Apocalypse Now, mein. Und du auch. Ja, nur du. Im Geiste. Daniel. Das ist kein Bart. Ich hab kein Bart. Das ist kein Bart, ne. Spieler mit Bart. Was? Ja, Full Metal Jacket war 1987 natürlich auch erst nach 7 Jahren sein erster Film. 7 Jahre zwischen 2 Filmen sind eine doch recht lange Zeit. Man hätte nicht gedacht, dass es bis zum nächsten Film 12 Jahre dauert. Vor allem, wenn man den Film sieht, er hat offensichtlich mehr Zeit seiner Familie und so gegönnt, was ich ja auch gut heiße, aber wir haben 12 Jahre für den Schund. Ja, es waren ja diverse, ja, also es hat ja nicht mit Absicht jetzt 12 Jahre gedauert. Er hat zwar ein bisschen was, ich glaube, dass er schon mal eine Auszeit gebraucht hat, ne, nachdem Full Metal Jacket zu Beginn auch nicht ganz so extrem gut angekommen ist. Also der Film war ein bisschen erfolgreich und so weiter, aber wurde jetzt nicht angesehen als Return to Form. Oder jetzt der nach 7 Jahren ist. Nein, oder war das wirklich so? Zu Beginn direkt, meine ich. Also in Retrospektive, viele Leute haben den auch wirklich anerkannt, den Film und die Qualitäten, die er besitzt. Aber ich glaube, für die Kritikerlandschaft und die Zuschauerlandschaft, ich glaube, vom Einspielergebnis war er nicht so hoch gewesen und auch die Kritiker Stanley Kubrick, ja, ist er noch relevant, ist er noch aktuell, das und das. Da war der Film fast schon. Er hat nicht diese Rezeption bekommen, einfach wieder Meisterwerk abgeliefert. Wahrscheinlich später erst. Ja. Also in der Retrospektive, genau. So wie man uns jetzt hört und viele auch, einfach, das ist ein Film, der wachsen musste über die Jahre dann dort hinweg. Und Kubrick hat eben einige Projekte, wir haben vorhin angesprochen, das mit Aryan Papers war lange in Vorbereitung, Napoleon sowieso. Und ich kann sagen, Moment, Napoleon hatte aber zum Beispiel gecancelt, weil was Ähnliches da war. Eigentlich interessant, dass er bei Full Metal Jacket nicht gesagt hat, ey, Platoon ist da. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher aber man merkt vorher, der ist ja in der Planung. Ich habe, glaube ich, Platoon nicht als Film angesehen, der wirklich in die gleiche Kerbe genau schlägt. Ne? Nur weil es sich auch mit Krieg auseinandersetzt. Ja. Ich meine, wir haben es ja groß ausdiskutiert. Ja, jetzt gut, hier es gerade. War aber auch Vietnamkrieg. Ne? Also, ja, okay. Aber da gab es ja man schon weiß ja mehr wie als genug. Man denkt ja einfach. Ja. Ja, okay, stimmt. Es gab ja hat er nicht so die Gefahr gesehen, weil... am 4. Juli. Ist jetzt die Kotzbewegung. Apropos Tom Cruise. Deshalb. Meine Überleitung habe ich, die gehört mir. Ja. Hab ich zuerst gesehen. Ja. Simon, du darfst dich auch gerne damit auseinandersetzen. Dein Lieblingsfilm. Tom Cruise und mit seiner damaligen Ehefrau Nicole Kidman als Hauptdarsteller. Der Film Eyes Wide Shut. Und Sky Dumont. Und Sky Dumont. Ach ja, Sky Dumont spielt. Auch ja, fast erst vergessen. Erst Eyes Wide Shut und dann Anno 16.0 irgendwas. Das neue Jahre. Anno! Das neue Anno! Ja, das neue Anno! Hier ist das neue Anno! Das neue Anno! Toll! Entschuldigung. Eyes Wide Shut. Entschuldigung, nur mal kurz, bei Full Metal Jacket, ihr habt den zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, als er in die Kinos kam? Nee, nein. Später. Nein. Zu dem Zeitpunkt, als ihr Full Metal Jacket wahrgenommen habtet, das schätze mal, es war schon der letzte Film, den ihr. Man hat ja so diese Kriegsfilmphase, wo man da ganz viele Filme guckt. Gehört Platoon zu, gehört das natürlich dazu und andere. Eben, und Airwolf. War euch, wie war denn zu diesem Zeitpunkt, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie zu diesem Zeitpunkt euer Bild so von Kubrick war? Weil ich sag jetzt mal direkt dazu, warum ich das frage, weil das, was ich so faszinierend an Kubrick finde, ich meine, so ein Mann, der irgendwie als Schachspieler, Exzentriker, zurückgezogener Perfektionist und bla bla bla und wirklich Filmgenie irgendwie dahin steht, der so Meilensteine gemacht hat, dass er doch dann immer wirklich so auf Sex und Gewalt und das auch gewusst hat, wie er die Mittel einzusetzen hat und auch wirklich auch teilweise ja schockierend dann auch eingesetzt hat und so weiter, dass er immer wieder zu sowas zurückfindet und wo man sich denkt, ey, so ein Genie, der müsste sich doch eigentlich mit Filmen beschäftigen, die das Universum erklären oder die die Philosophie von irgendwelchen Sachen bis ins kleinste Detail erläutern und so. Also und ich musste sagen, auch wenn ich ihn nicht direkt zum gesehen habe, als er rausgekommen ist, 87, sondern einige Jahre später, ich bin immer noch ein dummes kleines Kind gewesen in der Richtung. Kubrick war für mich ein Name, der in der TV-Spielfilm unter dem Film stand gelegen, wo man erkannt hat. Und meistens steht dann aber nicht der Name vom Regisseur, sondern sogar oft stand damals stand eher der Schauspieler. Die Schauspieler, so, dass man maximal dort reingeschaut hat. Regie wurde damals ja auch nicht gewürdigt. Also so auch in den Außenwirkungen. Ey, ich mag Filme. Ich würde mich jetzt nicht als riesen Filmfan bezeichnen. Ich gucke mir sehr gerne Filme an. Ich habe sehr, sehr viel exzessiv damals als Kind Filme geschaut, aber ich habe die jetzt nicht konsumiert. Oh, der ist von dem Regisseur und von dem und von dem hier. Das meine ich, das kommt echt erst jetzt. Ne, das ist eine Errungenschaft, die wir vielleicht, wenn du bist Filmfan, Daniel, aber die anderen Ich hatte sich erst geformt. Ich hatte nie dann wirklich das Gefühl, oh, der ist aber jetzt nicht Kubrick-typisch oder Kubrick, das ist unter seinem Niveau, wenn er jetzt auf solche Sexsachen oder sowas dorthin geht. Nein. Als also, zu innovieren. Ich finde, Tom Cruise ist unter seinem Niveau. Unter Tom Cruises Niveau? Tom Cruise ist unter Kubricks Niveau. Habe ich das nicht gesagt? Habe ich nicht gesagt, Tom Cruise ist unter Kubricks Niveau? Ja, irgendwie okay. schon. Ja. Ich habe gesagt, Tom Cruise ist unter seinem Niveau. Ich will auch gar nicht sagen, dass das irgendwie ihm, also dass man den Eindruck hatte, dass das ihm unwürdig ist. Mhm. Ich finde es halt nur faszinierend, dass ein Mann, der gleichzeitig so intelligente Themen verarbeitet, beziehungsweise so intelligent seine Themen verarbeitet, dann doch immer wieder auch so. Ich meine, bei jetzt, wo wir jetzt bei Eyes Wide Shut sind, ja, ich meine, da geht's um irgendwelche Geheimgesellschaften, die riesen Gangbangs organisieren. Ja, und nebenbei und, Politik machen. Aber hauptsächlich Gangbang. Ja, und aber auch halt irgendwie so dieser Arzt am Anfang, der da seine Cracknudde irgendwie im Koma auf der Toilette hat und was weiß ich. Es geht einfach nur ums Vögeln und es geht im Grunde um die Unzufriedenheit in der Beziehung, die vielleicht Kubrick selbst erlebt hat. Auf jeden Fall. Der war dreimal fucking verheiratet. Ja, und also. Tom Cruise und Nicole Kidman haben es auf jeden Fall erlebt. Ja. Wie man weiß mittlerweile. Ja. Mhm. Oder ich meine, ganz wär's, also wenn er sich nicht fürs Vögeln interessiert, dann wäre er für mich aber auch so ein bisschen skeptisch beäugt worden, Kubrick. Ja. Also heute. Und weil ich finde das gut, dass der ab und zu eine Brust einbaut. Es käme mir auch ein bisschen prätentiös vor, einfach. Das ist, es gehört zum Leben dazu, es gehört zu den Geschichten, die er darstellt. Und wenn er sagt, ich halte ein oder also von der Stimme Kubricks ausgesprochen, ne? Mir ist das zu hoch, ich kümmere mich jetzt nicht um das Thema, mir geht es um andere Sachen. Es gehört zum menschlichen Psyche, du guckst mich gerade an mit so vielen Gesichtern. Ich wollte sagen, mein Gehirn ist das größte Organ in meinem Körper. Ja, obwohl es ja eigentlich die Haut ist. Ich möchte meine Denkwurme stimulieren und nicht mein Genital. Nicht so genau. Ich habe ihn mir abgeschnitten gestern bei einem Glas Rotwein. Deshalb, es ist fast... Like a boss. Like a boss. Brauche ich nicht. Ja. Schnipp. Es ist fast schon sympathisch menschlich, wenn du einfach mal dann sagst, okay, ich will was reiben im Film, ich baue noch eine Titte mit ein. Also ist natürlich von uns, weil wir auch bodensatt sind, ja, aus seiner Sicht, ist natürlich geil, eine Titte. Aber das gehört doch dazu, das ist der Anfang von allem und bla. Nein, ich will ja auch gar nicht abstreiten, dass das irgendwie deplatziert echt, wird. Echt, ey, mach mir nicht die Titten madig. Wenn Kunstfilme sowas haben, ist das halt immer... Vielleicht, es gibt auch echt etliche Leute, die denken, oh, hier Kubrick, hier, das ist ja hier der anspruchsvolle Monsterfilme. Das kollidiert vielleicht ein bisschen mit der Außenwirkung. Weißt du, wenn da halt irgendwie... Na gut, ich finde aber das ist kein Film, wo ich... Ihm war es egal, glaube ich, einfach bei seiner Frau wahrscheinlich auch. Ja. Komm, mach jetzt. Clockwork Orange zum Beispiel, gab es ja auch etliche Bären zu sehen und alles, ja, also... Ja, das war ja auch die wilde Phase, würde ich jetzt mal das sagen. Das waren auch die 70er, natürlich gab es da welche zu sehen. Ja. Heute kannst du das nicht mehr so machen. Ja, da war der schon Mann schon im gesetzteren Alter. Also. Wenn die Libido, ich die Möglichkeit hat ja hätte, nichts mit der Libido zu tun. Genau, vor allen Dingen... Also, um jetzt nochmal zu dem Film zurückzukommen, bei Alex dreht ja sich alles ums Vögeln. Deswegen ist es völlig normal, dass da viel gevögelt wird. Bei Eyes Wide Shut geht es um eine Ehe und die Beziehung der beiden Partner in einer Ehe und dass das nicht immer funktionieren kann, dass man trotzdem denkt, oh, mal woanders, wäre auch nicht schlecht. Unerfüllte Sehnsüchte. Ja, also Tom Cruise, um jetzt mal wieder zum Film zurückzukommen, keiner will über diesen Film reden. Ich merke schon. Tom Cruise mache ich's halt. Schön scheiße. Okay. Tom Cruise. Also, ich hasse ihn. Nein, ich mag ihn nicht. Mag Tom Cruise. Ich mag ihn in Tropic Thunder und ich mag ihn in seinen frühen Werken. Oh, aber ich mag nicht den späten Tom Cruise, der geht mir auf die Eier. Guck dir Mission Impossible 4. Ja, also. 3. Nee, 4. Stimmt. Ey, ich habe alle gesehen, wurden immer schlechter. In den vierten haben wir vorhin schon geklärt, der Gregson und ich, dass wir reingehen. Ey, sag mir Bescheid, ich komme vielleicht nochmal mit. Aber, also, ich habe gelesen, er wird sogar sympathisch in diesem Film. Das wäre eine ganz neue schauspielerische Seite von ihm. Die Sache ist, es trotz aller Scientology und Tom Cruise ist durchgeknallt und so weiter und so fort. Ich mochte Tom Cruise immer gerne als Schauspieler. Ich habe ihn in Top Gun gemocht, ich habe ihn in den Komödien früher gemocht. Mission Impossible, selbst in seinen Actionheldenzeiten, wo du weißt, dass er kompensiert, dass er ein kleiner Mann ist, indem er sich als den härtesten Kerl da darstellt. Was ich nicht unbedingt... Flying in slow motion. Warte mal, der Text ging doch anders, ja? Wie war das nochmal? Es war Flying in Slow Motion, also unsere, wir reden von unserer Version. Ja, Flying in Slow Motion. It's a special kind of game. Für Patriotic Play. Nonsense. Clancy Willy knows no shame. Ich erkläre es mal, damit ihr nicht euch selbst erklären müsst. Das hat natürlich zu tun mit Red Bull Play. Danke sehr. Habe ich korrekt, oder? Ja. Ohne dass ich 81 Folgen Spaß, okay. Spannung und Dollerei. Das ist quasi unsere berühmte Deleted Scenes. Ja. Ach nein, das ist nie gesendet worden, oder was? Das ist nie gesendet worden. Uke, ich weiß, dass Uke das gesungen hat, oder? Uke hat's gesungen. Genau, Daniel hat damals für mich den Tom Clancy's Hawks-Beitrag oder Hawks 2-Beitrag in der Sendung. Und wir haben uns gedacht, wir zitieren Top Gun ein bisschen und machen die berühmte Gesangsszene im Offiziersclub. Wir machen ein gesungenes Fazit von Uke. Und wir haben, das ist doch super. Ja, wir haben dann selbst eine Version aufgenommen von Take My Breath Away von Berlin und wir haben dann einen Text geschrieben, den wir als Lyrics geschrieben haben. Ja, mit gesungenen Off-Texten kann ich dir auch was erzählen, ey. Ja, ey. Geht immer schief. Es war sehr gut. Es war sehr, sehr gut. Es war sehr gut. Es ist auch durchgegangen, nur dann kam in quasi dritter Instanz, hat sich noch irgendein Oberer bei Red Bull gemeldet und dann gesagt, sag mal, was hat denn Giorgio Moroder dazu gesagt, der Autor des Liedes? Und er hat doch gesagt, es ist okay, wir haben es auch verfremdet komplett. Schneidet's raus. Oh Mann, dabei ist das rein rechtlich völlig okay. Ey. Du hättest höchstens den MIDI-Soundtrack quasi irgendwie. Aber den MIDI-Soundtrack, den haben wir noch nicht mal richtig. Ja, also der war noch nicht originalgetreu, der war auch nur also verändert. Also du zahlst im Minimalfall zahlst du nur die Kosten für halt, wenn du einen Musiktrack benutzt, ungefähr so. Also ich hatte ja, aber das eine. Weißt du auch nicht einer, oder? Ich habe extra lang daran gearbeitet, eine MIDI-Version zu nehmen, dort Instrumente rauszunehmen und zu verändern. Was, damit ich tätschel jetzt ein bisschen dein Knie. Tut mir sehr leid, weil ich habe gesehen, wie es geschnitten wurde und dachte nur, oh, schön. Ey, und ich habe wirklich, also ich glaube, mit Frank Müller habe ich das damals geschnitten? Mit Olli Haas hast du es geschnitten. Echt, das habe ich mit Olli Haas geschnitten? Ja. Also er hat auf jeden Fall einen super geilen Job da gemacht, weil wir haben ja wirklich dieses geile 80er-Feeling mit den Überblendungen und so. Weißt es du ist das? Mal verlinkt hier, wir haben die Outtakes online habt gestellt. Habt ihr denn unser Hawks-Ding gesehen? Von Das war mit den Pappkarton-Fliegern und so. Ja, ich weiß noch, wie Jay gekotzt hat, als es gehen musste. Ja, ey, ganz, also, und ich weiß noch, dasselbe Team, zwei Leute, zwei Sendungen, verschiedene Ansätze, finde ich super. Und ich weiß noch, wie Ian unbedingt so erpicht drauf war, das auch wirklich originalgetreu die Anfangssequenz von Top Gun zu drehen. Und es wurde kürzer am Ende. Und dann machen wir hier den Rotshot und dann nehmen wir nochmal Rechtrige und und es wurde am Ende. Zwei Es ist geile. Und die Magie passiert im Schnitt. Ja. Wie sind wir drauf gekommen? Trotzdem viel kürzer als das Intro übrigens, auch wenn er so wollte. Aber er wollte es ja wirklich Er wollte ja richtig schön originalgetreu, 1:1. 20 Minuten Intro zu einem 3-Minuten-Beitrag. Genau so hätte das gern gehabt. Ja, ey, man muss auch manchmal argumentieren, wir machen das Intro kürzer, weil wir wollen auch was über Spiel aussagen. Ja, aber schon, ey, ich finde genau das so geil auch. Aber wer will, wie gesagt, ich glaube, es wird hier auf jeden Fall verlinkt, ne? Es wird auf jeden Fall hier verlinkt. Und ich sage, will ich aber auch sehen jetzt, wo ich viel drüber gehört habe. Ich lasse es einfach mal laufen. Wir schauen uns das an. Das ist jetzt aber ganz schön. Wir schauen uns das an. Ah, ich komme immer noch nicht damit klar. Wie neu YouTube aussieht. YouTube, ne? Sieht echt irgendwie mit Game Boy Advance Werbung im Hintergrund oder ist es dein Wallpaper? Das ist ja furchtbar. Okay, wir gucken es uns kurz an. Natürlich, Melodien für Melonen. Das Fazit zu Hawks 2. Oh mein Gott. Patriotic Nonsense, Clancy really knows no shame. Ist noch alter Text. Super. Turning around the airspace, sometimes it's quite hard to do. Und ich kann sogar mitsingen, dank dem Karaoke. But since the action's awesome, maybe it's the game for you. Aha. Ja, komm her, in meine Kabine. Ey, das ist super. Ja. Und er brauchte nur 3 Anläufe, um das wirklich richtig geil zu bringen. Hättet ihr direkt Game On geben können, sag ich mal. Also hätten wir einfach so versendet. Ja, die Sache ist, wenn wir... Vielleicht gerätst du jetzt nochmal zu späten Ehren. Ja, doch, wäre schön. Wir setzen uns eh nochmal hin, wir machen eh nochmal gemeinsam das Game One Musical, wenn es soweit ist. Soll die Hand auf meinem Schoß, während du das sagst, mir etwas sagen. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das nein, Game One nein. Musical. Okay, aber jetzt sind wir auch... Ey, wo waren wir? Wo, welcher Cruise, Podcast Tom ist Cruise, das nochmal? Der Tom Cruise Podcast, genau. Das war's. Jetzt hör auf. Jetzt, nee, warte, nicht zwischendurch nein, bei. Nein, hier, wo hatten wir hier... Wie heißt denn das nochmal? Kubrick heißt das, ja. Ja. So, wir waren immer noch bei... Okay, ich wollte okay, gerade ganz kurz... Okay, wir reden wieder um den heißen Brei, weil wir einfach nicht über Ice White Shot reden wollen. Ich fasse es kurz zusammen. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Macht es einfach, wenn es euch in Kram passt. Tom Cruise und Nicole Kidman, die heißen auch so im Film, sind zusammen. Und Tom Cruise hat so ein bisschen Sorge um die Ehe und Nicole Kidman auch, und da ja die beiden in echt auch zusammen waren in dem Fall und haben sich versucht, so ein bisschen echte Sex, echte Gefühle, echte Liebe auf der Leinwand, wo man dann später gemerkt hat, war wohl doch nicht so, weil wir hatten ja offensichtlich keine echte Liebe mehr. Was? Du guckst mich schon wieder so an. Du machst mich immer unsicher, Daniel. Ein bisschen geil macht er dich. Aber weil du jetzt echt ein wirklich wesentliches Element von dem Film falsch erzählt hast. Ich habe noch gar nichts gemacht. Aber jetzt bin ich wieder sind der Nerd, nicht der zusammen, Brumbeer, oder was? Der Korrepedant. Nein, sag mal. Sie sind zusammen, aber das Ding ist ja, dass sich Tom Cruise seiner Ehe zu sicher ist. Das ist ja sein Problem, seine Arroganz. Ja, er mag die Sicherheit. Er ist ja der Überzeugung, er ist ja aber hier das geile männliche Objekt. Okay, aber so ist es ja nicht, gell? Okay, nee, aber, nein, aber, okay, aber das, das ist recht, ein wichtiger Punkt. Ist ein wichtiger deshalb Punkt, bemüht er sich und auch sie, nicht. Deswegen erzähle ich auch nie die Geschichten. Deswegen fasse ich das auch nie zusammen. Und sie konfrontiert ihn ja quasi mit der traurigen, also für ihn bitteren Wahrheit, dass es ja schon Momente gab, wo sie wirklich in 0, nichts die Koffer gepackt hätte und weg wäre. Ja, dass er nicht so der Unverzichtbare ist. Genau. So. Und er hat nicht wir Männer ja gern mal aus Bequemlichkeit neigen, wenn wir uns zu wohl in der Beziehung fühlen, irgendwie, dass wir das alles mal irgendwie auch weniger wertschätzen. Hey, oder Baby, keine so Ahnung. Ist es. Ja, und so, ich meine, ey, sei doch froh, dass du mit mir zusammen bist. Und so ein Rotz, ja. Ich bin Tom Cruise. Ja. Entschuldigung. Nee, aber weißt du, das ist ja sein großes Problem in diesem Film, dass er da wirklich zu verblendet, zu arrogant ist, um zu erkennen, dass das ja wirklich die Ehe immer ein oder jede Beziehung ein, sag ich mal, sehr zerbrechliches Konstrukt ist, ja, was es zu schützen und zu konservieren gilt. Du sagst das wirklich sehr nett. Ja, gut, aber ja, ich deshalb, könnte jetzt auch sagen, ey, ja, deshalb sind wir beide auch noch zusammen. Lass 7 Jahren. Dann erzähl doch mal weiter. Also es passiert ja was. Es kommt. Moment, ganz kurz. Eine Frage. Ist das ein typischer Kubrick-Film in dem Sinne, dass er 2 Hälften hat? Weil ich behaupte, wenn ich kurz in meinem Kopf das einmal durchseppe, nee. Naja. Hat der 2 Teile? Hat der Kapitel? Also ich finde, er hat den Teil alles vor Tom Cruise Welt bricht zusammen. Ja, das ist, also bis zu dem Punkt, wo ihm Nicole Kidman in Unterwäsche, muss ich auch sagen, also wie scheiße man den Film auch finden mag, aber ich finde die Szene, wie sie da an der Heizung sitzt. Scheiße nicht, das will ich auch nicht sagen. Ist, ey, also es ist wirklich beeindruckend gut gespielt von ihr, weißt du, wie sie sich da offenbart und so, also das muss man echt sagen, sie hockt da in Unterwäsche. Stimmt. Ich glaube, Kubrick hat sich auch mal irgendwie in Unterwäsche hingehockt. Genau, das ist die Geschichte dahinter, dass sie alle in Unterwäsche dann da saßen, was ich super finde, genau so muss das sein. Und erzählt Tom Cruise da diese völlig niederschmetternde Geschichte irgendwie, und das finde ich schon eine gute Szene, und ich glaube bis dahin und dann ab dem Moment, ab Tom Cruise sich quasi in diesen Albtraum oder in diese Nachtabenteuer stürzt irgendwie, da ist es die zweite Hälfte, meiner Meinung nach, wenn man wirklich nach der Formel gehen will, dass Kubrick irgendwie die Filme zweiteilt. Okay, nee, dann es war eine Frage von mir. Es war ja nur, du kennst aber den Film ja scheinbar besser. Ich würde es auch nicht so sehen, weißt du? Also ich würde ihn auch nicht als diesen klassischen zweigeteilten Film sehen. Also für mich hat es schon einen ganz guten Fluss. Ich habe den Film letztens mit jemandem gesehen, der lief ja irgendwie, als wir es jetzt aufnehmen, vor ein paar Wochen. Und es war eine weibliche Person und die war am Ende absolut der Meinung, das hat er sich doch alles nur eingebildet. Das war doch alles ganz real und ich war felsenfest überzeugt, dass das wahr ist. Was passiert ist, also dass ihm das wirklich passiert. Jetzt nehme ich natürlich was vorweg, aber ihr könnt mich vielleicht an der Stelle mal erleuchten. Was passiert denn jetzt, nachdem sie ihre Beziehung haben und sie diesen Moment haben, wo man merkt, okay, wir sind doch nicht so das super Traumpaar, wie wir gedacht haben. Ah ja, Blasbacke Cruz. Wie Blasbacke? Blasbacke. Ach, Blasbacke. Also dieses blasierte Stück Arzt. ist ja von dieser Erkenntnis, dass seine Frau ihn schon mal mir nichts, dir nichts verlassen wollte, so geschockt. Ja, muss man sich ja vorstellen, was für ein Idiot eigentlich dann, ja. Ja, wie geht, dass sein Weltbild so erschüttert wird, so was, meine Frau hat irgendwie ein Leben neben mir. Aber ich bin doch so geil. Ja, aber ich bin doch, Wie kann das sein, ja? Und dann daraufhin stürzt er sich ja quasi einfach so mal mitten in die Nacht und erlebt dann halt irgendwie so ein richtig, und das muss ich auch sagen, rauschhaftes Abenteuer. Ja, deswegen sind da Drogen mit im Spiel? Gibt's einen Moment, wo er eine Droge konsumiert und klar wird, ab hier könnte es anders sein? Ich frage das jetzt wirklich nur, weil ich mir echt unsicher bin, also, was genau da eigentlich passiert. Ich wüsste es jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Also ob eher nicht wahrscheinlich. Mal so ein Moment, aber ich glaube es eher nicht. Ja, sonst wäre es, glaube ich, auch bekannter. Und ich finde, aber ich mag das, also ich mag dieses urbane, surreale, was da so ein bisschen aufgebaut wird. Also ich mag auch, ich mag diesen Gang, wenn er in dieses Schloss kommt, wo dieser riesen Gangbang stattfindet mit den ganzen Masken. Aber wo sind denn die Einladungen zu dem riesen Schloss Gangbang? Ich habe keine bekommen. Er kommt auch. Oh, ich habe zwei. Wir hatten eigentlich einen ganzen Stapel in der Redaktion. Ja, wir waren alle da. Du hast irgendwas mit deiner Freundin. Podcast, irgendwas. Mit deiner Freundin. Ja, stimmt, ich habe gepodcastet. Ja, die hört den Podcast eh nicht, weißt du? Ja, gut. Nein, es war halt... okay, ich verstehe. Erzähl doch mal, wie das dazu kommt. Weil wie kommt er denn auf dieses Schloss? Ich frage dich das. Du weißt es auch nicht, gell? Also, okay. Ich weiß, er hilft am Anfang einem Arzt, der ein Model hat, das an der Überdosis irgendwie gerade umkackt. Okay, doch, stimmt, genau. Es geht über diesen Arzt, über diesen... Und dann endet der Film ja auch ein bisschen. Dann heißt es auf einmal so, dann verwechselt ihn, glaube ich, ein Typ, hier klassisches Hitchcock-Motiv dann auch, und sagt ihm halt so, hier, waren sie auch da und da? Und irgendwie stellt er dann Nachforschung an und gerät dann an diese Geschichte mit der Maske, an diesen Kostümverleiher. Und der ermöglicht ihm quasi, oder der gibt ihm dann, glaube ich, noch eins dieser Kostüme, mit der er da Zugang zu dieser Party erhält, weil er alles sehr anonym ist. Mhm. Und das so führt halt eins zum anderen. Also er stolpert da quasi irgendwie so rein. Ja, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Liebesnovelle, Schnitzler... Basiert darauf. Ja. Das muss ein ähnliches ist. Ich hatte es mal in Deutschunterricht, hatten wir es mal angerissen. Kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern. Aber das ist halt auch so ein wirklich, ja, wie so ein Rausch, in dem man da gerät hat. Also in den er da gerät. Und ja. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn doch interessant. Ich fand ihn wirklich interessant. Und spätestens ab dem Moment, wo Tom Cruise quasi in diese Flucht begibt, fand ich den wirklich interessant. Also mich hat er wirklich also mich hat er dran behalten, so, ja. Also ich fand es geil. Ja, wenn du halt nie weißt, wann jetzt die nächste kommt, dann ist ja klar, dass du dran bleibst. Ich wollte ja auch wissen, worum es geht. Was hat dich wirklich interessiert, was dieser dumme, arrogante Tom Cruise, also die Rolle, die er spielt, was da noch passiert mit ihm und Nicole Kidman, oder? Also nach all mich hat das einfach nicht gar von Anfang an nicht begeistert. Nach all den Kubrick-Filmen, die ich gesehen hatte, hat mich das interessiert, ja. Ja, okay, da gehst du natürlich jetzt andersrum, so ein bisschen vorbelastet in diesen Film, und ist ja auch richtig so, aber ja, nur als Film hättest du gesehen, das ist ein Kubrick-Film? Ich glaube schon. Spätestens ab der Szene, wo er dann wirklich in das Schloss geht. Das ist für mich eine typische Kubrick-Szene. Ja, das stimmt. Ja, nee, da hast du schon recht. Und auch, obwohl ich sie vielleicht vorher nicht so gedeutet habe, der Tanz zwischen Sky Dumont und Nicole Kidman. Ja, Sex. Das ist auch eine Kubrick-Szene. Weil die Kamera, wie sie halt ständig irgendwie dranbleibt und zwischendurch zieht er kurz eine Packung Anno raus. Ja, hier ist übrigens das neue Anno. Oh, das wäre da automatisch der beste Film aller Zeiten. Der beste Film aller Zeiten, ja. Sponsored by. 1997. Und dann kommt halt der Scheiß Penetrator, wie heißt es? Purple der Penetrator. Song, den er da hier. Schuh, Manitou. Also nein, ja, den weiß ich nicht. Der Super Perforator. Penetrator. Ah, das war schlimm im Kino. Und ja, ich mochte den. Und so. Ich mochte es vorher. Habt ihr von dem ganzen Gossip, der da im Vorfeld der Produktion irgendwie war, mitbekommen? Vielleicht hat mich das auch genervt. Das war vorher so ein bisschen trara. Ja, aber weil, warum? Natürlich, du hast Tom Cruise in dem Film, Alter. Ja, aber das ist doch nicht genug für Gossip. Ja, aber du hast Tom Cruise mit seiner Ehefrau, in einem Beziehungsfilm, wo quasi so, das war ungesehen vorher, dass der größte Star auf der Welt mit seiner Ehefrau quasi blank zieht. Also, nö, sieht man seinen Schwengel? Ich glaube nicht. Oder? Aber emotional blank zieht oder sowas, sagen wir es mal so. Man muss kann aber ahnen, wie klein er ist. Ja. Man kann aber und ja, auch sein Schwengel. Jetzt, ja, aber die, haben die wirklich Sex in dem Sinne, dass man weiß, sie hatten gerade wirklich Sex und also du meinst so... Also im Film meine ich. Also währenddessen. Die beiden, Schauspieler. Du meinst so, wenn der Akt oder ja, wenn der Postmann zweimal klingelt. Ich glaube, dass das der Aufreger war davor. Dass sie echten Sex hatten? Ja, so dieses... Nee, so diese zweite Version davon. Hatten sie echt Sex? Oder hatten sie richtigen Sex im Film? Ich dachte, dass das wären die Schlagzeilen, die ich in Erinnerung habe. Naja, also, was sich die Postille daneben ausdenkt, einfach, okay, wir müssen... Ja klar, natürlich, das meine ich ja zweite Form. Ja. Die einzige Schlagzeile, die ich damals noch in Erinnerung, also die ich von damals noch erinnert habe, ist halt die berühmte, wo er ihn da 600 Mal durch die Hold-Held-Höhe hat laufen lassen, weil er es halt immer nicht geil fand. Stimmt, die Geschichte habe ich aber im Nachhinein gehört. Aber und nicht ey, wenn man. Das Witzige ist. Vielleicht mochte er Tom Cruise einfach nicht. Ja, aber das Witzige ist ja, diese Szene, die ist so unauffällig im Film. Aber das war die zentrale Schlüsselstelle für Kubrick. Ja, vielleicht. Mal. Nee, was wir meinten, ist, die Dreharbeiten haben fast 2 Jahre gedauert, eben weil Kubrick einfach mal. Er probiert es aus, er lässt jede Szene sich entwickeln. Das hat man, diesen Luxus hat man, wenn man zu einem Dreh hingeht. Man hat leider nur eigentlich eine limitierte Drehzeit, du hast so und so viel Zeit. Guck mal, wie du dann nach besten Möglichkeiten Ergebnisse hinbekommst, dass du auf mit dem Zeitrahmen machst, das du machen kannst. Kubrick, pfeift drauf, 600 Mal durch die Tür. Ja? Mir hat da irgendwas noch nicht gefallen, ich bin mir noch nicht sicher, ob es das ist, was ich will. Biet mir was anderes an. Bei anderen Sachen bin ich dafür, so akribisch zu arbeiten, aber... Wenn ihr selbst sagt, das ist eine Szene, die keinerlei Relevanz hat im Grunde, dann ist es einfach nur Zeitverschwendung. Vielleicht haben wir es nicht erkannt, ne? Das ist die Relevanz. Ja, also ich glaube, kommt das jetzt einer sagt. Also wenn du die Szene nicht verstanden hast, wie Tom Cruise da in den Raum reinkommt, dann kann ich dir auch nicht helfen. Also ich sehe nicht, dass Leute im Wohnzimmer von der Tom Cruise geht durch die Tür Szene Bilder an der Wand haben. Das wäre gut, ey. Eine Posterserie von Leuten, wie sie durch Türen kommen. Das ist ja alle Leute. Ich machen. Weiß, was ich mir jetzt als nächstes Motiv drucken werde. Ey, wenn ich das in irgendeiner Wohnung sehe, dann Gratulation. Es ist auf jeden Fall, wenn Leute fragen, auch so ein Nerd-Ding, wenn Leute dann fragen, oh, was, warum die Szene, kannst du wunderbar erzählen, ey, 600 Mal, weißt du, kannst du den Nerd raushängen lassen? 600 Mal, bitte. Du weißt, was ich meine. Ja, aber ich kann mir vorstellen, 630, zum Beispiel, das wäre sowas, was sich Tom Cruise selber an die Wand hängt, wenn Kubrick ihn mal besucht hätte. Tom Cruise hat sich ganz sicher selbst an der Wand hängen. Da natürlich, aber ich dachte, da hängt ein Spiegel oder so wahrscheinlich. Ich werde Tom Cruise. Ja, so acht hallo Tom Cruise. Ja. Ich werde Tom Cruise, guckt sich auch alle seine Magnolia-Szenen zum Aufstehen an. Natürlich. Auf jeden. Auf jeden. Dafür, dass wir... ich meine, okay, aber ich kann verstehen, wenn man jetzt wirklich weiß, okay, wir haben hier einen Kubrick-Film, den neuesten nach 12 Jahren, endlich mal wieder einen. Das wussten wir ja damals noch nicht. Ja, klar, aber es war auch absehbar. Und dann so jung war er da auch nicht mehr. Und dann hast du halt wie einen Film wie Ice White Shot, bist du natürlich enttäuscht. Also schon irgendwie ein bisschen das, enttäuscht. Das ist einer, der, glaube ich, wenn es nicht dann gewesen, also hier Kubrick gestorben ist, er am 7. März 1999. Bevor der Film rauskam? Nee, kurz danach, glaube ich. So ein, zwei Wochen danach, wenn ich mich nicht irre. Also er ist auf jeden Fall noch rausgekommen, er ist sehr kurz mit nach dem Promoten oder so dann da gestorben und du hättest den Film vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen, wenn es nicht der letzte Kubrick-Film gewesen wäre. Ich glaube, wir tun ihm wahrscheinlich hier auch ein bisschen hier unter Unrecht, weil er einfach, Kubrick wurde uns genommen dann, danach, ne? Und alles Potenzial, alles, was stehen geblieben ist, also viele Leute würden sagen, hey, der hat seit 50 Jahren 2 Filme gemacht, gefühlt, ne, nicht nur gefühlt, der hat wirklich seit 50 Jahren. Der hat wirklich mit 70 gestorben, dann hat er wirklich seit 50 Jahren Filme gemacht. Genau, auch wenn manche Leute so viele Stunden rumreden, er hat eine begrenzte Anzahl von Filmen gemacht. Na, er hätte, andere hätten ja, in den, also Corman hat 800 Filme gemacht, von denen ist keiner auf ansatzweise auf dem Niveau, was Kubrick je angestellt hat. Ich glaube, der also was gibt's auch nicht mehr, das ist wie Showmaster, die gibt's auch nicht mehr. Ich glaube so, also irgendwann kommt Joko mal wieder einer. Ja, die können ja alles. Alles können sie. Machen die Wetten das jetzt? Keine, was fragst du das mich? Als ob die mich anrufen, keine Ahnung. Ich habe hier einen Twitter-Account, aber die folgen mir nicht. Das sagt einiges aus. Ich dachte, ihr wart so dick Buddies mit denen. Das, wer hat ich hier mal erzählt, dass ich Buddy mit denen bin? Nee. Nein, wir waren mal da. Die sind auch nett. Also ich, aber das ist so, wenn man sich zwei, dreimal sieht, dann ist man ja kein Buddy. Dann ist man so. Man weiß, wie der andere heißt, ja. Genau. Ich glaub, das wüsste ich aber auch, ohne dass ich sie getroffen Ich glaube, die bieten einem auch nur die Freundschaft erst an, wenn man einmal beim Promi-Dinner mitgemacht hat. Nein, jetzt seid ihr gemein. Die sind eigentlich Nein, ich sag auch nichts gegen die beiden. Muss man aber, weil es hören ja auch Leute, die das gucken, und das ist wirklich, also die beiden sind auch persönlich echt nett, so. Wir haben ja nicht so viel zu tun mit MTV. Ja. Das muss man auch sehen. Wir sitzen hier in Hamburg und kommen da alle Jubeljahre mal hin und manchmal halt zu denen und bei MTV Home, als es das noch gab, war man halt gerne mal zu Gast. Die haben auch einmal, die haben Game One verarscht. Ich weiß. Und haben dann diesen Beitrag gemacht. Ich fand's super lustig. Ja, und ich dachte mir, fuck, wir haben diese Idee noch nie gehabt und wir machen die Sendung seit 3 Jahren. Ja, aber wir können uns schlecht parodieren, weil keiner die Parodie dann erkennt. Das ist eine Parodie eines Game One Beitrags. Aber auch dieses im Green rumlaufen und Leute, die auf einen zukommen, so umhauen. Ja, das fand ich toll, weil das ist so eine typische, wenn wir auf die Idee gekommen, hätten wir es gemacht. Ja. Eine sehr schöne Parodie haben die auch abgelehnt. Ich hab's dir und Budi auch schon mal gesagt. Ich fand, ihr wart sehr, sehr gut in der MTV Home-Sendung. Ich habe die bis heute nicht gesehen. Ich will auch darüber auf gar keinen Fall reden. Hilfe, ich kriege Schweißausbrüche. Kubrick ist gestorben. 70 Jahre. 70 Jahre ist Kubrick alt geworden. Ist eben kurz nach dem Release von... Für einen Mann mit seinem Stressfaktor eigentlich okay. Ja, und eben er hat... War das jetzt ironisch geworden? Nein, ich meine, ich bin mir sicher, dass er jemand ist, der spät nachts noch da saß und sich Gedanken gemacht hat und das dann über Jahre. Und deswegen glaube ich, dass das anstrengend ist. Ich würde vielleicht aber anstrengend nicht direkt mit Stress oder sowas auseinandersetzen. Es kann sein, dass der vielleicht... 7 Jahre für einen Film ist jetzt auch nicht... Er hat viel Energie aufgewendet. Ne? Ich glaube, bei ihm war der Stress eher mehr da, wenn die Akzeptanz nicht da gewesen ist gegenüber dem, was er machen wollte. Und er dann den... der Stress dann kam bei sowas wie einem Spartakus, ne? Wenn er dann einfach sich so gefühlt hat, dass er das Heft ihm aus der Hand das genommen wurde. Das hat ihm mehr Stress gemacht als alles andere, ja. Genau. Und letzten Endes, ey, der Mann hat fucking jung angefangen mit Filmen und hat 50 Jahre Filme gemacht Nebenbei macht er dir einen Film, wenn du willst, so. Eben. Also, hält er ja. Wie kein anderer, ich guck auch mehr Science-Fiction und Action-Filme und dies und jenes und alles, aber wenn du nur ein bisschen was mit Filmen anfangen kannst, irgendwas löst ein Kubrick-Film auf jeden Fall bei dir. Das ist das Ding, was ich auch wirklich unterstreichen kann, zum Beispiel jetzt, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich 2001 direkt nach, oder beziehungsweise aufgrund von Star Wars mir erstmal angeguckt habe, weil ich ja irgendwie ein ähnliches Actionfest und Spektakel irgendwie habe. Das habe ich jetzt mit 2001 nicht bekommen, aber ich habe mit 2001 dennoch einen faszinierenden Film gesehen, den ich jetzt vielleicht mit meinen jungen Jahren nicht verstanden habe, aber dessen Bildkraft und Gewalt und keine Ahnung und auch dessen Themen schon für mich auch interessant waren und ich habe sie nie vergessen. Ich wusste, ich habe 2001 gesehen. Obwohl mir damals gar nicht bewusst war, dass ich einen echten Meilenstein gesehen habe. Ich wollte einfach nur einen weiteren Science-Fiction-Film gucken. Absolut. Ja, er führt die Leute halt ran, die jungen Leute. Schreckt sie nicht ab. Eben, ich meine, ich habe auch alles geguckt von Star Wars und sowas wie Star Crash eben. Ne? Ja. Star Crash ist der größte Trash, den es gibt. Neben Herkules. Mit Lou Ferrigno. Ja, diese tolle Szene, die wir gesehen haben, die war super lustig. Großartig. Ja. Wir klicken das gleich an, wenn gleich wir durch sind. Ja. Nein, die Sache ist es eben, dass du, obwohl du nicht weißt, dass es sowas da draußen gibt, wenn du damit konfrontiert wirst, ich glaube, daran wächst du auch ein bisschen. Ne? Du kannst dann wissen, okay, ist das was für mich, ist es nichts für mich, wenn ich mich nur in diesem Star Crash Qualitätsniveau filmmäßig hätte bewegt. Ich hätte wahrscheinlich mal einen Spaß gehabt und so weiter, aber ich hätte nie wirklich irgendwann mal Filme richtig gemocht, sondern es wäre vielleicht so ein Hobby, was dann wieder dann verschwunden wäre. Wie gesagt, ich bin kein super duper Hardcore-Film-Szenarist, sowas. Ich gucke sehr, sehr gerne Filme. Aber wenn ich Filme gucke und sie mag, dann mag ich sie auch wirklich gerne und ich fühle mich gerne nicht nur unterhalten, sondern auch wirklich nicht nur berührt, sondern auch wie würde man sagen, belehrt hört sich dann wieder negativ an in der Richtung, aber Filme, erfüllt? Erfüllt, glaube ich, passt da ganz gut eigentlich dazu, weil ein Kubrick-Film, der wirkt auf viele mehrere Ebenen, der dann einfach sehr, sehr viele Sachen macht und selbst wenn nicht alles tausendprozentig immer meiner Unterhaltung dient, weiß ich es sehr, sehr zu schätzen und mir würde persönlich was fehlen, wenn ich die Kubrick-Filme nicht gesehen hätte. Auf jeden Fall. Ja, Also auf jeden Fall. Zumindest hat auch viele meiner Meinungen über bestimmte Sachen geprägt, ohne dass man sich dessen damals bewusst war. Genau, also zumindest wenn man es im Kontext sieht, so, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, Simpsons würden halb so viel Spaß machen, wenn man nicht die Kubrick-Filme kennen würde. Also muss man echt sagen. Das auf jeden Fall. Ja? Ja. Nur ein Beispiel. Jedes Mal, wenn Zarathustra irgendwie läuft, ja, es wäre halb so scheiße, wenn du halb so geil, wenn du nicht 2001 kennen würdest. Jedes Mal, wenn man eine Frau mit einem gigantischen Porzellanpenis erschlägt, muss man. Oh nein, es war schon wieder. Ist schon wieder Freitag. Es ist schon wieder Freitag. Nein, das nicht. Doch auch. Nein, ich stehe dazu. Ich habe es noch nie gemacht. Ja, aber manche Sachen haben sich so eingebrannt eben. Also sprach Zarathustra ist untrennbar damit verbunden. Auch das Bild des Monolithen. Da haben wir übrigens eine sehr schöne damals zwar nicht eine unserer glanzvollsten Folgen, damals Folge 12, der Krieg der Konsolen 2006. Da hat Jay aber ein sehr schönes. Also war das sprach, nicht 11? Ich glaube, es war 11. Nee, war Folge, 12? Okay, vertrau mir da. Die weißt du aus dem FF, Es war Folge 12. Nee, Jay hat, das hat er auch bei YouTube bei sich verlinkt, den Krieg der Konsolen nachgestellt mit, da waren statt den Affen, waren Donkey Kong unten. Und der hat eine Wiimote hochgeworfen, ja. Und die Wiimote hat sich im Weltraum zu einer Xbox 360 verwandelt. Ne, und dann ist irgendwie die PS3 als Monolith. Hell, dann, es war auch, sah auch aus wie Hell so ein bisschen. Genau, und die PS3 ist als Monolith von der Sonne gestartet. Nee, die PS3 war der Monolith, vor dem die Affen standen. Ja, genau so war es nämlich, ja. Ja. Also, der Konsolen war aber lustig. Ja, also aber auch, sofort, wenn man Kubrick oder den Film nicht kennen würde, dann wäre es immer noch eine nette Szene, aber so fand ich schon geil. Ja. Fand ich sehr cool. Ja, also es sind wirklich einfach alles Meilensteine, in fast jedem Film ikonische Szenen, an die man sich nur noch erinnert. Man kann stundenlang über jeden Film reden. Die Filme selbst gehen Stunden. Ja. Und ich meine, wie viel hast du jetzt für die Amazon-Box, die der Auslöser des Ganzen hier eigentlich ist, bezahlt? Sie war ja schön günstig, ne? 27 Euro für, mit Ausnahme von Dr. Strangelove, alle wichtigen. Ja, und Spartacus halt, ne? Ja gut, fast alle wichtigen Blu-Rays dann dort drin gewesen. Sollte man beide vielleicht trotzdem noch nachkaufen, aber auf jeden Fall kostet sehr guter Pack. 45 Euro für vielleicht eines der wichtigsten Filmwerke, die man. Ich glaube, Dr. Seltsam ist gerade auch bei Amazon für 9,99 im Angebot. Also in dem Billig-Segment so drin. Die werde ich mir jetzt auch demnächst noch bestellen. Was ich muss nur Weihnachten abwarten, weil sonst. Was mich im Nachhinein an diesem Film-Podcast immer erfreut, nicht nur, dass wir dann wirklich eine schöne und sehr interessante Diskussion über die hier halten können, sondern auch das Feedback, was wir dann von den Leuten bekommen, weil speziell im Carpenter-Cast, ich glaube, kein anderer Podcast hat bisher ausgelöst, dass wir auch so oft bekommen haben, guck mal, welche Blu-ray, welche DVD ich mir gerade geholt habe und dass Leute Filme entdecken und sich dann anschauen, von denen sie nichts bisher gehört haben. Und ich denke, ähnlich bei uns, nicht nur, dass wir der Unterhaltung dienen oder die Unterhaltung in so Sachen Spaß, die wir hier haben beim Reden, sondern wenn wir Leuten, die nicht mit Kubricks Filmen so bewandert sind, aus welchem Grund auch immer, die dem nahelegen können und wenn jemand Dr. Strangelove zum ersten Mal zum Beispiel sehen kann, denke ich mal, dass es auch ein sehr, sehr positiver Nebeneffekt sein könnte. Also wenn ihr Bock drauf habt, dafür lohnt sich das stundenlange Laber hier auf jeden Fall. Wenn dafür ein paar Leute sagen, ey, ich gucke das an, weil man ist so dankbar und froh, wenn man so einen Film oder so einen Regisseur, der wirklich fast nur Perlen ausgeschissen hat, wenn man den entdeckt so und merkt, der hat ja noch mehr als zwei Filme gemacht. Was meinst du? Nein, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Ich denke nur gerade dann so irgendwie der bei der Bundeswehr, der gerade unseren Podcast löscht, um dort Full Metal Jacket die erste Hälfte sich drauf zu spielen. Ja, glaube ich auch. Ja. Heutzutage hat das auf seinem iPhone. Ja. Oder wahrscheinlich schon längst wahrscheinlich. Das Hörbuch. Nee, du hast absolut recht. Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie dieser Cast dementsprechend ankommen wird, weil es jetzt nicht, sagen wir mal, unbedingt Game One typisch ist, dass wir uns wirklich über solche Art von Filmen dort unterhalten. Wir sind viel Popkultur, aber ich würde Popkultur uns Kubrick nicht ausschließen. Nee, es ist Popkultur. Allein Shining und Full Metal Jacket ist Popkultur. Mhm. 2001 auch. 2001 mittlerweile auch. Ich meine, 2001 ist eigentlich schon so ein richtiger Blockbuster, wo die Leute angefangen haben, um den Block herum Schlange zu stehen und sich den Film anzugucken. Mhm. Ja, also damals noch ein bisschen verkopfter eben als 10 Jahre klar. Später. Wie gesagt, es sind keine einfachen Filme, es sind sperrige Filme, ja, und beziehungsweise man muss vielleicht mal ein bisschen mitarbeiten in Sachen anschauen und verarbeiten. Aber es sind tolle Filme. Und ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall alle einigen. So, also das ist vielleicht bis auf Eyes Wide Shut, hier Simon. bis auf darauf. Ja, ich werde mir auf jeden Fall die ganz frühen jetzt nochmal angucken, weil ich auch echt wieder Bock bekommen habe, das nochmal zu sehen. Ja, so. The Killing muss ich mal. Man kriegt ja auch keine neuen Filme von ihm. Es ist ja dann natürlich klar, muss man halt auf die alten zurückgreifen und ich bin echt gespannt, die nochmal zu sehen, weil das ist schon lange her. Die ganzen, die populären, die letzten, über die wir geredet haben, die habe ich alle wirklich noch so im Kopf, aber die älteren wirklich nicht mehr so. So aus den 50ern. Absolut. Und wenn man dann die Gelegenheit, wenn das zu machen, hier um nochmal auf Alive in Pictures zurückzugehen. Ja, die Dokus dazu. Die Dokus sind wirklich sehr, sehr interessant. Die eine ist nicht heißt, ja, Entschuldigung. Nee, also ja, Alive in Pictures ist die eine und die andere war... ja, also die heißt irgendwie ist der Kubrick und der Mann im Mond. Ist aber, glaube ich, nur, das ist keine Doku, sondern ist von Dreisat irgendeine... Also nee, oder vielleicht irgendein Special. Ich finde, es gibt auf jeden Fall das ist schon eine Doku, aber da geht es halt um Nixon und Kubrick und der Mann im Mond heißt die, glaube ich. Oder? Mhm. Kann das Nixon sein? Reagan? Nee, ja, Nixon. Der Mann im Mond war ja hier Andy Kaufman und Jim Carrey. Nee, ich meine nicht der Mondmann. Ich meine aber wirklich, so heißt halt, ich kann ja auch nicht dafür, dass sie so heißt, aber da geht es halt darum, dass Kubrick für eine eventuelle gefakte Mondlandung dann Sachen hätte machen. Weil er hat es ja so gut dargestellt. Stimmt. Ja, und da geht es weite Strecken um Kubrick auch. Die ist auch sehr gut. Echt Reagan gewesen sein, oder? Weil das ist ja auch so ein Mythos. Ich bin gerade, ich werde jetzt nichts sagen zu diesem Thema, weil du kannst nur falsch liegen. Ja. Aber hast schon zu lange nachgedacht. Auch was ich auch nochmal empfehlen kann, ist zu Dr. Strangelove gibt es eine super Dokumentation. Wer ist die? Das ist Making of, ich weiß nicht, das ist, wenn man sich die DVD vielleicht holen sollte, die es jetzt auch gerade günstig gibt, da ist die in der Doppeledition ist sie mit dabei. Unbedingt angucken. Großartig. Okay. Ich würde sagen, bevor wir dann noch 5,5 Stunden dranhängen. Sind wir jetzt schon wieder? 5,5 sind wir. Ja, am Ende ganz 300 Minuten. Wir haben ja, glaube ich, auch ein bisschen Leerlauf. Ja, okay, ein bisschen wegschneiden. Aber 5 Stunden ist trotzdem ausreichend. Die Sache ist es, ich habe in den letzten Monaten relativ wenig Zeit zum Podcasten gehabt und innerhalb der letzten gefühlten eine Woche sind es jetzt, ich habe 20 Stunden gecastet. Momentan. Die Sache ist es aber, obwohl die Casts dementsprechend länger werden, in der Form werden sie für mich, der Spaß senkt sich, weil ich habe gerade mich 5,5 Stunden sehr gut unterhalten und vor allem mit euch unterhalten gefühlt. Ich fühle mich vor allem, dass es ist schön, dass das mal raus ist. Ich kann morgen glücklich sterben, die Welt weiß, dass ich Kubrick geil fand. Ja. Wir können uns nur angucken und sagen Kubrick und das reicht. Es reicht. Besser hätte man es echt nicht sagen können. Ich bin auch echt wirklich dankbar, dass ich mal ein bisschen so meine Leidenschaft für diesen Mann und für seine Filme irgendwie mal ein bisschen und im Grunde, ablassen konnte. Wir sagen es immer wieder, eigentlich... Klang es jetzt schwul? Nein, es klang mehr, als ob du in den Puff gegangen bist, aber okay. Ah, ich sag mal, Überraschung, jetzt gehen wir alle in den Puff. Ah, yeah! Jetzt gehen wir alle in den Puff. Und springen hoch und freezen in der Luft. Nackt. Ihr seht das ja nicht. Womit wir jetzt wieder bei Micky Krause dann wären. Ja. Und bei Alexander Markus. Schlottgas. Also, ich bedanke mich bei Daniel für die Zeit. Ich bedanke mich bei Simon für die Zeit. Bitte. Wir werden auf jeden Fall noch mit mehreren Filmcasts zusammenkommen. Hoffentlich mit einem Regisseur, der ein paar weniger Filme gemacht hat, damit wir jetzt nicht 8 Millionen Stunden dran sitzen müssen. Terrence Malick hat, glaube ich, noch weniger gemacht in noch längerer Zeit. Okay, ich muss Tree of Life aber noch gucken. Thin Red Line, Tree of Life. Krass, kenn Terrence Malick. Kenn ich alles nicht. Kennst du Terrence Malick nicht? Ja, das ist der letzte. Ich entdecke letzte immer wieder Lücken in meinem. Das ist der letzte so Exzentriker, der sich jetzt so lange Pausen zwischen seinen Filmen erlaubt. Ich denke, ich kenne Filme von ihm, aber jetzt so direkt keinen. Es gab Pocahontas mit Colin Farrell, gab es auch nochmal von ihm. Ich weiß der ist ja nicht Pocahontas, der hieß ja. Nein, der hieß anders. Der hieß irgendwie in einer fremden Welt. Pocahontas verfilmt quasi. Aber das ist die Pocahontas-Geschichte mit Colin Farrell. Nicht der Disney-Film. Nein. Aber Thin Red Line, auch cool. Thin Red Line kenne ich. Ja, der ist von ihm. Ah. Und dann in der Glut des Südens, glaube ich, der ist auch von ihm. Und ja, wie gesagt, er lässt sich, das ist auch einer, der sich noch. Und jetzt Tree of Life, das ist ja der erste Film auch schon seit 10 Jahren. Ja, also er hat. Okay. Director. 10 Titles. Okay, Moment. Badlands ist ziemlich gut. Badlands, The New World ist Pocahontas, genau. The Tree of Life und. Hat eigentlich nur fünf. Oh, von New World kenne ich auf jeden Fall das Videocover aus dem Verleih. Und die Sache ist, dass Terrence Malick eben, schau dir mal an, die Zeit, wie er die Filme gedreht hat. Immer richtig. 20 Jahre Pause zwischen Days of Heaven als Regisseur. Er hat viel als Autor gemacht, jetzt zwar sehr, sehr viel in Pre-Production, aber das wäre vielleicht ein Projekt, was man angehen kann. Da müsste ich aber jetzt wirklich jeden Film noch gucken. Ich kenne hier von nächsten keinen. 2013 irgendwann mal. Ja, das kann der Ede ist bestimmt dabei. Ich muss ja nicht überall dabei sein. Lass uns das zu einem gütlichen Ende dann bringen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Comments einfach am podcast@gameone.de. Ich freue mich über jedes Feedback, jede Mail, die dort ist, auch wenn ich nicht immer sofort die Zeit finde, allen zu antworten. Und Vorschläge. Und Vorschläge auf jeden Fall. Ihr habt es gesehen, es hat ein Comment im letzten Podcast gereicht und schon sitzen wir hier und labern 6 Stunden über Kubrick. Na, so soll es eigentlich sein. Freut euch auf Van Damme. Ja. Van Damme. Ja, das wird sehr gut. Van Damme, Chuck Norris und Dolph Lundgren. Ey, Michael Dudikoff. Ultimative Prügelcast. Geil. Korrekt. Tschüss. Heute Nacht wird eine Mordsache passieren. Ja, richtig Horrorshow. Das nächste Mal wird es nicht mehr bei der Erziehungsanstalt bleiben. Nächstes Mal wird es hinter schwedischen Gardinen. Ich kenne das Gesetz, Basta. Gewöhnliche Verbrecher wie diese hier muss man über eine Heilmethode loswerden. Der kriminelle Reflex muss abgetötet werden. Ausgezeichnet. Er ist energisch, aggressiv, extrovertiert, jung, böse, gerade richtig. Es war grauenhaft. Natürlich war es grauenhaft. Nichts ist grauenhafter als Brutalität. Genau das lernen Sie hier. Dieses üble, junge Subjekt wird nicht wiederzuerkennen sein nach seiner Wandlung. Allein das Vorhaben, Gewalt zu gebrauchen, löst starke körperliche Schmerzen aus. Wenn wir gesund sind, reagieren wir auf Brutalität und Gemeinheit mit Furcht und Übelkeit. Siehst du den Schuh? Na los, leck ihn ab! Komm schon! Da sind das viele Schwein! Der junge Mann ist ein lebendiges Zeugnis für diese diabolischen Machenschaften. Das Volk, das ganze Volk muss es sehen. Du musst deine Chance wahrnehmen! Ich habe das Gefühl, als könnte jeden Augenblick etwas Furchtbares passieren. Barry Lyndon, a film by Stanley Kubrick, starring Ryan O'Neill and Marissa Berenson, has won the Best Picture and Best Director Award presented by the National Board of Review. Richard Schickel, in a Time magazine 7-page cover story, called the film ravishing, overwhelming, an uncompromised artistic vision, and said, "Director Stanley Kubrick asserts a claim to greatness that time alone can, and probably will, confirm." CBS TV critic Pat Collins called it a masterpiece, monumental, a perfect film of epic size. Playboy magazine's Bruce Williamson, a film classic. Rex Reed of the New York Daily News wrote, "As an 18th century rake's progress, Barry Lyndon catalogues the rise and fall of a likable scoundrel, liar, cheat, and social climber, transporting the viewer into a world of long ago and creating the kind of magic few movies accomplish and few directors attempt in a lifetime. It is a magnificent entertainment, sumptuous, lush, gorgeous, and haunting, a classic of inestimable value." Liz Smith of Cosmopolitan called it a perfect movie. Beautiful, breathtaking, brilliant. Like a gorgeous, fulfilling dream of life. A dream you never want to end. It is not comparable to any other film I can recall. I ask you to turn yourself over to the experience. Barry Lyndon, a film by Stanley Kubrick based on the novel by William Makepeace Thackeray, starring Ryan O'Neill and Marissa Berenson. auf hinterhältigste Weise den Waffenstillstand der Tetfeiertage dazu missbraucht, um im ganzen Land eine Offensive zu starten. In Saigon ist die amerikanische Botschaft von Selbstmordkommandos überrannt worden. Khe San steht kurz davor, überrannt zu werden. Außerdem liegen uns Berichte vor, dass eine nordvietnamesische Division das ganze Stadtgebiet von Hue südlich des Perfume River besetzt hat. Strategisch bedeutet das, Charlie hat das Land mit seiner Offensive halbiert. Die zivile Presse scheißt sich bereits die Hosen voll. Und sogar unser Fernsehen erzählt in Kürze den Leuten die Story, dass der Krieg jetzt nicht mehr zu gewinnen ist. Sir, heißt das etwa, dass Anne Margaret nicht kommt? Auf welcher Seite stehen Sie, Sohn? Auf unserer Seite, Sir. Leben Sie Ihr Vaterland? Jawohl, Sir. Dann halten Sie sich auch ans Programm. Warum packen Sie nicht mit an und machen mit bis zu unserem Endsieg? Jawohl, Sir. Sohn, alles, was ich von meinen Marines verlange, ist, dass sie meinen Befehlen gehorchen, als wären sie das Wort Gottes. Wir sind hier, um den Vietnamesen zu helfen, weil in jedem dieser Schlitzaugen steckt ein Amerikaner, der aus ihm raus will. Sir, jawohl, Sir. Halt, Joker, warum wollten Sie zu meinem geliebten Korps? Sir, um zu töten, Sir. Sie sind also ein Killer. Sir, jawohl, Sir. Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht. Sir. Wie sehen Sie im Kampf aus? Ah! Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen! Ah! Bullshit! Das lässt mich völlig kalt! Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht! Ah! Vor Ihnen hätte ich keine Angst. Üben Sie! Sir, jawohl, Sir! Was ist Ihre Ausrede? Sir, Ausrede wofür, Sir? Ich stelle verdammt nochmal die Fragen, Ihr Private. Haben Sie verstanden? Sir, jawohl, Sir! Na, dann danke ich Ihnen vielmals, Private. Kann ich auch mal was sagen? Sir, jawohl, Sir! Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Sir, das bin ich, Sir! Dann mache ich Sie also nervös. Sir! Sir, was? Wollten Sie mich gerade einen Arschloch nennen? Sir, nein, Sir! Wie groß sind Sie, Private? Sir, 1,75 Meter, Sir! 1,75? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Da bescheißen Sie mich doch um 1 Zentimeter, hä? Sir, nein, Sir! Bullshit, Sie kommen mir vor, als wäre das Beste von Ihnen damals am Arsch Ihrer Mutter runtergelaufen und als braune Soße auf der Matratze geblieben. Man hat Sie überschissen. Wo zum Teufel kommen Sie überhaupt her, Private? Sir, aus Texas, Sir. Hundescheiße, aus Texas. Nur Stiere und Schwule kommen aus Texas, Private Cowboy. Und nach dem Stier sehen Sie mir nicht gerade aus, also wird die Wahl doch eng. Sind Sie Schwanzlutscher? Sir, nein, Sir. Und ein Pfeifenraucher? Sir, nein, Sir. Sie sind doch garantiert diese Art von Typ, der fickt jemand in den Arsch und hat da nicht mal das bisschen Anstand, den wenigstens auch einen runterzuholen. Sie, merke ich mir vor. However, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. The bird is a winner when the bird, bird, bird. When the bird is a winner when the bird, bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. When the bird is a winner when the bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. The bird's a winner when the bird, bird, bird. When the bird is a winner when the bird, bird. The bird's a winner when the bird, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner when the bird, bird. The bird's a winner when the bird. Ich sag dir, ich hab wirklich schon eine ganze Menge gesehen. Aber niemals, niemals so etwas wie das. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever tried with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Das war eine ziemlich lange Reise. Aber jetzt sind wir auch bald da. Homer, du hast hoffentlich nicht vergessen, vorn die Haustür abzuschließen. Nein. So, das waren jetzt zwei lange Autofahrten, aber nun haben wir es endlich fast geschafft. Du hast die Haustür abgeschlossen, aber hast du auch die Hintertür abgeschlossen? Nein, nein! Oh nein, jetzt haben wir Grandpa vorhin an der Tankstelle vergessen. Was wird jetzt mit Grandpa? Wir haben es geschafft, wir sind aufgelaufen. Ach, Herrlich, das sind die Schiffsäffchen, die ich bestellt habe. Wie sie herumspringen und Kapriolen machen. Sir, das sind die neuen Winterbediensteten für die Lodge. Ja, wer hart arbeitet, darf auch mal wild herumtollen. Dieses Haus hat eine lange und lebhafte Vergangenheit. Es wurde auf einer alten Indianerbeerdigungsstätte erbaut. Hier fanden nicht nur diverse satanische Rituale statt, sondern auch Hexenverbrennungen. Und es war der Drehort von 5 John Denver Weihnachtsspecials. Oh, John Denver. Merkwürdig. Normalerweise fließt das Blut nur durch die erste Etage. Hey, das ist eine Abkürzung durch dein Heckenlabyrinth. Du verdammter Kleiner! Nein, nein, sei lieb zu den Kleineren. Sein Vater wird durchdrehen und ihn bestimmt zu Hackfleisch verarbeiten. Wieso Hackfleisch? Oh, Junge, du kannst meine Gedanken lesen. Du hast das Shining. Du meinst die Sonne scheint? Psst, soll ich dich etwa anzeigen? Pass auf, mein Junge. Wenn du wieder mal durchdrehen solltest, brauchst du nur dein Shining einzusetzen, um mich zu rufen. Und schon bin ich zur Stelle. Aber lies gefälligst nicht meine Gedanken zwischen 4 und 5. Da hab ich nämlich frei. Indem ich sie vom Kabelfernsehen trenne und den Bierkonsum unterbinde, werden diese Primitivlinge brav und ordentlich den Winter durcharbeiten. Sir, haben Sie jemals daran gedacht, dass vielleicht gerade das die vorherigen Haushälter dazu gebracht hat, durchzudrehen und ihre Familien zu ermorden? Möglicherweise. Wissen Sie was? Wenn wir wiederkommen und alle abgeschlachtet sind, spendiere ich eine Cola. Das Bild ist weg. Ich hol mir ein Bier. Kein Töpfchen mehr im Haus. Wer hätte das gedacht? Homer, ich bin zutiefst beeindruckt. Du nimmst es wirklich sehr gelassen. Ich bring dich um. Ich bring euch alle um. Homer! Entschuldigung. Tut mir leid. Nur keine Sorge. Es gibt so vieles, womit ich mich ablenken kann. Ich werde mir mal die Axtsammlung ansehen. Wir sehen uns später. Hey, Mom, wird Dad uns jetzt umbringen? Wir können nur abwarten, dann werden wir es erleben. Na, was darf's denn sein, Homer? Mo, gib mir ein Bier. Nein. Erst wenn du deine Familie umbringst. Warum soll ich meine Familie umbringen? Als Geister sind die viel glücklicher. Du wirkst aber nicht glücklich. Oh, ich bin glücklich. Ich bin sogar sehr glücklich. La la la la la la. Siehst du? Lösch deine Familie aus, dann kriegst du ein Bier. Homer? Homer? Was er da getippt hat, dürfte Aufschluss geben über seine Verrücktheit. Mir geht's bestens. Jetzt bin ich erleichtert. Und ohne Bier dreht Homer durch. Das ist aber weniger ermutigend. Was hältst du davon, Marge? Ich habe einen passenden Wahlspruch gesucht. Dazu ist mir auf Anhieb eingefallen, ohne Fernsehen und ohne Bier ist Homer irgendwie, wie war das noch? Muss Homer durchdrehen. Sei mir nicht böse, aber es ist so. Jetzt kannst du was erleben. Bleib mir vom Leib, Homer. Gib mir den Schläger, Marge. Gib mir den Schläger. Los, her damit. Jetzt bald. Gib mir den Schläger. Gib mir den Schuh-Schuh-Schläger. Angsthase. So, und hier bleibst du, bis du wieder normal bist. Ein Chili wäre heute Abend nicht schlecht. Homer! Mo! Der Geister und ich sind besorgt, dass der Ablauf nicht vorschriftsgemäß weitergeht. Kann jetzt nicht morgen Essen kochen. Was du nicht sagst. Das ist komm schon. Und hier ist Johnny. Nein! David Letterman! Hi, David, ich bin Grandpa. Nein! Ich bin Mike Wallace, ich bin Molly Schäfer und ich bin Ed Bradley, alle zusammen und Andy Woody, heute in einer Sondervorstellung. Hallo Polizei, hier ist Mark Simpson. Mein Mann macht gerade einen mörderischen Amoklauf, Ende. Oh, zum Glück ist es das Ende, ich hatte mir schon ernsthaft Sorgen gemacht. Keine Antwort. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Mom. Ich setz mein Shining ein, um Willi zu rufen. Und es war das erste Mal, dass sie je ein Flugzeug gelenkt hat. Oh, oh. Der kleine fette Junge und seine Familie sind in Gefahr. Ich bin schon unterwegs, um euch zu retten. Okay, du Spinner. Jetzt zeig mal, was du kannst. Oh, sag mal, was Besseres fällt dir wohl nicht ein. Ach du meine Güte. Hoffentlich ist der Teppich imprägniert. Ich muss meine Familie umbringen. Sie haben zwar Gewehre, aber keine Munition. Zum Glück war ganz in der Nähe ein Geschäft, das sich die besorgt. Ah, Fernseh! Lehrer, Mutter, heimlicher Liebhaber! Der Drang zum Morden schwindet, schwindet, schwindet. Steig da! Schwindet, schwindet, ist weg. Kommt her, Familie. Setzt euch zu Daddy in den Schnee und wärmen wir uns an der warmen, glühenden, wärmenden Glut des Fernsehens. Live vom Broadway, die Tony Award-Verleihung mit den Moderatoren Tyne Daly und Hal Linden. Oh, was will denn gemacht? Ich kann nicht. Ich bin steif gefroren. Der Drang zum Morden steigt wieder.